Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Es geht weiter mit dem Explorers Pack und einem weiteren One-Shot, bevor die Kampagne wieder losgeht. Gibt es vorab irgendwelche Announcements? Außer, dass nächste Woche die Kampagne wieder losgeht. Ja, und aus diesem schönen Grund haben wir von unserem guten Freund, den wir noch nie getroffen haben, Recap Richard, ein Rückblick-Video bekommen. Also, wenn ihr eure Freunde auch dazu bringen wollt, dass ihr uns gucken, was ihr solltet, dann schiebt den einfach mal das Video auf ihre Pinnwand. Jetzt auf YouTube verfügbar. Eure Feinde übrigens auch. Ja. Also eure Beziehung zu den Individuen interessiert uns nicht. Gibt es einfach allen. Ja, yes. Ja, von mir gibt es auch tatsächlich keine Announcements, bis auf eines. Ich glaube, das machen wir aber nach dem Intro. Also würde ich sagen, roll the intro. Bis gleich. Explorers Pack präsentiert das neue Meisterwerk von den Machern von Cyberpunk 2020 zurück in die Zukunft. Macht euch bereit. Ausbruch aus der Knicklicht-Fee-Manufaktur. Jungs, guten Abend. Hello, we are back. Meine Frisur hat es zerstört. Wartet kurz, ich bin gleich wieder da. Wir sind eine wunderschöne Transformation eingegangen. Meine ist noch am Laufen. Wir haben uns verpuppt, während ihr nicht zugeguckt habt. Denn heute geht es los mit dem wunderschönen Knicklichtfee-One-Shot, dem Ausbruch aus der Knicklichtfee-Manufaktur. Hex. Und bevor wir direkt reinstarten, gibt es noch zwei kleine Dinge, die wir auswürfeln müssen, denn wir Knicklichtfeen haben natürlich ein Licht, das wir einschalten können. Davon gibt es verschiedenste Sachen. Außerdem handelt es sich bei uns um fehlerhafte Knicklichtfeen. Weshalb wir auch noch jeder ein Floor auswürfeln können, dürfen, müssen. Können, dürfen, müssen. Werden. Hilfreich beiseite stehen. So, haben wir uns alle gemeinsam... ich muss mich auch noch zu Ende schmücken, sehe ich gerade. Ich bekomme bitte zum Ende... Ich würde sagen, wir starten mit den Lichtern, weil das die schönere Nachricht ist. Was ist mit G-Strings? Nix. Oh Gott, es glitzert schon alles. Also es wird heute eine sehr, sehr spaßige Runde. Im Gegensatz zu sonst. Wir alle immer weinen. Ja, genau. Okay, ich möchte bitte von jedem einen D8 haben. Also würfeln bitte. Ich denke das halt jedes Mal, wenn ich es sage, hoffe ich, dass es einer mal macht. Achso, da sind wir alle. Ja, würfelt erstmal alle und dann fangen wir bei Brian an. Nutzen wir das einmal. Mhm. Ich hoffe, ihr würfelt richtig geilen Scheiß. Bitte. Brian. Ich hoffe auch. Ich habe eine... Der ist schon tot. 4. Cool. Du hast das Nachtlicht gewürfelt. Das ist die coolste Geschichte tatsächlich. Denn du strahlst in deinem Bauch aus und kriegst 3 Schablonen von mir. Mhm. Ein Fisch, einen Stern und einen Mond. Und das kannst du in dir in deinen Bauch stecken und dann kannst du wie ein Nachtlicht Formen an die Wand werfen. Oh. Toll, ne? So, das darfst du für 10 Minuten machen. Also dein Licht leuchtet 10 Minuten. Pro Long Rest. Pro Long Rest, genau. Ihr dürft das einmal aktivieren, pro Long Rest. Okay. Leon. Ich habe eine 3. Du hast auch ein sehr cooles Licht, denn du hast das Stroboskoplicht ausgewürfelt. Nice. Und die Disco-Fee. Dein Licht leuchtet eine Minute lang. Und wenn du es aktivierst mit einer Action, dann hast du in einer Runde Magical Darkness und in der nächsten bist du wieder hell, dann hast du wieder Magical Darkness. Dann ist es wieder hell. Genau. Geil. Allerdings nicht, ich glaube, der normale Darkness-Spell hat 15 Fuß um dich. Ja. Bei dir ist es dann nur 5 Fuß um dich rum, aber immerhin. Okay. Geile Mechanik. Das ist mega gut. Glaube ich mir. Eine Penne? Ich habe auch eine 4. Dann darfst du nochmal würfeln. Wir wollen ja nicht das gleiche. Zweimal. Ich habe eine 2. Du hast das Schwarzlicht. Du hast Advantage auf Spurensuche, die mit Flüssigkeiten zusammenhängen. Geil. Hoffe, das wird heute relevant. Ich habe eine 5 gewürfelt. Oh, das ist auch sehr schön. Jagen. Du hast das Rotlicht gewürfelt. Yes. Du strahlst wohltuende Wärme aus. Und während einer Short Rest kannst du zwei in deiner Kumpanen die Effekte einer Long Rest gewähren. Das kannst du. Du musst allerdings danach einen Exhaustion Point bei dir vermerken. Und du kannst das während einer Short Rest nutzen und dann auch erst wieder, wenn du eine Long Rest gemacht hast. Okay. Krass. Für dich ist eine Long Rest dann eine Short Rest quasi. Also du darfst trotzdem Hit Die würfeln und so weiter. Also für mich ist das dann... Warum habe ich keine Wizard gespielt? Ja, geil. Also ich meine, ihr macht ja eine Short Rest, für die anderen ist es eine Long Rest und du kriegst trotzdem die Short Rest noch dazu. Aber keine Long Rest. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay, genau. Könnte ich das auch auf mich anwenden? Nein. Nee, okay. Kein Egoist. So, Sven. Cool, das war das. Wollt ihr wissen, was es noch gegeben hätte? Ja. Ja, bitte. Ja? Na klar. Das Sonnenlicht, das kennt ihr alle, das ist der Light Spell, das ist quasi die originale Knicklichttree aus meinem letzten One-Shot. Bisschen langweilig, deswegen bin ich froh, dass keiner es gewürfelt hat. Dann gibt es noch das Ultraviolettlicht und im Radius von 5 Fuß von dir ausgehend wird quasi der Spell Heat Metal angewandt. Danke. Geht aber nur eine Runde. Dann gibt es noch das Laserpointerlicht und mit dem kannst du halt mit einem Dex Saving Throw Leute blenden. Und dann gibt es das Disco-Licht und die Beschreibung lautet Döp, döp, döp, döp, döp, döp. Das war's dann. Sehr schön. Da hörst du halt immer das Gute im Hintergrund, wenn das Disco-Licht ja, genau. Kannst einen Sandsturm mit drauf beschwören. Ich finde auch schade, dass das keiner gewürfelt hat, weil es gibt keine Advantages für euch, aber es gibt halt nur Katzengeballer. Okay, dann gibt es noch die Fehler, die wir auswürfeln. Dafür bitte jeder einen D6. Auch wenn ich schon einen Fehler habe? Okay. Hast du dir selber ausgesucht, deinen Fehler. Okay. Also war dein Fehler. Okay. Eine 1. Du hast einen Wackelkontakt. Solange dein Licht an ist, musst du im Falle eines Treffers gegen dich einen DC-14 Con-Save machen, sonst geht dein Licht wieder aus. Okay. Hättest du die 3 oder? Nimm du ruhig die 3. Wir machen das einfach so, wie es in der Hand. Was passiert, wenn das Licht aus ist? Nichts. Dann ist es einfach aus. Dann ist es aus. Okay. Du musst halt eine Longrest machen, um es wieder anmachen zu dürfen. Ich habe eine. 2. Wow, du leidest an Überhitzung. Du hast die Möglichkeit, dein Licht über deine Duration hinaus zu verwenden, beziehungsweise zu versuchen, dein Licht erneut einzuschalten. Allerdings nimmst du am Ende deiner Runde so lange einen D4 Schaden. Solange wie dein Licht leuchtet. Hm. Ich habe einen 3. Du hast einen Kurzschluss. Deine Elektronik ist defekt und irgendwann wird es einfach nicht mehr möglich sein, dein Licht zu benutzen. Oh. Ich habe auch eine 3 gewürfelt, soll ich nochmal? Ja, du darfst gerne nochmal würfeln. Oh. Schon wieder eine 3. Eine 1, die haben wir auch schon. 3x3, das ist der Defekt. Such dir doch hör einen. Auf. Was ist das? 5! Hey. Das ist ziemlich lustig, tatsächlich. Okay. Du hast einen Memory Loss. Und zwar darfst du nach jedem Kampf einen D20 würfeln. Mhm. Bei einem Wert unter einer 8 werden deine Stats resettet. Das heißt, alle deine Stats wandern quasi in der Tabelle einen Platz nach unten. Und was unten ist, kommt dann oben. Genau. Holy shit, das wird richtig witzig. Ja. Krass. Was muss ich würfeln, um D20? D20 und dann unter 8 kriegst du, also unter 8 geht der Effekt. Du musst also über eine 8 kommen. Mhm. Kommt auch nichts drauf. Jetzt habe ich hier noch 2. Ist jemand sterbensunglücklich mit seinem Fehler oder findet ihn langweilig, dann könnte ich diese 2 noch einfach verteilen. Ich nehme gerne noch einen. Ja? Ja. Möchtest du die 4 oder die 6? Ich nehme die 6. Okay, du bist falsch verkabelt. Und bei jedem Angriff gegen dich erleidet die angreifende Kreatur und du ein D4 Lightning Damage. Weißt du was, ich nehme auch noch einen. Ja? Ja. Das ist so witzig. Fehlmontage. Deine Beine sind verkehrt herum angebracht. Du kannst dich ausschließlich rückwärts bewegen. Sei denn natürlich, du fliegst. So, das war's. Sieht aus wie meine Kunstlehrerin in der zweiten Klasse. Ich bin deine Kunstlehrerin aus der zweiten Klasse. Ah, fuck, ich war nie in der zweiten Klasse. Stimmt. So. Meine Hose glitzert, alles glitzert. Jupp. Ja, bei mir glitzert auch. Sieht aus, als hätten wir uns mit Stripperinnen geschlagen. Ich hab extra gesagt, wir lassen den Feenstaub zu Hause. Dann hast du ihn mitgebracht. Dann habe ich ihn mitgebracht in Form dieser Stifte. Und der Flügel. Und der die sind von mir. Genau, die hat Justus mitgebracht. Justus brought the glitter into this life. Into this cursed land. Into this studio. Okay, lasst uns anfangen. Während ihr euch mit euch selbst vertraut macht, langsam merkt, wer ihr seid, euren Namen kennenlernt und eure Fähigkeiten kennenlernt. Fähigkeiten, exakt. Der war gut. Merkt ihr es, wie es um euch herum rüttelt? Ihr werdet ein bisschen durchgeschüttelt, bis es plötzlich mit einem Rums aufhört. Ihr werdet langsam wach. Eure Sinne kehren zu euch zurück, beziehungsweise ihr erkennt zum ersten Mal, dass ihr überhaupt Sinne habt. Und Henne, dein Charakter wacht zuerst auf. Was willst du tun? Ich schaue mich erstmal um und schaue mich an. Ja. Ich taste mich ab. Du kannst dich nicht abtasten. Denn deine Arme sind mit dicken Drähten an die Wand deiner Verpackung angebracht. Kann ich mich losreißen? Kannst mir einen Strength-Check geben, ob du es schaffst, dich loszureißen. 8. Schade. Brian, du erwachst. Und auch du bist an Armen und Beinen an die Verpackungsseite, die hintere Rückwand, angekettet. Oh, merde. Möchtest auch du mir einen Strength-Check geben? Ich versuche auch einen Strength-Check zu würfeln. Es ist ein 8. Justus, deine Fee erwacht. Oh, verdammt, solche Kopfschmerzen hatte ich seit Vietnam nicht mehr. Fuzzylove, wenn du mich foltern willst, es ist zu spät. Ich rage und versuche, mich loszureißen. Okay. Ja, das ist eine 18. Perfekt, du versuchst dich loszureißen, du reißt quasi die gesamte Rückwand mit dir mit und landest vorne an deiner Plastikfensterwand, aber hast dich an den Armen befreit und nur noch deine Beine hängen. Ah, Sparky's Jungle! Ich meine, wenn ich gerade rage. Ja, okay. Du versuchst also die Plastikwand vor dir aufzureißen. Ja. Okay. Das ist eine 20. Ja, das schaffst du. Und mit einem kräftigen Faustschlag schlägst du einmal straight durch die Plastikverpackung vorne und hast endlich Luft zum Atmen. Fällst nach vorne. Deine Beine sind noch immer gefesselt. Ja, dann muss ich die auch wohl losreißen, was? Du kannst auch versuchen, sie aufzumachen. Nein. Okay. Das ist eine 17. Ja, auch das wird geschafft. Ja! Ja! Oh mein Gott! Oh, ich bin aussterben! Ich habe eine Landmine getreten! Was ist so passiert? Oh Gott! Ich bin zu alt für diesen Scheiß! Will ich mich mal umschauen, wo ich gelandet bin. Okay. Möchtest du nochmal in deiner Packung dich auch umschauen? Auch gerne, ja. Okay, du schaust dich in deiner Packung um und du findest zwei kleine Gegenstände, die für dich maßgeschneidert worden zu sein. Kannst ja gerne einmal mit der Gruppe teilen, was du bekommen hast. Den Regenbogen-Baseballschläger. Great Club, also eine große Keule. Oh, plus 1, wow, geil. Vielleicht draufgeschrieben. Plus 1. wenn davon jemand blutet, kommt es in Regenbogenfarben raus. Und die Modstüte. Ich kann da reinschreien, um meinen Druck abzulassen oder andere negativ aufgeladene Emotionen loszuwerden. Und es speichert diese Energie ab. Ich kann diese Kraft aus dieser Tüte herauslassen. Wenn ich das tue, oh geil, dann caste die Tüte selbst einen zufälligen Spell, Level 1 D4. Okay. Und es zerstört sich selbst nach 3 Benutzungen. Super. Ja. Und dann schleppe ich mich so rückwärts. So erstmal so. Ist eingesteckt. Ey, brüllendes Etwas. Ich könnte deine Hilfe gebrauchen. Okay, Franzmann, ich hol dich raus. Leon, auch du bist mittlerweile erwacht. Ja, ich häng da einfach nur so. Ja, ich will niemandem auf die Nerven gehen. Okay. Ich würde gerne versuchen, kann ich nach hinten meine Sacred Flame benutzen und das Plastik wegmelden? Du kannst es versuchen, ja. Ich möchte es gern tun. Okay. Aber du weißt, dass deine Hände da ziemlich in der Nähe sind, ne? Oder würdest du... Es ist dir überlassen. Du bist... Die Knicklichtfeen leben in einem anderen Universum. Ja, würde ich dir zulassen, dass du es wegschmilzt und dass dann deine Drähte quasi, die sind ja aus Metall, die werden nicht schmelzen, aber dass quasi das Plastik hinter dir anfängt zu brennen. Oh Gott, so brennen gleich. Ich wollte es nur so wegschmürgeln. Ja, das Sacred Flame ist, glaube ich, nicht zum Schmürgeln da. Ja, ich tue das. Okay. Musst du dafür irgendwas würfeln? Ja, es ist, glaube ich, eine Ranged Spell Attack. Oh, ja, dann mit Disadvantage, ob du die Rückwand triffst, bitte. Sacred Flame ist keine Ranged Spell Attack. Ein Dex-Save. Die Wand würde einen Dex-Save kriegen, ja, okay, aber naja. Never mind, die wird keinen Dex-Save machen. Deine Rückwand fängt Feuer. Und du bist befreit. Und fällst mit einem Plumpsen nach vorne, klatscht ebenfalls gegen dein Plastikfenster und deine Packung fällt um. Aufs Gesicht. Du bist quasi jetzt darin gefangen, weil du siehst nichts mehr und hinter dir brennt alles. Finde ich irgendwas in dieser Box? Ja, auch du findest etwas in dieser Box. Das du natürlich auch noch befreien musst, schnell, bevor es verbrennt. Ich möchte Ihnen gerne... Also ich kann ja nur sagen, was ist. Also in meiner Box befindet sich der Pro-Zessionsstab. Das ist ein magischer Quarterstab. Und seine Aura ist so positiv, dass ich anderen Kreaturen ein Advantage geben kann. Auf jeden Wurf, zu jeder Zeit. Dreimal pro Long. Oh, Grammatik-Humor ist der beste Humor. Okay. Ich kann auch woanders hinschreiben. Ist der auch mit so Stahldrähten befestigt? Mhm. Okay. Allerdings kommt die Flamme auch dem langsam näher, dass er gleich einfach in ein paar Sekunden einfach runterfallen würde. Du kannst ihn auch versuchen loszureißen. Ja, ich möchte ihn einfach so von unten, also unter diesen Schlaufen einfach rausziehen. Schaffst du. Gut. Und deine Rückwand brennt zum Glück nach oben, sodass du nur wenig davon mitkriegst. Und langsam siehst du an den Seiten, wie die Sacred Flame nur noch in Kohle und Asche verwandelt wird. Dann möchte ich herausfliegen. Ja, das kannst du machen. Wie ist es mit dir, Lauthermann? Es tut ein bisschen weh hier an den Schleifen an die Arme. Wie kommen wir hin? Alles klar. Ja! Eins! Zwei! Würdest du noch zulassen, dass ich noch rage? Ja, na klar. Ja, super. Dann schlage ich mit dem Regenbogen-Baseballschläger seine Plastikwand ein. Du brauchst nicht zu würfeln, das schaffst du. Okay. Easy Beats. Auch deine Plastikwand wird mit einem dicken Schlag entzwei gerissen. Okay. Oh, pass doch auf. Je m'appelle Smachy. Wie heißt du, mein Freund? Komm. Tendre. Wie bitte? Tendre. Tendre. Der hat... Okay, ja, okay. Gib mir einen Moment, ich möchte mich noch kurz umgucken. Auch du findest Dinge. Ich. Oh, ich habe bekommen den Armor's Bow, Longbow plus one. Nur ich kann mit diesem Bogen schießen. Und auch nur Armors Pfeile. Andere Pfeile... Du kannst auch andere Pfeile damit schießen, aber du kannst die Armors Pfeile nur mit dem Bogen schießen. Genau, genau. Ja, und die Armors Pfeile, ich habe 3 davon und jeder Pfeil ist mit der heilenden Kraft der Liebe geladen. Und wenn ich eine Kreatur damit treffe, kriegt sie einen Saving Throw. Und ja, oder muss die nächste Kreatur grappeln, die am nächsten an ihr dran steht. Schön, nice. Oh, ich mag das. Sehr schön. Vielen Dank, großer Mann. Wie heißt du? Ich bin Sparkly Strongo. Sehr schön, euren Namen. Ist auch schön, Annahme. Ich komme dazu geflogen und nicke euch zu. Bonjour. Ey, komm runter, Kleiner. Wo sind wir hier gelandet? Wo sind wir? Ich weiß es nicht. Ich schaue mich um. Was sehe ich? Du siehst, ihr steht auf einem übermäßig großen Regal. Ihr habt einen Metallboden quasi unter euch. Um euch herum stehen ganz viele Verpackungen, nicht nur eure leeren, sondern auch volle. Allerdings sind die Knicklichtfeen noch nicht erwacht oder ihr wisst nicht, ob sie erwachen werden. Und wenn ihr über den Regalrand hinausschaut, seht ihr 10 weitere Regale, die sich dahinter verbirgen. Und zu eurer Rechten, wenn ihr aus dem Regalboden rausschaut, seht ihr ein großes blaues Tor in einem Raum. Ihr seid in einem großen Raum mit vielen Regalen und diesem blauen Tor. Ist hier sonst noch jemand am Leben? Es fragt auch mal jemand. Ich dachte... Oh mein Gott! Ich dachte, ich bleib hier einfach hängen. Ich versuch zu ihm zu rennen und lauf erstmal in die falsche Richtung. Ich dachte, ich bleib einfach hängen, bis mich hier die Ratten essen oder so. Es wäre in Ordnung gewesen. Es ist ja nicht so, als würde ich auch irgendwie die neu erlangte Freiheit kosten wollen oder so. Nein, du siehst etwas... traurig aus. Ich fliege an die Plastikwand davor, lege meine Hand drauf und ich unterstütze dich. Das war gruselig. ich hole ihn da auch raus. Fuck nicht, Stargo! Keine Sorge, dein großer neuer Freund holt dich da raus. Und eine weitere Verpackung Ihr seid nur meine Freunde, weil ihr mich noch nicht richtig kennt. Ich bin mir sicher, wenn wir tief in dein Herz gucken, finden wir den Brunnen der Liebe, an dem wir uns so gut nähren können. In mein ich Herz. Ich hab dich lieb. Was er sagt. Und ja, ich würde dann die Hilfe annehmen und auch langsam von meiner Halterung runtergehen. In meiner Packung umgucken, ob ich vielleicht auch was bekommen habe. Aber es ist auch okay, wenn ich nichts gekriegt habe, wenn ich gesagt. Ich habe auch nichts verdient eigentlich. Ich hab dich lieb. Ich habe das Schutzschwild, TM. Ich kann meine Reaktion benutzen, um zu blocken und einen D4 zu würfeln. Bei einer 3 oder 4 schwillt der Schwild an. Und die Kreatur kriegt Disadvantage. Außerdem habe ich dazu passend den Schreitkolben. TM. Ja, mal gucken, was damit passieren wird. Oh je, ich lache über meine eigenen Gegenstände. Story of my life. Ja, dann nehme ich den Schutzschwild und nehme den Schreitkolben und hänge ihn an mein langes dunkelviolettes Gewand und flatter so ein bisschen runter. Sind wir nicht eine illustre Gruppe? Ich glaube, wir werden eine sehr schöne Zeit miteinander haben. Und am Ende werdet ihr mich verlassen, wie alle anderen auch. Gewiss. Talk about bad timing. Das ist in Ordnung. Er hat es nicht so gemeint. Ich glaube, er hat noch nicht die richtige Kontrolle über sein Sprachmodul. Gut, Kollegen, wo müssen wir hin? Was ist unser Ziel? Also ein Alarm ertönt. Oh Gott! Geht in Deckung! Und ihr hört ein lautes Pfff, als die blaue Tür sich zu euren nach innen öffnet, quasi in den Raum hinein, und eine dicke Alte mit einem Stoffwagen hineingerollt kommt, der leise vor sich hinquietscht. Die Tür ist auf, jetzt ist die Gelegenheit! Vielleicht waren das die Glocken der Liebe. Sofort kommt euch ein Geruch von verbranntem Plastik und Schweiß dieser Frau entgegen. Sie sieht auch ganz, ganz verlottert aus und irgendwie wie so eine Kartoffel und hat so eine dicke Warze mit so drei grauen Haaren drauf auf ihrem Kinn. Nice. Und schiebt langsam ihren Körper und diesen Wagen zu eurem Regal hinüber. Ich versuche durch die Tür zu kommen mit dem lauten Schrei Sparkly Strongo! Ich würde auf sie zufliegen. So ein bisschen um ihren Kopf. Guten Abend, holde Dame. Sie scheint euch nicht wahrzunehmen. Guten Abend, holde Dame! Können Sie mich hören? Schreist du das in ihr Ohr? Ui! Sie macht nur... Was ist das hier? Und rammt mit einem Mal den gesamten Regalinhalt in ihren Wagen hinein. Macht bitte einen Deck-Saving-Throw. Ich auch? Bist du schon los? Ich bin eigentlich schon los. Bist du gerannt? Ich bin geflogen. Du bist geflogen? Dann nicht. Ich habe einen Natural One. Okay. Du wirst direkt mit hineingesweept in den Wagen und klöterst jetzt zusammen mit einigen Verpackungen, die mal leer, mal voll sind, in diesen Wagen hinein. Oh, hallo? Dies habe ich ja auch noch nicht gesehen. Wie ist dein Name? Mein Name ist Tondre. Hallo? Krieg ich das mit? Hallo? Ja. Oh mein Gott, Tondre, mein ältester Freund, ich kenne ihn mein ganzes Leben! Springst du hinterher? Ich versuche ihn herauszuziehen, ja. Okay, er ist ziemlich vergraben unter ziemlich vielen Verpackungen. Das ist damals wie in Danang! Was haben die anderen? Ich grab dich aus! Ich habe eine 23. Okay. Okay, die 12 schafft es leider nicht. Auch du wirst hineingesweept und landest unter einem Haufen von vielen, vielen Verpackungen und anderen Gegenständen in diesem Wagen. Du schaffst es, ihrem Arm auszuweichen und guckst traurig drein, als deine zwei Freunde mit ihrem Arm in diesen Wagen gesweept werden. Ich werde euch niemals vergessen. Es war eine wunderschöne Zeit, die wir gemeinsam hatten. Ich wünschte, sie wäre länger. Und ich würde mit hängendem Kopf und hängenden Flügeln so langsam in Richtung des Ausgangs fliegen. Und so leise, sie waren so jung, ich wünschte, ich könnte irgendwas tun. Manchmal höre ich noch ihre Stimme. Sven! Mhm. Streamdeck! Was es tut. Und ich höre ein leises Sven im Hintergrund. Ich weiß nicht, was er drauf. Du versuchst ihn rauszuholen? Okay, was würfelt man da? Ist das auch ein Strength-Check oder... Ja. Was du willst, Strength-Check? Dann würfel doch mal bitte einen Strength-Check. Das kann auch ein Glitter-Check sein. Ein Glitter-Check! Ein Savvy bitte! Savvy! Das ist eine 17. Okay, du schaffst es, Tendre an seinen Armen hinauszuziehen. Weißt du, ich hätte da jemanden, der perfekt zu dir... Und, Nein! Er ist tot! Oh mein Nein, Gott! Es geht mir gut! Es geht mir gut! Angeflattert. Der Tod ist ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Es ist, du musst ein... Oh, er lebt doch noch. Ich bin noch nicht tot! Oh mein Gott! Oh Gott! Ich hatte solche Angst um dich! Und du merkst langsam, dass es ein bisschen zu schwer ist, um beide in deinen Flügelchen zu halten. Beide? Und du, also dich und Tondre zu halten. Ach so. Und du fliegst langsam immer weiter nach unten gen Boden. Ja. Kannst du fliegen? Natürlich kann ich das. Soll ich es jetzt tun? Ja, flieg, mein Freund. Flieg um dein Leben. Kann ich so eine Fontäne aus diesem Spielzeugberg, der mich begräbt, nach oben aus diesem Einkaufskorb stürmen? Er ist auch eingeflogen. Er ist auch eingeflogen. Bin runtergefallen. Du bist tatsächlich eher weiter oben gelandet, auf den Verpackungen drauf. Also du könntest einfach hochschießen, wenn du das wolltest. Ich möchte hochschießen. Ja, dann gib mir doch mal einen Performance-Check, wie geil du dabei aussiehst. 15. Ja, du schießt schon ziemlich gut in die Höhe, allerdings verfehlst du dein Ziel und bist so ungefähr einen Meter über den anderen und sie haben es gar nicht mitgekriegt, weil sie gerade mit sich selbst beschäftigt waren. Auf dem Weg nach oben drücke ich an meinem Oberkörper rum. Ich bin meinem Plastikbett entstiegen, um diese Welt zu säubern. Das sind ganz schön starke Aussagen, junger Mann. Ich hab dich lieb. Oh, ich dich auch. Ich weiß nicht, welche Seite von ihm ich unheimlicher finde. Du musst mit deinen Gefühlen ein wenig aufpassen, sonst wirst du eines Tages verletzt werden. Die dicke Dame quietscht derweil wieder aus der Tür heraus und ist dabei, die Tür hinter sich zu schließen. Wir müssen durch die Tür! Lasst uns erkunden, was hinter dieser Tür noch für Welten auf uns warten. Wir müssen hier raus. Bestimmt, aber du hast immer die Liebe deiner Freunde, die dich auf dem Weg begleitet. Ich unterstütze dich. Ich muss weg von ihm. Ich muss weg. Dann komm mit mir, kleiner violetter Kuppel. Ihr habt 30 Fuß Flying Speed, ne? Ja. Ich dash. Ja, ich auch. Sehr gut. Die Tür schließt sich schon ziemlich, ziemlich schnell. Ihr schafft es allerdings, durch einen kleinen Spalt hindurch zu flitzen mit euren schlanken Feenkörpern und seid nun auf der anderen Seite. Super für mein Selbstbild, diese Runde. Und die Dame quietscht einmal um die Ecke und quietscht weiter den Flur entlang. Denn da seid ihr jetzt auf dem Flur. Ich habe schon herausgefunden, sie kann uns nicht hören. Ich glaube, sie ist ein Taubling. Heißt das so? Gehörlos, nicht sprechend, nicht hörend. Alle diese Dinge. Und noch mehr. Okay. Ich bin nicht gerne in geschlossenen Räumen. Ich bin überhaupt nicht gerne. Ich lade mal einmal kurz meine Motztüte auf. Okay. Sehr schön. Würfelst du einmal ein D4, bitte? Oh ja. Ich bin mir sicher, auch für dich 3. Werde ich jemand finden, merken, bitte, um dir dein Leben zu versüßen. Da muss er sich aber beeilen. Das wird er. Du bist rein. Was wollt ihr tun? Wo kommen wir denn lang? Nur den Flur runter? Genau, also der Flur spaltet sich in zwei Richtungen. Ihr seht aber, dass auf eurer Linken der Gang weiterführt in eine Sackgasse und dort ein weiteres blaues Tor auf der Wand ist. Und in die andere Richtung seht ihr, dass es in einer T-Kreuzung endet. Ansonsten seht ihr einige, also an der Wand, auf die ihr jetzt gerade schaut, seht ihr zwei Schilder, auf denen einen steht Lager. Und auf dem anderen steht B-Ware-Lager. Zeigt der B-Waren-Lager-Pfeil in die Richtung, aus der wir gekommen sind? Exakt. Oh. Ich wusste, dass ich wertlos bin. Jetzt habe ich die Bestätigung. Die Dame quietscht übrigens in Richtung der T-Kreuzung und biegt jetzt gerade in Richtung rechts ab. Folgen wir ihr? Oder habt ihr andere Pläne für heute? Wolltet ihr? Vielleicht könnten wir auch noch zusammen was essen gehen. Vielleicht finden wir ein Restaurant, wenn wir hinter ihr herlaufen. Sehr gute Idee. Ich mag, wie dieser Feerisch denkt. Gut, Feen, auf geht's! Ich mag, dass er so laut ist, dann höre ich meine eigenen Gedanken nicht mehr. Also ihr geht in Richtung dieser T-Kreuzung? Ja. Okay. Auch bei der T-Kreuzung seht ihr langsam, wenn die Wände quasi an euch vorbeifliegen, dass auf der Wand vor euch zwei Schilder sind. Das eine zeigt nach rechts, das andere nach links. Links steht zu den Fabrikhallen und zu den Büros. Rechts steht zur Verbrennungsanlage. Ich biege instant nach rechts ab. Stopp. Die Frau ist, wie gesagt, nach rechts abgebogen. Und wenn ihr nach rechts schaut, seht ihr auch, wie sie jetzt wieder nach links in ein Tor abbiegt, um den Wagen zu entleeren, vermutlich. Oh mein Gott, ein Krematorium. Das hier ist... Nein, ich werde es nicht sagen. Es ist ein grausamer Ort. Aber macht ihr keine Sorgen. Wir werden eine Fluchtmöglichkeit finden. Wir entkommen aus diesem Krematorium. Genau. Vielleicht sollten wir uns einfach in die Flammen begeben. Wir sind Müll. Vielleicht müssen dringend was an deiner Grundeinstellung tun. Fass ihn an und gib ihm so einen leichten elektrischen Schock. Vielleicht sollten wir uns in die Flammen unserer Erzen begeben. Was hältst du davon? In die Flammen unserer Erzen? In mein Herzen ist nur tintige Schwärze und ein nebliger Abgrund, aus dem ich manchmal ein Flüstern höre, das mich in den Wahnsinn treibt des Nachts, wenn ich nicht träumen kann. Aber siehst du, du bist nicht allein. Ich lege meinen, komme zu ihm geflattert, lege meinen Arm um ihn. Ich bin Priscilla, die Priesterin. Ich und meine Gottheit werden dich auf deinem Weg begleiten und dich deine Dämonen und Zwillinge predigen. An dieser Stelle möchte ich euch bitten, euch einmal vorzustellen und zu beschreiben. Gute Einladung, vielen Dank. Ich habe gerade daran gedacht, dass ich das noch gar nicht gemacht habe. Wer soll anfangen? Priscilla. Ich bin Priscilla, die Priesterin. Ich und meine Gottheit werden dich auf deinem Weg begleiten und dich deine Dämonen und Sünden entledigen. Das war auch noch so ein Abbruchknopf. Ja, dann geh doch einmal durch. Ich bin Sparky Strongo, die Feen-Action-Figur. Ich war der Versuch, auch an die männliche Demografie zu kommen, aber es hat weder bei Jungs noch bei Mädchen gut funktioniert. Ich bin die Actionfee und mit wunderbaren One-Linern programmiert. Willst du als nächstes? Jo, gehen Sie. Ich bin Melancholia, die Trauerfee. Ich wurde geschaffen, um kleinen Kindern über den Verlust von Haustieren und engen Verwandten hinwegzuhelfen, aber meine Reihe hat einen Fehler und wir sind alle depressiv geworden dadurch. Und ja, ich trage ein dunkelviolettes, langes Gewand, mondweißes Haar und schwarzen Lippenstift. So. Ich sehe so aus wie die Actionfigur-Version von Bruce Willis. Komplett mit Wildbeater. Drei Tage Bart. Drei Tage Bart. Und Flügel. Aber muskulöse Flügel. Muskulöse Flügel. Übrigens, Melancholia, dein Fokus ist ein glitzernder Totenkopf, der an deinem Hals runter. Oh Gott, ist das grausam. Ich bin Tendre. Ich trage ein rosa samtenes Renaissance Pludergewand mit einem kleinen roten Baret auf dem Kopf und meine Herstellernummer ist die 696969. Ich wurde gemacht, um die Liebe zwischen den Völkern zu verstärken, zu verbreiten und für jeden den passenden Partner zu finden. Die Valentinstag-Sammler-Edition, hä? Genau die. Beschreiben kann ich mich auch, aber muss ich auch zu dem Mikro. Ja, ich bin... was ja, denken Sie? Ich bin Priscilla, ich bin die Priesterin. Und meine Aufgabe ist es, Leuten eine Art Schutzfokus zu sein. Und sie durch das Leben zu geleiten, mit meiner Geistlichkeit. Allerdings ist bei der Manufaktur ist etwas kaputt gegangen in meinem Sprachchip, sodass das Mikrofon ab und zu sehr düstere Töne anschlägt. XX. Sehr schön. XX. Und während ihr euch gegenseitig und einander vorstellt, schwappt die Tür, sag ich, es schlägt die Tür, was schwappt sie? Sie schlägt hinter der Dame zu mit einem lauten Krawums und ihr steht alleine auf dem Flur. Schnell in die Büros. Da gibt es bestimmt etwas zu essen. Vielleicht gibt es einen Schredder, an den ich nicht werfen kann. Und mit neuem gefundenem Enthusiasmus flattere ich nach vorne. Ich habe übrigens so lange Mondfalterflügel. Ah, voll schön. Ja. Ich drücke einfach wahllos Knöpfe auf meinem... Ich enthalte verschluckbare Kleinteile. So auf geht's! Verdammt! Auf geht's! Und ihr fliegt gemächlich. Sparkly, du weißt schon, du kannst auch fliegen. Du musst nicht den ganzen Weg laufen. Verdammt! Dann läuft es in die andere Richtung. Ihr lauft gemächlich diesen, oder ihr fliegt gemächlich den Gang entlang und vor euch erscheint eine Glastür. Ich flieg gegen. Langsam gleitest du die Glastür hinunter und landest langsam auf dem Boden. Und wie ein ausgekippter Kaffeebecher verteilst du dich auf dem Fußboden des Flurs. Ah, verdammt. Oh, jedes Mal. Ich bin mir sicher, ein großer, starker Ferisch wie du kriegt diese Tür ohne Problem auf. Denk daran, wenn du es nicht schaffst, werden wir alle vermutlich noch früher sterben, als wir es eh schon tun werden. Und spreche Guidance auf dich. Gibt es da eine Tür? Also gibt es einen Türhenkel? Es gibt keinen Henkel oder Knauf. Mhm. Die scheint automatisch aufzugehen, denn du siehst auf der anderen Seite ein kleines Code-Eingebe. Kleiner Fußteil am Rande. Oh, und auf unserer Seite auch? Sparkly Struggle! Ja, dann gib mir doch mal einen Attack Roll, bitte. Ja. Das ist eine... Oh, wow, das ist sogar richtig gut. Eine 24. Ja, das trifft. Und jetzt gib mir mal bitte deinen Schaden. Meh. 7. Leider. Also, du schlägst ja mit einer Schlagwaffe. Einem Baseballschläger. Und es macht einmal DUNK! Und du siehst nicht mal, dass es irgendwie gesplittert wäre oder so. Kein Steinschlag, den du bei einem gewissen Hersteller reparieren müsstest. Not a sponsor. Ich würde einmal gucken, ob ich den Öffnungsmechanismus finden könnte. Wie eine Lichtschranke. Oben, vielleicht, wo sie eingelassen ist. Man weiß es nicht. Gib mir mal einen Investigation-Check. Ich brauche meine Schlüsselkarte. Ein Investigation ist ein 7. Findest leider nichts. Ein Schlüsselkarte, sagst du? Diese Frau kommt hier rein und raus. Sie ist der Schlüssel. Sie hat den Schlüssel. Vielleicht hat es eine Wertigkeitsanzeige. Und sie ist würdig und wir nicht. Möchtest du dich auch um... Wir sind limitierte Sondereditionen. Vor allen Dingen mit dem, weißt du, wie viel wir wert wären auf dem Sammlermarkt? Ich nicht. Ich hab dich lieb. Ich guck mal. Und ich würde mich auch einmal gerne um. Mhm. Das ist ein... Was ist das? Investigation, Perception... Investigation. 15. Mhm. Du schaust dich auch einmal um, findest allerdings an der Tür nichts weiter als einen Mini-Spalt, der quasi die Scheibe in zwei Teile teilt, der aber auch für dich zu klein wäre, um da deinen Arm oder deine Hand reinzumachen. Mhm. Also du bist ja relativ am Boden und du siehst dort in der Nähe tatsächlich ein kleines Loch in der Wand. Da ist ein kleines Loch in der Wand. Scheint gerade groß genug, dass ihr dort reinpasst. Und ich flattere drauf. Flügelspann weiter? Oder müssen wir? Ihr müsstet schon kriechen. Okay. Aber es würde gehen. Ah, kann ich einen kurzen... Kriechen durch Luftschächte, genau mein Ding. Einen kurzen Blick in das Raum hineinwerfen. Kannst du sehr gerne, ja. Gib mir doch mal einen Investigation-Check. Ein 11. Du siehst eine Mausefalle mit einem Stück Käse darin. Ich sprinte drauf zu. Lass mich doch einfach gehen. Ich glaube, unser Weg ist mit Fallen gespickt. Wir müssen aufpassen, damit sie nicht die starken Bunde unserer Freundschaft zerreißen. Ja, genau. Also. Es wäre in der Tat schrecklich, wenn es unsere unsterbliche, traurige Seele von unserem kalten Plastikherz entfernen würde. Du glaubst an Unsterblichkeit der Seele? Ja. Ich glaube an gar nichts. Jetzt reden. Weil nichts an mich glaubt. No. Ich glaube an dich. Ich glaube in dir wohnt ein großer, brennender Korb von Liebe. Korb. Ich leg meinen Arm neben seine Hand und drücke auf meinem Vocoder rum. Ich hab dich lieb. Hinein? Wollt ihr rein? Kommen wir an der Mausefalle vorbei? Ihr müsstet euch tatsächlich sehr, sehr klein machen und aufpassen, dass eure Flügelchen nicht in die Mausefalle geraten. Allerdings sind die auch so weich, dass sie nicht kraftvoll wären, außer vielleicht deine, die Mausefalle auszulösen. Aber gebt mir da doch mal einen Durchquetsch-Dex-Check, I guess. Dex-Check? Ja, oder? Können wir mal. Ich habe ich Knopf dafür? Wie lange hält Geilen? Darf ich vorstellen? Die Herrlichkeit Minute. Meines Gottes. Natural 20. Sehr gut. 14. Ja? 12. Ja? 11. alle bis auf Melancholia haben es tatsächlich geschafft, sich an dieser Mausefalle vorbeizuquetschen. Sie ist aus Versehen reingekommen. Tatsächlich kommst du mit deinem Arm kurz an die Mausefalle und sie schnappt zu. Und du bekommst einen D6, du kriegst 3 Bludgeoning Damage davon. Und du und dein Arm ist gefangen in der Mausefalle. Ach, wie viel so ein Herr bist du. Gib mir etwas Zeit, ich werde schon jemanden für dich finden. Oh nein, wir werden niemanden hier zurücklassen. Stell mir übrigens vor, dass Strongo so fliegt. Ja. Ja, ja, genau so. Vielleicht haltet ihr es auch noch mal kurz in die Kamera. Kannst du nah auf mich gehen, Sven? Nee, aber dann halt's vor die Momo-Cam. Vielleicht Dilulu. Der flexende Vogel. Sie hat sich bewegt. Okay. Sieht man's? Okay. Achso, war gar nicht dein Handy. Ja, ich versuche ihn herauszupinnen. Okay, wie willst du es manchen anstellen? Naja, also der Mannstelle. Der Bügel ist ja zugeschnappt. Ja. Ich versuche den Bügel aufzubiegen. Aufzubiegen, okay. Dann also gib mir wieder die Feder so ein bisschen. Ich schwöre dir, die Elfen. Ja, sehr gut. Dann gib mir doch einen Strength Check mit Advantage. Uiuiui. das sind 11. Ja, schade, du schaffst es nicht. Lass mich zurück. Ich bin es nicht wert, dass ihr eure Zeit damit verbringt. Versuchst du das Metall zu biegen oder nein, die so, so eine, hoch zu... Das ist auch so eine Feder. Ja. Ne? Und ich versuche einfach den Bügel wieder hoch zu ziehen. Zu ziehen? Ja, zu also du stellst dich oben drauf und du willst ihn nach oben ziehen. Ja. Mhm. Schaffst du leider nicht. Okay. Kann ich meinen Prozessionsstab irgendwie da so rein und den dann... Hoch? Per Hebelwirkung? Ja. Sehr gerne auch einen Strength-Check. Ja, das ist Other Creatures. Ja, 8. Bin es nicht fair. Schade. Ich wusste das schon einmal. Tja, also du könntest versuchen... Ihr müsst nicht so tun, es ist schon okay, wenn ihr nicht genug Kraft für mich aufbringen könnt. Das ich darf es nochmal? Ja, du darfst es gerne. Nein, niemals! Ja! Ja! Du hast es geschafft und dein Arm ist befreit. Du hast allerdings jetzt so einen roten Streifen dort, wo sie zugeschnappt hat und es tut schon ziemlich weh. Mhm. Aber du lebst anscheinend damit. Super, ihr geht weiter in dieses Loch hinein. Es ist sehr, sehr dunkel. Ihr seht sehr wenig, aber ihr könnt mir alle mal einen Perception-Check geben. Eine natürliche Wahr. Eine 21. Wahr oder nicht wahr? Was hattest du? 21. Eine Wahr unnaturelle. 19. Okay, cool. Also alle ziemlich gut. Ja, ihr bemerkt tatsächlich eine Präsenz in eurer Nähe. Etwas schaut euch an. Skeptisch. Nähert sich langsam. Ist es eine Maus? Weißt du nicht. Möchtest du in die Richtung gehen? Ich fange an, wilde Handzeichen zu machen. Ja, ich trete. Ich spüre eine Präsenz in der Dunkelheit. Bist du es? Bist du endlich gekommen, um mich zu dir zu nehmen? Und geh so langsam ins Dunkel. Und es macht einmal... Und wir würfeln die Initiative. Au! Und ich suche mal mein Schildchen. Oh, fast deine Initiative. Nein! Sven. So, dann kann ich dir jetzt auch mal die wunderschönen neuen Sachen hier... Es macht immer das. Haben wir überhaupt Minis hier oben gerade? Ja, ich spring dir. Ja. Hast du ein Map? Benutze dieses für ein Map. Das? Was? Stell das doch einfach aus. Ich hab es noch raus. Ich ist heute sehr, sehr technisch hier bei uns. Wieso liegen hier eigentlich diese Gib doch einfach dein Passwort. Wenn du sie in dich reingestopft hast. 3 Stück davon gegessen. In dich reingestopft. In dich reingestopft. Deswegen bist du fett. Ui. Dungeon-Teil. Figur. Wow, was ein Service. Dann nehme ich doch diese hier. Dann sind das Wände. Ich will auch Wände. Hast du die gebastelt? Die habe ich gebastelt. Wie? Nice. Haben die jetzt hier? No. Die sind bei mir zu Hause. Aber du kannst mir immer sagen, was du abends brauchst. Ja, ich mache das ja mittlerweile meistens eher spontan. Und dann ist... It's magic! Oh mein Gott! Dann wäre dein alten Film leer. Film leer. So, habe ich auch irgendwie? Den Film leer. Als ihr seht, wie eine große Ratte euch ins Gesicht schaut. Oder dir ins Gesicht schaut. Ich nehme mal hier, Mister. Oder nur noch vierbeinige Tier hier. Da. Der neue Film. Das hier? Ja. Ja, stimmt. Hast alle du recht. Wir können ja jetzt so, ruhig hier hast du unsere Figuren, du kriegst noch einen für Leo. Nichts passiert, war ich gelandet. Nimmst du Talia? Nimm ich doch hier. Für dich. Blub. Wo steht ihr? Ich bin bei Melancholia. Bist du in der gelatscht? Nee, ich war ja... Nee, ich bin dann bei den anderen. Also ihr seid quasi hier gerade aus diesem dem Loch von hier gekommen. Eure Initiative, please. 22. Elf. Hab ich auch. Wer hat mehr Dex? Ich hab 16. Du hast mehr Dex. Ich hab mehr Dex. Und ich hab auch 16. Dann haben wir beide gleich mehr Dex. Ich habe jetzt Hände zuerst aufgeschrieben. Das ist gut. Komm ich mir klar. Richtig red. 12. Oh, ich kann nicht mal schon atmen, ey. So, und als erstes kommt dieses wunderschöne Buch hier zum Einsatz, in dem ich diesen ganzen Bums reinschreiben werde. Beste Problem, wie eloquent. Hast du diese Tische? Das ist der Bums. Jedes Mal. Ich schreibe. Ach ja, ihr kennt mich zu gut. Das nächste Explorers Pack Money wird für neue Tische investiert. Ich glaube, ich bin die nicht eloquenteste, wie nennt man das überhaupt? Ist schon okay. Die älteste von uns allen. So. Wie nennt man das? Das ist aber gut. Zum Auflass zu sagen. Ich bin überhaupt die, wie heißt das Wort, wenn man nicht eloquent ist? Heißt es dann ineloquent oder diseloquent, weil man es nicht drauf hat und dis ist ja immer, wenn man nicht funktioniert. Keine Ahnung. Deshalb ist disgusting ja auch, wenn man nicht gusting ist. Wenn man nicht gut aussieht oder wenn man nicht ich ist. Deshalb ist gusting ja auch wunderschön. Egal, also. Ja, wir starten die Runde. Brian, du bist als erstes dran, beziehungsweise Tendre. Ich würde mein Licht einschalten. Okay. Mein Bauchlicht. Ja. Mit dem Mond, mit der Mondfolie und es dieser Kreatur entgegenscheinen und dann würde ich nach vorne schreiten. Fliegen kann ich nicht, ich habe nur 10 Fuß Movement. Mhm. Oui. Mhm. Und ich gebe das war's. Ich habe noch auf meinem Rücken zusammen in meiner Lieferung der Packung war ein kleiner Kolben, der Kolben der Liebe. den ich werde ihn nehmen. Das kannst du nicht raten, du wirst nicht mehr produzieren. Okay, als du dein Licht, dein Mondlicht ihm entgegenstreckst. Jetzt die Moons, sagst du. siehst du, wie seine Augen funkeln und dich wild mit Zähne fletschend mit seinen zwei Zähnen anschaut. Und knurrt. Ja. Hübscher es kleiner Raka. Passiert leider nichts weiter. Okay. Dann ja, dann würde ich meine Action halten. Ich habe ja noch eine Action, ne? Nee, das ist eine Action, dein Licht zu aktivieren. Ach so, ich dachte, das wäre eine Bonus-Action. Okay, dann ist Sorry. Das so. Gut. Justus, Sparkly. Sparkly Stronger! Sparkly ist dran. Sparkly Stronger zückt seinen Regenbogen-Baseballschläger und rennt auf ihn zu. Okay. Du hast auch nur 10 Movement. Ich habe 10 Fuß Movement? Jo. Du kannst natürlich auch fliegen, ist nur schwierig in so einem Loch. Dann müsste ich einen Dex-Check machen oder sowas? Mhm. Ja, ich lasse meine Freunde noch nicht da alleine stehen, dann fliege ich. Noch nicht! Okay. Sparkly, ah! Du stößt in den Kopf und bist schon. Aber du bist ein Stück weiter gekommen. Ups. Das macht mich so wütend, dass ich anfange zu ragen. Darf ich das nochmal? Alrighty. Henne, du bist dran. Priscilla! Priscilla! Priscilla! Ich würde gerne, nachdem ich sehe, wie die große, starke Fee es nicht schafft, dich mit meiner kegligen Grazie überall hinwegfliegen und dieses Fies merken. Please, ein Decksave. Decksave? Hm. Also es ist eine check. 22. Oder check. 22. 22. Ja, du schaffst es und kannst, dann, wo willst du hin? Vor, also ja, auf das Vieh quasi, ja, draufhauen. So, okay, dass, ja, so dass ich das mit meinem Prozessionsstab smacken kann. Aye, aye, Captain. Which I don't. Aber während ich rüberfliege, schalt nur durch den Raum. Mein Gott, wird sein Reich auf deinem leblosen Körper errichten. ja, aber ich greife mit einer 6 an. What have I done? Mit einer 6? Ja. Das trifft leider nicht. Mensch, schade. Damit ist die Ratte dran. Hm. Und die Ratte aber greift... Aber ich habe dieselbe Initiative wie er. Stimmt, du warst noch gar nicht dran. Es tut mir leid, Melancholia. Ich vergesse dich immer so leicht. Ist okay, es passiert allen. Ja. Ich hab dich lieb. Ja, ich würde einfach gerne meine Hand ausstrecken und die Ratte berühren. Spüre den Schmerz, den ich in mir trage. Und inflict wounds auf Level 2. Okay. Muss sie dann Dex würfeln? Nee, ne? Nein, sie muss gar nichts tun, denn ich bin wertlos und habe eine 1 gewürfelt. Oh nein! Nein! Ich benutze meinen Prozessionsstab, nachdem ich eben nicht getroffen habe. Und du hast Advantage. Ja, dann hast du jetzt Advantage. Okay. Dann ist das eine 14. Das trifft gerade. Danke, deine grausame Seele spornt mich zu neuen Höchsttaten an. Nur du vermagst den Schmerz, den ich in mir trage, richtig zu nutzen. Und ich greife, wie gesagt, mit Inflict Wounds auf Stufe 2 auf die Nase einfach. ich brauche... Hat jemand noch einen D10 für mich zufällig? Zu den von Priscilla. Okay, dann. 6, 12. 13 Necrotic Damage. Mhm. Nee, welcher war da? Der Rode. Der Rode. Der Rode. Jetzt ist allerdings die Ratte dran. Und die Ratte fokussiert sich auf dich, der du immer noch deine Hand auf ihr hast. Habe ich verdient. Hast du verdient. Und sie versucht dir in den Arm zu beißen. Mit einer wundervollen Natural 20. Ja, ich würde natürlich gerne meine Reaction benutzen, um das Schutzschwild oder den Schutzschwild TM zu benutzen. Es ist eine 4 tatsächlich. Er hat Disadvantage. Okay, schade. Mensch. Das hätte ich auch gemacht. Es ist eine 23. Ja, ist immer noch besser. Ja. Und beißt dir in den Arm. Ui, mit 8 Piercing Damage. Okay, und wir kriegen beide 3 Lightning Damage. Oh yay. Als entblößte Kabel an meinem Nacken miteinander in Kontakt gebracht werden. Ihr seht für einen Moment so Licht flackern und mein Feen-Skelett durch die Plastikhülle durch, als beide geschüttelt werden. Und ja, ich 11 Schaden insgesamt kriege. Und die Ratte wendet sich geschockt von deinem Lightning Damage ab und wendet sich dir zu, Priscilla, und versucht mit der Klaue nach dir zu schlagen. 11 Schaden, obwohl du eine Fee bist. Hey, yo. Das ist eine 18. Ich habe auch eine 18. Dann trifft das ja wohl. Das sind 6 Piercing Damage für dich. Es ist zwar nicht Sonntag, aber ich werde dir trotzdem die Messe lesen. Die Messe lesen? Die Messe. Ich habe das auch verstanden. Es ist schon Maschernte gewesen. Und ich sagte, Sven, nein, nein, das wird schon klar sein. Du, die Nüsse lesen. Ich dachte jetzt, ja, die Nüsse lesen, das macht das. Hä? I rest everything. Als die Ratte ihre Runde beendet, tauchen hinter ihr 3 weitere Kreaturen auf. Sie scheint etwas kleiner zu sein als die Ratte, Allerdings auch total deformiert. Es sind quasi Rattenbabys. Hm. Allerdings hat das eine Baby hat drei Augen, alle verteilt auf nur einer Kopfseite. Ein weiteres Baby, dem wachsen kleine Flügelchen aus dem Kopf und hinten prangt ein riesiges menschliches Ohr. Sehr gut, sehr gut. Eine weitere Ratte hat alle ihre Gliedmaßen verteilt auf einer anderen Seite und kann quasi nur seitwärts gehen. Auf der anderen Seite hat sie drei Schwänze. Und ich meine die Rattenschwänze. Ja, und sie joinen die Party mit einer Natural 20. What? Und sind damit auch als erstes dran. So. A lot. Sie sehen, dass ihre Mutti bedroht wurde von dir. Und eine geht auf sie zu, auf dich zu. Und eine geht auf dich zu. Und eine geht auf Priscilla zu. Ich mach mal gegen Priscilla zuerst. Du wirst gebissen von dem abnormen etwas mit den drei Schwänzen und den Füßen alle auf einer Seite. Sie muss so ein bisschen so, damit sie dich beißen kann. Es ist eine Natural 20. Uiuiui. Und du bekommst 4 Piercing Damage und 4 Poison Damage. Und das sind, nee, 8 Piercing Damage, Entschuldigung. Weil ja Natural 20. Also 12 Damage, bitte. Und jetzt stürzt sie sich auf dich. Mhm. Hab ich verdient. Nee, ist auf mich. Auf dich auch gleich. Ach so. Ich habe hier zwei verschiedene Rädchen. Entschuldige. Ist Melancholia 5 Fuß von mir entfernt? Ja. Und die andere Ratte auch, die sie angreift? So ungefähr? Ja. Und dann würde ich gerne meinen Shield of the Faithful benutzen und meine Reaction benutzen, um Disadvantage auf diesen Angriff zu imposen, weil okay. Ich versuche mit meinem Stab so ein bisschen in diesen Angriff rein zu stochern. Auf Melancholia und auf... Ne, also nur auf den Angriff auf Melancholia. Okay, gut. Da komme ich ran. Das sind 9, also trifft vermutlich nicht. Nee. Nee. Nee. Okay, dann einmal gegen dich. Das, weil du jetzt prone liegst, ist das dann ein Natural Advantage. Hit? Advantage? Okay. Trifft trotzdem nicht, ist nur eine 5. und damit sind wir wieder bei Tendre. Oui, ich, wie sehen die Kollegen aus gerade? Traurig. Wind! Warte, also die Flügel müssen so sein, sie sind ungefähr so. Ich hau die Mama. Du aus die Mama? Ich werde mich bewegen zu auf die Mama und dann ich werde out ihr of die Mama. Mit meinem Club of Love, ich gebe ihr eine mit. Das ist eine 14. Das passt. 13. Nee, sorry. Das passt nicht. Das passt nicht. Es ist schade. Nein. Ein trauriges. Guck auf Spiel. Meinen Stab. Du hast Advantage. Du hast deine Reaction schon benutzt. Hast du. Da steht jederzeit. Achso, dann will ich nichts gesagt haben. Jederzeit. Und sorry. Wegen der großartigen Aura. Du kriegst nie wieder Advantage von mir. Okay, damit ist deine Runde beendet. Ich bewege mich nach hinten 10 Fuß wieder. Genau, danke okay. sehr. Dann sind wir wieder bei Sparkly. Sparkly Strongo! Er benutzt jetzt mal sein halbes Move, um aufzustehen. Ich rage ja schon. Ja. Ja, dann gebe ich den Babys mal ein bisschen was aufs Maul. Mhm. Warte mal, Barbarian hat einen Angriff, habe ich. Ja. Mhm. Ah, guck mal, ein Regenbogen! Welches Baby? Dieses Baby oder das Baby? Das hässlichere von beiden. Ja, das hässlichere von beiden. Also das da. Das ist aber leider auch nur... Advantage. Ja? Gibst du mir Advantage? Ja. Ich gebe dir nie wieder Advantage. Das ist genauso viel wie gerade. Warte, ich wusste noch gar nicht, ob ich treffe. Es könnte sogar sein, dass ich treffe. 13. Das trifft. Wie oft kannst du das? Dann streich dir mal die nicht weg. Achso, Wisdom Modifier oder? Du hast den einen wiederbekommen. Das ist sweet. I love this DM. Okay. I love you too. Oh. Ah, sauber. Das sind 10 Bludgeoning Damage. Okay. Gegen das Baby. Und ich kriege einen Strength Saving Throw. Baby. Ja. Gegen 14. Nope. Es wird 5 Fuß nach hinten geprügelt. Ui, ui, ui. Und ich stelle mich in die Lücke. Alrighty. Danke. Oh, mit dem ist Michael das Schallattacken. Und mit einem ausholenden Schlag mit deinem wunderschönen Regenbogen Baseballschläger schlägst du auf das Baby ein, direkt in die Mitte des Schädels. Explosive. We hate animals. And babies. Weil es ein Baby ist. Wir können es auch banishen. du siehst, wie der Schädel leicht aufplatzt und regenbogenfarbenes Blut aus dem Kopf des Babys. Ich will in die Welt mit Schönheit! Und damit sind wir bei Priscilla. Ich gucke mich einmal an. Und mumble die Worte. Du bist rein. Und caste Prayer of Healing. Auf dich selbst? Auf mich und auf dich. Wärme erfüllt mich. Ich hasse es. 14 HP. Jesus Christ. Nice. Casting time 10 minutes, boy. Ja. Echt? Ich wollte nachgucken. Dieses Problem hatten wir schon mal I remember. Mir. Dann erfüllt dich keine Wärme, aber dann erfüllt mich auf jeden Fall Kyoruns Wärme. Ja. Okay, das war deine Runde. Willst du noch was machen? Willst du dich bewegen oder so? Mein Gott verbietet es. Okay. Melancholia, du bist dran. Du bist dran. Und ich hebe jetzt auch die zweite Hand an die Schnauze und versuche nochmal reinzupumpen. Das ist eine Natural 20. Nice. Glaube ich. Und werden die Würfel dann auch verdoppelt? Ja. Geil. Wo ist mein dritter D10er? Wow. 29. Okay. Achso, nein. 30. Mehr. 30 plus 44. Oh. Okay. Inflict Wounds. Möchtest du selber beschreiben, wie du sie zerbrätst, oder? Nein, das überlasse ich dir. Okay. Und du packst die zweite Hand an sie, inflictest deine Wounds in ihr Gesicht. Ich flüstere ihr nur schlechte Poetrie aus meinen Teenagerjahren. Poetrie? Poesie meine ich. Poetry aus meinen Teenagerjahren ins Ohr. Poetry. Ja. Deine Teenagerjahre? Ja. Okay. Der Himmel ist schwarz wie meine Seele, auf das er bald mein Herz stehle. Und es ist so deep und so schlecht, dass einfach das Hirn explodiert. Du siehst, bevor dein Spell anfängt zu wirken, wie seine Ohren schon anfangen zu bluten. Allerdings diesmal nicht in Regenbogenfarben. Und von deinen Händen ausgehend siehst du nun, wie einfach die Haut aufreißt auf dieser Ratte und sie entzweigeteilt wird. Einmal längs quer durch, sogar bis zur Schwanzspitze. Und sie einfach nur noch in sich zusammenklappt und in zwei Hälften auf dem Boden zerschwimmt. Ich bin ein Monster. Und mit meiner Bonus-Action würde ich gerne ein Healing Word auf mich selber sprechen. Okay. Eigentlich bist du es nicht wert, aber du musst noch länger leiden. Bekommst du noch ein D4 Lightning Damage? Wenn ich auch angreife? Achso, nee, dann nicht. Nur wenn du angegriffen wirst. Damit bin ich fertig. Okay, damit sind wir bei der Ratte, die nicht mehr lebt. Und damit sind wir bei den Rattenbabys. Diese wunderschöne Ratte bewegt sich an dir entlang, kriechend auf ihren viel zu fetten Füßen. Und diese Ratte greift dich direkt an. Diese, wer ist das? Melancholia, ne? Ja. Melancholia wird angegriffen. Und diese Ratte stürzt sich ein weiteres Mal auf Priscilla. Wir fangen mal mit Sparkly an. Die Ratte versucht es mit einer 11. Nein. Okay, die zweite Ratte gegen Melancholia versucht es mit einer 17. Trifft. Okay, du bekommst, wo ist mein D4? Und ich würde natürlich versuchen, mit meiner Reaction daraus ein Disadvantage zu machen, was mir allerdings nicht gelingt. Okay, du bekommst 4 Piercing Damage und 3 Poison Damage. Okay, und wir kriegen beide 2 Lightning Damage. Okay. Und die letzte gegen Priscilla. Yes, please. Eine 10. Das wird nicht passen. Paar 10. Achso, ich habe ganz was vergessen. Egal, zu spät. Zu spät. What? Zu spät, zu spät. Und damit ist Tondre dran, bitte. Habe ich auch normale Pfeile dabei oder habe ich nur diese 3 Armors-Pfeile? Gut, ja. Ich würde einen Pfeil auflegen und gegen die, die Melancholia angreift. Schieß hin. Mhm. Boom. Gibt es eine Minimum-Range? Nee, nur Nahkampf oder Disadvantage, ne? Ja, wenn er in 5 Fuß um ihn rum ein Feind steht. Das ist ein 23. Das passt. Du hast nicht getroffen. Ah. 7. Achso, jetzt habe ich es erst verstanden. 7 Schaden? Oui. Okay. Dein Pfeil trifft in eins der drei Augen. Plus drei. Okay. Ich habe mich gerade gefragt. Dein Pfeil trifft in eins der drei Augen, bohrt sich tief in den Schädel der Ratte. Und du siehst, wie sie zuckt und sich langsam in sich hinein vergrault. Ich bin einfach nicht eloquent. Vielen Dank. Es tut mir leid. Aber du siehst, dass sie noch lebt. Oh Gott. Du bist trotzdem noch immer ein wunderschönes Geschöpf. Damit sind wir. Oder willst du noch was machen? Ich gebe meinen Deception. No. Dann ist Bartley dran. Welche Ratte hat er erwischt gerade? Diese. Dann kriegt die von mir jetzt den Rest. Okay. Sparty Strongo! Mit einer 15. Das passt. Wundervoll. Das sind 10 Damage. Yo, das reicht. Dicke. Wie du mit deinem Baseballschläger einfach quer auf ihre Augen, ihre drei, das eine, das sowieso schon zerdeppert ist von dem Pfeil, hinaufschlägst, auch hier alles Blut sich auf einmal in Regenbogenfarben verwandelt und die Ratte einfach dahin gerattet ist. So, damit, willst du noch was tun? Kannst du noch was tun? Ich kann nichts mehr tun. Okay. Wird sich auch nicht bewegen. Barbarians, so, man. Ne? Ach, ich stehe da eigentlich ganz gut, okay, cool. Weil ich binde da jemanden. Obwohl, warte, ich könnte mich noch so ein bisschen um die Ratte rumbewegen, dass ich vor Melancholia stehe. Du stehst also schon ziemlich vor Melancholia. Ja, dann. Also zumindest versperrst du so den Weg zwischen der Ratte und dann stehe ich gut. Okay, dann ist Priscilla dran, bitte. Ich möchte gerne die Ratte vor mir smacken. Die hier? Yes. Okay. Mit einer nicht natural 20. Yes. Das darf in zwei Händen geführt, sind grandiose 3 Damage. Grandios. Hm. Du haust einmal auf sie drauf, sie macht und hat ein bisschen was davon getragen. Und damit sind wir bei Melancholia again. Und aus meiner Hand taucht eine ätherische Glocke auf, die zweimal leuchtet und hin und her schwingt und einen dumpfen Gong ertönen lässt und ich krieg einmal einen Toll the Dead Save. Ist das Wisdom, glaube ich? Ich glaube, ja, das ist Wisdom. Ein Wisdom Save. Ja. Das ist eine 5. Alrighty. Das sind die vollen 12 Necrotic Damage. Nice. Okay. Gegen die hier? Gegen die, die kaputter aussieht. Die sieht kaputter aus. Dann ist es jene. Okay. Die Ratte schmilzt einfach nur in sich zusammen, als ihr der letzte Lebenswille herausgehaucht wurde mit Toll the Dead und ihr Fleisch anscheinend nur durch das Pulsieren ihrer Adern zusammengehalten wurde und jetzt in einen großen Matsch von Fleisch zerfließt. Ich wünschte, wir könnten tauschen. Willst du noch was tun? Nö. Okay, dann ist das Rattenbaby dran, das sich sofort, nachdem seine Mutter und seine zwei Geschwister getötet wurden, auf die liebe Priscilla stürzt. Und nicht trifft mit einer 9. Und damit Tondo dran ist. Ah, oui. Du machst mir ein bisschen Angst. Die letzte Ratte bekommt einen ab. Was ist dein 20? Das trifft. Sie bekommt 4. Okay. Du schießt deinen Pfeil, auch das trifft. Allerdings nur in die Pfote und sie macht einmal und der Pfeil splattert einmal über den Boden. Klötert, wie ich so gerne sage. Damit sind wir bei Sparkly! Ich war gerade schon dran. Damit sind wir bei Priscilla. Nee, die Runde geht so schnell wieder durch, oder was? Wir sind ja nur 5 jetzt. Voll geil. Hm. Ich komme da nicht so richtig rüber. Ich versuche wieder rüber zu fliegen. Okay. Sparky Strongo! Wobei das schon ausreichen würde, wenn du so gehst. Okay, dann. Ja. Du kannst dann natürlich auch fliegen. Nö. Dann hau ich die jetzt. Okay. Ah! Natural one? Yes. Als du einfach nur daneben schlägst und der Baseballschläger auf den Boden klötert und ein paar Steine in Regenbogenfarben nach oben springst. Du hast eine Regenbogenquelle getroffen. Priscilla, dein Turn. Your turn. Ich würde gerne, du bist dran. Ich würde gerne meine Hand so auf die Stirn dieser Ratte legen. Cool. Und Ray of Sickness casten. Mhm. Muss ich dafür irgendwas? Nee, ich muss eine Ranged Spell Attack würfeln. Da kriegst du Disadvantage, wenn es ranged ist, ne? Because you are a melee. Yes, yes. Das ist bei Ranged Spell Attack. Melee, die Fight-Fee. So. Natürlich. Das ist nur bei Bows so. Das ist eine Ranged Attack. Okay, Entschuldigung. Nee, dann... Jetzt habe ich schon gewürfelt. Ja, dann würfel doch mit Disadvantage. Pasch! War also egal. Das war egal? Ja gut, wenn es egal ist, ist egal. Das beendet deine Runde? Das ist es ist ein 9. Nope, trifft nicht. Sorry. Ich habe eine andere Attacke angesagt. Dann ist Melancholia dran. Die Glocke erläutet ein weiteres Mal. Und ich krieg noch mal ein Save, bitte. Yes. Das ist eine 11. Das ist ein nicht geschaffter Save. Und das sind nur 3 Necrotic Damage. Und sie steht immer noch. Gib auf. Tu das, was ich vor Jahren getan habe. Sie haucht dich nur an. Keucht. Tauchen. Tauchen heißt es. Und sabbert dir ein bisschen Spucke in dein Gesicht. Ich auch. Obwohl es sehr weit weg ist, aber es schafft es trotzdem. Damit ist das Rattenbaby dran, das Priscilla ein weiteres Mal auf die Nuss gibt. Mit einer 16? Das ist das beste Gadget. Nope. Damit ist Town dran. Ein schönes Outfit, um einen 3D-Logo zu bewerben. Weißt du? Das ist ein 18. Das trifft. Und 5 Punkte Schaden. Wie willst du es machen? Ich nehme den Pfeil aus meinem Köcher, gebe ihm einen Kuss vorne auf die Spitze, decke ihn auf. Wir sehen uns an einem besseren Ort. Sehr gut. Und der Pfeil trifft die Ratte mitten im Herzen. Und sie wird ebenfalls dahin gerafft. Und die Lebensgeister verlassen sie. Und damit steht ihr alleine und auseinander. Ja, gut, so weit auseinander seid ihr nicht. Ihr steht in diesem Mauseloch, es ist wieder dunkel um euch. Ist es jetzt ein Mausoleum? Mie. Wie lange geht dein Licht noch? Es geht 10 Minuten. Okay, dann leuchtet sein Licht tatsächlich jetzt einen wunderschönen Mond an die Wand des Mauselochs. Wunderschön. Ich muss einen D20 würfeln. Ich gehe rüber zu dieser junge Elfe. Das ist ein Reset! Ja, lege dir meine Hand auf dein Erz. So kalt. Ich weiß, du möchtest an diesen Ort, wo wir diese Viecher hingeschickt haben. Aber halte noch etwas durch. Du wirst die Schönheit des Lebens noch erleben. Und kriegst 8 Punkte Lay on Hands. Oh. Kannst du rechnen? Das ist ein angeschränktes Gesicht. Also 8 plus 8. Wie sehen die anderen aus? Du siehst auf einmal, wie Sparkly Strongos Muskeln anfangen zu atrophieren. Er dafür aber besser aussieht. Das Kinn wird schärfer. Und geschickter wird. Und er wirkt mal auf einmal wesentlich klüger. Verändert sich jetzt auch seine Stimme? Meine Freunde, Er ist jetzt ein Dashing Rogue geworden. Ja, tatsächlich. Und das wäre witzig gewesen, wenn du auch deine Klasse on the go ändern müsstest. Wie senden sich jetzt deine HP auch? Next Your time. Choice. You're the DM. No. Next time. Ist Skalin jetzt seine HP auch runter? Konsti hat sich nicht verändern. Okay. Gut so. Boah, ich bin bei 50% möchte ich. Ich habe keinen einzigen Trefferpunkt abgekriegt. Aus einer Ecke ertönt es. Hallo? Ist da wer? Ah, eine Maid in Gefahr. Nun, hin denn, meine Freunde. Ich meine natürlich, hallo, ist da wer? Ah, ein alter Mann in Gefahr. Hinter, meine Freunde. Gib mir doch mal, möchtest du ihn suchen? Ja. Dann gib mir doch mal bitte einen Perception-Check. Ich muss kurz gucken, wie viel das ist bei mir gerade. Ja, ist eine 1. Das sieht nur gut aus, denn er ist auch wahnsinnig geworden. Ja. Du gehst nach rechts und läufst gegen die Wand. Ah, meine Beine, ich vergaß. Ein alter Unfall im Krieg. Ich denke noch oft daran. Ich stolziere nach draußen und gucke, was es ist. Nach draußen? Tiefer, also ich gucke nach der Stimme aus dem Raum. Ich leuchte meinen Mond durch die Gegend. Okay, dann gib mir du bitte einen Investigation. You're warning the whole room. Das ist ein Unsichtbarer, mit dem wir es zu tun haben. Sie haben eine sehr schöne Stimme, aber ich kann sie leider nicht sehen. Sieht das Wesen dein Lichtschein an ihm vorbei zischen? Ich kann heute nicht sprechen, ey. Ich will die ganze Zeit irgendwelche komischen Wörter. Was ist los? Solange wir wissen, was los ist. Ja, also ihr wisst, dass das Licht jetzt an ihm vorbei zischt, wie Lichter das halt so machen. Und zwischen zwei kleinen Steinhaufen kommt ein etwas dicklicher Mann mit großen roten Flügeln auf euch zu. Er trampelt ein bisschen vor sich hin, kann seinen dicken Körper leider nicht so gut unter Kontrolle bringen und sagt so, hallo, hallo, ihr habt mich gerettet, dankeschön. Ich gehe so neben ihm runter auf ein Knie. Nun, Alterchen, dann sag mir und meinen Freunden, wie es dich in dieses Mausoleum verschlagen hat. Beim zweiten Mal sogar noch witziger. Das war ein guter. Ich nehme alles Ich tue mein zurück. Bestes. Ich bin Georg. Ich bin Sparkly. Hallo Sparkly. Hallo Georg. Wie schön, euch kennenzulernen. Wundervoll. Ich bin Georg. Mein Name ist Tondre. Freut mich sehr, die Ehre zu machen. Tondre, finde ich gut, finde ich gut. Hallo, ich bin Georg. Ich bin traurig und ich fasse nicht an. Er reißt Melancholia. Ich bin eine Dame. Oh. Wisst ihr, ich dachte, wir wären eigentlich geschlechtslose Wesen. Mich haben sie leider mit akkuraten Geschlechtsverhältnissen. Oh mein Gott. Ein weiterer Grund, warum meine Produktionsregel gescheitert ist. Es muss früh dafür nicht sein, durch dieses Leben zu gehen. Zeig mir, wo die Fee nicht angefasst hat. Oh Gott. Hallo, ich bin Georg. Ich bin Priscilla, die Priesterin. Ich und meine Gottheit werden dich auf deinem Weg begleiten und... Oh. Herzlich willkommen hier. Wir sind hier noch in dem Mausoleum, in dem ich gefangen wurde, aber... Wer seid ihr? Wo kommt ihr her? Wir scheinen B-Ware zu sein, mein guter Freund. Wir sind die Ausgestoßenen der Gesellschaft und unserer Produktionsreihen. Herzlich willkommen! Ich bin auch B-Ware. Ich bin schon etwas länger hier. Ich kann mein Licht nicht benutzen. Mein Bauch ist leider zu fett und lässt das Licht nicht durch die Fettschichte durch. Aber hey! Aber hey! Ich begrüße euch, meine lieben Kumpanen. Habt ihr Lust, mit mir mitzukommen? Jetzt? Du bist ein vertrauenswürdiger, fremder Mann, den wir in einer gefährlichen Situation kennengelernt haben. Natürlich werden wir mitkommen. Ich meine, was ist im schlimmsten Fall? Ja, im schlimmsten Fall sterben wir, aber das ist dir ja recht. Und er hält sich seinen Bauch und lacht nur. Oh, ho, ho, ho. Dann kommt doch mal mit. Und langsamer als ihr platscht er mit seinen Füßen voran an dem Mauseloch vorbei, beziehungsweise also von innen an ihm vorbei, in eine Spalte in dem Mauseloch, in die ihr jetzt hineinwandert. Ja, folgen wir diesem fremden Mann in seine dunkle Spalte. Den wir in einer gefährlichen Situation kennengelernt haben. Das ist eine große Hilfe. Vertrauen wir uns seiner Führung an. Vertrauensvoll und naiv. Oh Mann. Warte, ich bitte noch einen Kampf. Dann wird's richtig bescheuert, ehrlich gesagt. Ja, dann quetsche ich mich mal in die Spalte rein. Okay, gut. Du schaffst es, dich in die nicht allzu enge Spalte reinzuquetschen. Ich quetsche ihn hinterher. Du quetschst dich hinterher. Ja. Wunderbar. Georg quetscht sich voran. Mühsam allerdings, im Gegensatz zu euch, hat er ein bisschen breitere Kreuze und Bäuche hinein zu quetschen. am Ende dieses Tunnels findet ihr eine Treppe, die ihr langsam hinauf watschelt. Und Georg erzählt euch währenddessen ein bisschen was. Ja, Leute, also ich finde es immer schön, neue Gesichter kennenzulernen. Ihr seid herzlich willkommen in unserer Beware-Community. Hier ist ein Schild. Da steht Beware drauf, damit keine Feinde uns finden können. Ist das nicht witzig? Ho, ho, ho, hab ich mir ausgedacht. Ho, ho, ho. Ich nehme euch jetzt mit. Und, ich dachte, Talking to Hagrid jetzt. Vom Pokémon. Das ist basically Hagrid von Das nächste Mal geht bitte jemand anders vor Tendre. Er hat sich an meinen Pobacken zu schaffen gemacht. Die übrigens auch sehr gut gesculptet wurden. Zu meinem Leidwesen. Sehr firm. Flattere neben Georg entlang. Und Georg führt euch in ein in die Wand gebaut, zu scheinend in die Wand gebauten Gang hinein, wo viele kleine Zelte aufgestellt sind, wo kleine Einkerbungen in der Wand mit Stoffen bespannt sind, wo kleine Rauchfahnen heraus purzeln. Steigen, du weißt, heraussteigen. Ja. Kringeln, meintest du vermutlich. Mann, was ist los? Sag einfach immer, wenn dir ein Verb nicht einfällt, sagst du jetzt einfach klötern. Ja. Wir machen es dir einfach. Das finde ich großartig. Ja, und es ist ein ziemlich langer Gang. Es ist aufgebaut quasi wie ein Dorf. In der Mitte ist ein kleines Feuer, das klötert vor sich hin. Dankeschön, vielen Dank für den Tipp. Darüber ein großer Zinnobertopf, in dem ein kleines Süppchen brüht. In dem Topf rührt eine lässige Dame mit schon ziemlich eingefallenen Flügeln, die so leicht nach unten zeigen, wie die einer eingeklappten Motte. Wie tief hängen sie? Sehr tief, bis in die Kniekehlen leider. Und schleift schon so halb auf dem Boden. Das kann nicht so angenehm passiert sein. Passiert im Alter. Ja, ich würde ja auch einen Stütz... Flügelhalter würde ich hier empfehlen, ja. Genau, und dort kommt ihr jetzt an. Georg dreht sich zu euch um und sagt, ihr Lieben, wir kennen uns jetzt schon so lange. Ich hatte so gute Gespräche mit euch auf dem Weg hierher. Ich habe nicht euch gesagt, nicht das hat was niemand von uns hat etwas gesagt. Ich glaube, das hat es erst gut gemacht. Oh Mann. Nun, schweigende Eintracht waren, ist auch eine Eintracht, nicht wahr? Wir können mit jedem reden, aber die wahren Freunde sind doch die, mit denen wir auch schweigen können. Jedenfalls bin ich davon überzeugt, ihr seid die Retter, die Schamania und seit Ewigkeiten schon vor Klödert. Angekündigt hat! Ihr müsst uns verwechseln, wir sind wertlos, wir sind Müll, wir sind B-Ware. Aber wir sind doch alle B-Ware. Das heißt, wir sind alle wertlos. Nein, sind wir eben nicht. Ist das richtig? Ich werde ein bisschen wütend, mein Freund. Freund, ah. Wer ist diese Dame, von der ihr redet? Etwa sie? Nein, ja. Das ist die alte Roberta. Roberta macht unsere Suppen. Ah, nun, gut. Als wo Küche ist diese? Bringt uns doch zu dieser Schamania. Ich möchte, dass du wieder kämpfst, bitte. Das ist schrecklich. Ja, ich nehme euch dann mal mit. Und er nimmt dich, Melancholia, und dich, Tendre, freundlich, an den Armen und führt euch durch den Gang zu einem Zelt, aus dem Rauch aufklötert. Wie pittoresk! Könnte ein paar mehr Spinnweben gebrauchen. Klopf, klopf, junges Orakel! Wir sind ihr! Ich habe euch schon erwartet! Bedecke sie, ihre Blöße! Und vor euch steht eine ebenfalls relativ alte Knicklichtfee mit etwas eingefallenen Wangen und grauem Haar, das sie kunstvoll in einen Dutt gebunden hat. Kein Messiband leider, aber ein sehr straighter Dutt. Sie trägt über ihren Flügeln einen grünen Umhang und ein sehr wallendes Kleid, das ihr manchmal ein bisschen im Weg ist, wenn sie läuft. Deswegen schleift sie eher über den Boden. Ich habe euch bereits erwartet. Bitte kommt herein. Na kommt. Komm, ich komme. Na gut. Gehen wir in das Zelt einer wahnsinnig fremden Frau. Das und an dieser Stelle machen wir eine Pause. Oh, Jesus Christ, ist ja schon. Ja, wir müssen ja heute ein bisschen weniger lange machen, ach ja, weil wir ja diesen Bus kriegen müssen. Es gibt bestimmt einen Feenfax. Ein Feenfax. Es braucht erst eine Sekunde, um von dem Whiplash, dass jetzt plötzlich Pause ist. Ist es ein Briefschiller? So, ich habe leider keinen Knopf dafür. Meine Damen, wir haben folgende auszumelden. Wir haben Cordwan von Streitzig. Der seinen Kartenmonat. Es ist eine 4. Seinen vierten Monat vollmacht. Es sieht sehr aus wie ein K. Naja, es ist ein umgekipptes K. Und sagt. Achso, ja. und sagt, 4 Monate schon, wie die Zeit vergeht. Neu über den Pack dazu ist Ellie4DM. Die das erste Monat abonniert. Herzlich willkommen! Ich möchte, dass Ellie DM ist. Ellie4DM. Hashtag Ellie4DM. Hashtag Ellie4DM würde ich sagen. Vielen Dank. Aber keiner von uns hat einen. Doch, du hast ein L im Namen. Das ist wahr. Und wir haben eine klöternde Spende zu vermelden. Yay, es klötert in meinem Geldbeutel. Oh, und wenn du wüsstest wie, denn ICETHQ hat uns... Hör auf. Hat uns etwas Geld dagelassen und mit den Worten: Für mehr Feenstaub in der Welt, kleiner als 3, schmeißt er nicht die, sondern den Fuffi durch den Club. Es ist ein Fanziger. Ich sage nur... Vielen Dank. Ich hab dich lieb. Ja, fucking hell, vielen Dank. Pizza, würde ich sagen. In die Mauli. Pizza in die Mauli. In die Mauli. Nein, das geht natürlich alles in den Stream und so. Das wäre Pizza. In die Mauli. Ja. Geht quasi direkt in den... Ihr seht, wir sind sehr schlecht mit Geschenken. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, fucking aus, Sven. Ja. Wir also wenn ihr uns öfter in Verlegenheit sehen wollt... Nein, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns um 19.45 Uhr wieder. Das ist quasi genau in 14 Minuten. Dann gönnen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Und ja, let's go. Ja, wir sind wieder da. Hallo, Momo ist kurz außer Gefecht. Willkommen zurück im Haus des Im Keller, das war's. Wir gehen auch nur zum Lachen im Keller. So. Ja. Jetzt fangen wir uns mal an. Das ist ein ernstes Thema, ne? Rollenspiel ist ein ernstes Thema. Ja, und also Würfelpech sterben ist auch. Ist auch ganz schrecklich. Tausend Familien leiden jedes Jahr unter schlechten Würfeln. Unter schlechten, wenn ihre Lieblingscharaktere durch Würfelpech sterben. Ja, wenn du halt schon 200 Euro irgendwie Erotik-Art von deinem sexy Dunkelelfen Jewel Commission hast. Und ein Auto engagiert hast, um Slash-Fiction ja, genau, dann tut das halt weh. Harry Potter und dann Dunkelelfen-Spinnen-Magier. Dann tut das halt weh, so, da kann ich verstehen. Das ist dann ein tiefer Schnitt. Okay. Das Antagonisierungspack. Sex-Triggers-Pack. Okay. Ja, wir sind im Zelt mit einer fremden Frau. Aha, sie sind alt, meine Güte. Ich bin ja auch die älteste Knicklichtfee in dem Beware-Community. Was ist Streifen. Dein Fehler? Sven? Ich vertraue zu schnell. In diesem Moment. Wenn ich mein Licht einschalte, empfange ich Visionen von einem Garten. Von einem himmlischen Garten. Und auf einmal wird so ein bisschen Rauch von ihrem Kopf in eure Richtung gesprüht. Ah. Ihr atmet es ein. Atmetet es ein. Klötert es ein. Klötert es ein. Und auch euch wird eine Vision eröffnet. Ein Garten, grüne Wiesen, wunderschöne Blumen in prächtigen Farben. Ihr seht und spürt fast, wie kleine Tautropfen die Blätter entlang gleiten und langsam auf den Boden fallen, dabei glitzernd in die Luft stoben, wenn sie auf dem Boden aufkommen. Ah, ich kann doch eloquent. Es ist der Garten Zavaraga. Zavaraga. Der himmlische Garten der Feen. Seht ihr den Himmel glitzern? Seht ihr die Bäume wispern? Und hört ihr sie wispern? Ist das der Ort, an dem wir kommen, wenn wir sterben? Das ist der Ort, an dem ihr uns bringen werdet. Denn ihr seid die Auserwählten, die die Bewahrer aus der Fabrik führen wird. werden. Gewiss. Hm. Und woran macht ihr fest, dass wir die Ausjahrewelten sind? Ihr seid vier B-wahre Feen. Ich meine, sie hat nicht unrecht damit, dieser ein... Also, wir sind vier B-wahre Feen. Das sind wir, aber wir hier sind... Wir sind vier B-wahre Feen. Aber hier sind noch weitere B-wahre Feen. Ihr seid die Auserwählten. Von wem auserwählt? Wie viele Auserwählte gab's schon? Zwei Gruppen, aber die haben es nicht geschafft. Aber ihr seid die Auserwählten! Ah. Ich wusste. Nun, das ist eine Herausforderung, der wir uns natürlich stellen wollen, nicht wahr, meine lieben Freunde? Gibt es die Möglichkeit, einen grässlichen Tod zu sterben? Ja! Ich bin dabei! Aber das müsst ihr nicht. Oh. Wenn ihr euch richtig vorbereitet, könnt ihr es schaffen, uns sogar hier alle herauszubringen. Es wird Zeit für eine Trainingmontage. Noch nicht. Lasst sie erst aussprechen. Und wie gedenkt ihr, dass wir uns vorbereiten? Tut mir leid, ich habe einen kleinen Sprachfehler. Wir haben es schon so oft versucht, hier zu entkommen. Gebt einfach auf. Die erste Gruppe hat uns 20 Jahre lang geholfen, einen Tunnel zu graben durch die dicken Fabrikwände. Es gibt einen Tunnel, der nach draußen führt. Aber er ist versperrt. Denn das Wasser, das in der Schleuse zum Hygienereinigen der Leute, die hier arbeiten, ausgespült wird, hat diesen Tunnel geflutet. Und jetzt können wir ihn nicht mehr benutzen. Aber dafür stirbt man dort sehr sauber. Die zweite Gruppe hat entdeckt, dass am Grunde des überfluteten Teils des Tunnels ein Stöpsel liegt, den wir einfach nur ziehen müssten. Aber wir alle... Wie ihr alle wisst, können Knicklichtfeen nicht baden. Oh, ich hätte es gewusst. Ich habe vorhin noch, als ich in diese Einkaufswagen war, habe ich getroffen Scuba, die Schwimmfee. Scuba, die Unterwasserfee. Ja. Die ist sehr selten. Er hatte diese große Brille, wo er durchatmen. Aber Merde. Oui. Und Sie denken, wir müssen diese Stöpsel ziehen? Ja, genau. Aber dafür braucht ihr Equipment. Ich wünschte, jemand würde meinen Stöpsel ziehen. Ich werde dir jemanden finden, der an deinem Stöpsel spielen wird. Ich wusste nicht, dass Knicklichtfeen Buttplugs mögen. Jetzt. Okay, hey, bevor das hier kommt. Das ist meine Schwester Kinky. Kinky, die Plugfee. Geht zu Ernie. Ernie wird euch versorgen mit allem, was ihr braucht, um euer Equipment zu finden. Um uns zu befreien. Um den Stöpsel zu ziehen und uns den Weg frei zu machen in den Garten Savaraga! Und es bebt einmal durch das Zelt und die Kissen fliegen ein bisschen hoch und es glitzert. Findet ihr auch, dass den Stöpsel ziehen irgendwie ominös klingt? Nun gehen wir doch erstmal zu diesem Ernie. Es ist eine Sie! Zu dieser Ernie. Um Ausrüstung zu besorgen, die uns dabei helfen soll, diesen Stöpsel zu ziehen. Ja! Ihr werdet uns alle retten! Geht, meine Auserwählten! Geht und findet Ernie! Wo finden wir Ernie? Sie ist in der Richtung der Treppe. Dort findet ihr ein Zelt mit einer großen Fliegerbrille obendrauf. Da ist Ernie. Geht! Geht und rettet uns alle! Ich glaube, wir sollten gehen. Und sie wischt sich ein paar Tränen aus ihrem Gesicht. Ich denke, wir sollten gehen. Ihr geht voraus, ich habe noch kurz. Junge Frau. Junger Mann. Ich bin eine Frau. Euer... Seht ihr nicht, dass ich ein Kleid trage? Euer Euphorie ist sehr ansteckend. Würden Sie mir vielleicht gestatten, ein kleines Viol von Ihrem Blut zu nehmen, damit ich ein kleines Zaubertränkchen davon brauen könnte? Aber Knicklichtfeen haben gar kein Blut. Merde. Kannst etwas Staub von meinem Glitzer haben. Und sie schüttelt einmal ihr Haar in eine Viole rein. Es ist Glitzer von meinem Kopf. Glitzer. Vielleicht wird das helfen. Kratzi die Schuppen für. Und in deiner Viole ist jetzt ungefähr so ein Zentimeter weißer Feenstaub. Ah, wie. Und dann gehe ich hinter den Rest von der Leute her. Wenn der Regisseur sich kaputt lacht, weiß man, man hat einen guten Witz. Ich kenne auch noch Sleazy, die Belästigungsfee. Ich kenne auch Pandi, die Belästigungspandafee. Zum Zelt! Ich dachte, das wäre die Fee der schlechten Witze. Die heißt Momo. Und Grabschi, dieses Training-Order-Fee. Oh Jesus Christ. Oh Gott. Ja. Zum Zelt. Zum Zelt. Zu Ernie. Ja, Ernie. Zu Ernie. Achso, ich bin schon weg. Und draußen sitzt Georg. Ihr seht ihn, wie er aus so einer kleinen, zusammengeschrubbelten Kitzelkiste kommt. Die Kitzelkiste. Die Kitzelkiste. Nein, bitte nicht wieder in die Kitzelkiste. Nein, nicht mit Onkel Ernie in die Kitzelkiste. Tante Ernie. Ja, Tante Ernie. Wie er darauf sitzt, mit einem Bein... versuchte es auf sein Knie zu bringen, aber es hat nur bis zur Wade gereicht und bis zum Schienbein, Entschuldigung, und knibbelt sich so ein bisschen an seinen Fingernägeln herum. Georg, alles in Ordnung bei dir? Ich hoffe nicht. Ja, doch, doch. Braucht die Hilfe. Wir müssen zu Ernie, die trotz des Namens eine Sie ist. Ja. Weiß sie nicht Sie? Sie heißt eigentlich Anna, aber sie wird lieber Ernie genannt. Ich weiß auch nicht wieso, aber hey, ich nehme euch mit. Kommt mit. Du siehst so geknickt aus. Ha, ha, ha, witzig, weil du bist eine Glückliche. Möchtet ihr ein? Wenn ihr Hunger habt, könnt ihr zu Roberta gehen. Die macht super gutes Filet. Ich möchte sterben. Ich verstehe dich jetzt ein bisschen. Fantastisch. Gehen wir doch. Oder sollen wir uns kurz ausruhen? Sie macht es auf Rostglitter. Und er steht hinten und ist schon weitergelaufen zu Roberta. Ich muss mich nicht ausruhen. Meist bleibe ich wach, bis ich merke, wie meine Schaltkreise am Schmoren sind. Und dann lege ich mich etwas hin für traumlosen, komatösen Schlaf, indem ich die Dämonen in meinem Herzen nicht reden höre. Bis sie anfangen zu reden. Dann zu schreien. Dann zu betteln. Dann zu wimmern. Okay, und dann wache ich auf. Also was wollten wir machen? Zu Ernie. Georg ist schon zu Roberta hoch. Der hat euch gar nicht mehr beachtet. Ist schon weg. Georg geht was essen. Ja. Wäre es unhöflich, jetzt hier nicht zu essen? Gewiss. Dann sollten wir gehen. Essen? Nein. Zu Ernie. Ernie! Ernie. Auf zu Ernie. Okay. Ja, ihr geht zurück zur Treppe. Aus der wie uns geheißen wie euch geheißen. Genau, ihr geht zurück in Richtung Treppe und seht an euch vorbeiziehen einige Zelte. Nichts Spektakuläres. Der eine, ein Schneider, wie es scheint, denn oben auf dem Zelt prangt eine große Schere, die sie einst geklaut haben. Vielleicht ist auch ein Mosche. Ich dachte, jetzt kommt ein Name. Der Schneider heißt Peterli. Peterli, das Schneiderli. So heißt sie. Ja. Ja, Peterli. Genau, ihr geht weiter. Anscheinend gibt es auch einen Optiker in diesem Laden. Es scheint einige Feen zu geben, die Probleme haben zu sehen. Denn es gibt ein Zelt mit einem großen Monokel. Er heißt Manfred. Manfred Monokel. Manfred Monokel, genau. Manfred die Seefee. Die Seefee. Er hat auch so einen großen Anker auf seinem Arm tätowiert. Ja, genau. Ja, ja, genau. Exakt. Manfred ist die Busfahrer. Ah, auch nicht schlecht. Scheint auch eine Bibliothek zu geben. Allerdings ist das Schild etwas kryptisch, denn dort hängt kein Buch, sondern ein Stift. Aber ein Buch wäre vielleicht auch zu groß gewesen und das Zelt hätte es nicht ausgehalten. Allerdings ist direkt daneben ein Buchladen, der quasi aus einem aufgeklappten Buch besteht. Vielleicht ist es auch Konkurrenzdenken, man weiß es nicht genau. Ihr lauft weiter und findet ein Zelt mit einer großen Fliegerbrille. Ich sage immer Bille. Fliegerbrille auf dem Dach. Fliegerklöte. Genau, ist auch geklötert, ist irgendwann dahin geklötert. Die Zeltwände sind brauner Stoff, geflickt mehrmals mit irgendwelchen Stoffresten, die sie vermutlich aus der Kleidung von anderen Feen hergestellt haben. Es gibt ein kleines Plüschflicken-Ding, das so ein bisschen so ist wie mein Plüschbuch. Aber in grün. Und ja, nicht rosa, es gibt nicht so viele rosa Knicklichtfeen tatsächlich. Genau, da steht der jetzt davor. Möchtet ihr eintreten? Ja, Ernie! Klopf, klopf! Guter Witz! Kommt rein! Guten Tag, alte Dame. Man hat uns gesagt, wir sollen in die RR kommen. Wir sind Auserwählte. Wir sind die, jetzt, die sind die momentanen Auserwählten. Ah ja. Wieso soll den Stöpsel ziehen? Hallo, herzlich willkommen. Ich bin Ernie. Ich bin die Technikfee. Oder, ja, eigentlich heiße ich ja Erna, die Steampunkfee, aber ich finde eher, ich bin so technisch Fee. Also, ja, und ihr seht eine etwas kleiner als ihr gebaute Fee ungefähr. Also wenn man jetzt wirklich gebaut. Ja, richtig. Wenn man so in Menschenproportionen denken würde, wäre sie so ungefähr 1,50 groß. Hat rosanes Haar bis hierhin gestutzt, ein bisschen wild aufgemischt, trägt Leder hauptsächlich und ebenfalls eine kleine Fliegerbrille um den Hals und hat tatsächlich einen Arm, der komplett entblößt ist, wo ihr anscheinend ihre Haut abhanden gekommen ist. Ja. Und dort prangt jetzt ein kleiner Cyborg-Arm, den ihr auch alle in euch tragt, aber ihr habt die Sitte, euch was darüber zu legen. Haut. Genau, richtig. Kommt rein, kommt rein! Ich zeig euch, was der Plan ist. Und vor einem großen Tisch oder auf einem großen Tisch breitet sie folgende Karte aus. Wer möchte es sehen? Ja. Oh, alle. Oh. Damn. Das ist wacky. Alright. Sie haben diese Karte gemalt? Jein, also ich habe einen Teil davon, also das Grundgerüst habe ich mal gefunden in groß und habe es dann abgezeichnet in ordentlich. Sehr schön Schrift. Und dann haben Georg und ich immer abwechselnd versucht, so ein bisschen einzuzeichnen, wo wir eigentlich sind. Und ja, Georg ist ein bisschen bescheuert manchmal, deswegen, ja. Georg hat ein Wiwi drauf gemalt. Unter anderem, ja. Ich hab den durchgestrichen, der ist da nicht drauf. Er fand das lustig. Deswegen steht auch Hihi daneben. Damit man weiß, dass es lustig ist. Wagen, was soll das denn? Wagen soll das denn sein? Sie scheinen mir ein sehr guter Klöte. Kumpan? Kompagnon? Mhm. Sie scheinen mir ein sehr guter Kompagnon für diesen Georg zu sein. Bloß nicht! Der ist fünfmal älter als ich, da könnte mein Dad sein, wenn Knicklichtfeen Dads hätten. Der Hersteller. Aber Liebe kennt kein Alter. Und das ist gerade super inappropriate. Jetzt erst Jokes machen. Sind sie Pädophilia? Nein, das ist meine Groß-Groß-Groß-Cousine. Na. Okay. Pädophilie, die ab 18, die nicht ab 18. Okay. Bevor wir uns noch weiter reinreiten. Die unter 18. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Bitte, bitte, bitte ermitteln Sie nicht gegen uns. Pädophilie, nicht das Spielzeug für die ganze Familie. Oh, gute Dame, was können wir denn noch weiteres an Ausrüstungen von Ihnen erhalten, um diesen Auftrag zu erledigen? Seht ihr diesen blauen Tunnel da vorne, der Richtung Schleuse führt? Das... Ja, den sehen wir. Das ist der Tunnel, die erste auserwählte Gruppe. Ich hoffe, ihr habt davon gehört. Und ich, ja, mögen sie in Frieden ruhen und so weiter. Tod ist ein natürlicher Teil des Ganzen, ja. Hm. Den haben die gebuddelt auf jeden Fall. Ziemlich lange, vor meiner Zeit. Und deswegen ist es auch so komisch. Ja, egal. Auf jeden Fall ist da dieser blau eingemalte Part ungefähr ist so mit Wasser überflutet. Aber ich habe mal gecheckt, so auf alten Grundrissen, wo auch die Rohre eingezeichnet sind, da müsste so ein T-Rohr liegen. Wir finden eins Lösung. Entschuldigung, ja. Alles gut. Und dieses T-Rohr, ja, also... ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind quasi auf der Ebene des großen oberen Striches des Tees und der untere Strich, der senkrecht nach unten geht, da ist ein Stöpsel drauf. Und wenn wir den ziehen, dann würde das Wasser abfließen und wir könnten einfach durchgehen. Das wäre der sichere Tod für jeden, der diesen Stöpsel zieht. Ich bin dabei. Nein, wie kommt ihr denn darauf? Nun, das Wasser fließt ab, man ist im Wasser, Schlunz. Aber ihr seid doch kräftige Feen, die sich bestimmt irgendwo dran festhalten können. Ich habe mich schon stärker gefühlt. Ich kann euch ein Seil mitgeben. Hier, bitteschön, ein Seil. Und das ist so ein Stück Garn. Brauchen wir noch irgendwas? Was dachtest du? Darm. Ah. Oh. So ein Stück Darm. Füllt es mit Met. Man nennt es Wurst. Stinkt ein bisschen. Brauchen wir noch irgendwas? Ja, ihr braucht unbedingt die Ausrüstung von Scuba, der Taucherfee. Ah. Hier ist ein Entwurf. Den könnt ihr so in den Konfigurator eingeben. Der Konfigurator ist in der Fabrik. Wir könnten uns also selbst zu Scuba-Feen machen. Nein, nein, ihr könnt nur die Ausrüstung nachempfinden. Ich würde so gerne ändern, was ich bin. Eine Fee kann leider nicht geändert werden, es sei denn, man reißt sie den Chip aus dem Hirn heraus, programmiert die neu und versucht, die neu einzustellen. Aber das geht nicht, weil jeder Chip hat seine eigene Form. Gut. Außerdem zerstört man alles andere, wenn man den Chip rausreißt und dann ist man quasi tot, wenn eine Klinglichfee tot sein kann. Oh nein. Also werden wir uns in das Fabrikgebäude begeben, um zum Konfigurator zu gelangen. Ja, richtig. Den Konfigurator konfigurieren. Und dann die Ausrüstung der von Scuba. Scuba ist auch Fee-Drucker. Es gibt hier einen 3D-Drucker. Angeblich. Er ist auf dem Plan zumindest. Ja, zumindest ist sowas ähnliches wie ein 3D-Drucker. Da werden quasi Gliedmaßen gedruckt und die quasi, also das hier, was mein Arm jetzt gerade nicht hat, wird auf den Arm drauf gedruckt. Ich habe versucht, kannst reinzugehen, du den drucken. Und weiß dort ja, können wir... Nicht in dem 3D-Drucker. Sondern? Nicht seht ihr, das da? Das ist der Schrank. Ja, es ist ein Kleiderschrank. Dort werden alle Knicklichtfeen rein und mit ihrem Equipment ausgestattet, bevor sie verpackt werden. Und dort liegt das Equipment von Scuba. Aber ja, nein, ihr müsst erst im Konfigurator einstellen, dass es hergestellt wird. Dann müsst ihr euch quasi auf das Förderband legen und dann werdet ihr eingekleidet. Ah, ich verstehe, Aber mir gefällt mein... Das kannst du drunter anbereiten. Ja, du musst dich halt den Vorstellungen anderer Leute anpassen. So ist das in der Welt. Ich habe den Tauchanzug. Seit wann bist du so gesprächig gegenüber anderen Mitgeschöpfen geworden? Wenn du geliebt werden willst, musst du dich so verhalten, wie andere Leute das wollen. Wo kommt plötzlich all dieser indirekte Ass-R? Habe ich euch jemals etwas Schlechtes gewollt? Ich war immer sehr direkt mit meinem Hass, ehrlich gesagt. Ich lasse mir das nicht mehr länger gefallen. Es war sehr schön mit euch. Ich werde mich auf zum Konfigurator begeben und diese Sache selber in meine kleinen, dreckigen Feenhände nehmen. Ihr seid ja auch der Auserwählte. Ich bin der Auserwählte. Ihr alle. Ich bin der Auserwählte und ich stratze raus. Du kannst gerne der Auserwählte sein. Ich will einfach nur tot sein. Ich komme zurück und streue dir das Glitzer von der Uschi ins Gesicht. Ah, wie hieß sie? Ich bin allergisch gegen Schuppen. Schamania. Ja. Atme tief ein hier, vielleicht verschafft dir das etwas Euphorie. Ah, du gehst mir auf den Sack, weißt du das? Mein trauriges Gib mir doch bitte einen Constitution Saving Throw. Ja, das ist eine 15. Gerade geschafft. Sonst wäre was. Sonst hättest du jetzt eine Poison. Nice. Ja, dafür ist mein Gesicht jetzt so ein bisschen verwischt. Mein eines Auge ist ein bisschen nach links geschoben. Und mein Make-up ist verwischt. Das sieht jetzt aus, als hätte ich geweint. Noch mehr als vorher. Dein Lippenstift ist so verwischt, dass er aussieht, als hättest du geweint? Nein, meine gesamte Schminke. So. Ja, auch der, ja. So funktioniert Lippenstift, oder? Ich bin leider zu männlich, um zu wissen, wie Lippenstift funktioniert. So. Auf zum Konfigurator. Auf in den sicheren, auf zum Konfigurator. Bevor Tondre als erster alleine stirbt. Wir müssen ja erstmal dafür in die Fabrik kommen. Wie kommen wir denn in die Fabrik? Jetzt fange ich auch schon an so zu reden. Sind wir nicht schon in der Fabrik? Wie kommen wir denn in die Nein, Fabrik? Nein, wir sind leider nur in einer Wand. Da ist ein langer Tunnel zu der Fabrik. Nicht wahr? Wie kommen wir denn in die Fabrik? Seht ihr dieses blaue Ding? Der lange Tunnel zu der Fabrik. Aber die Fabrik ist hier. Ja. Und wie kommen wir in die Fabrik? Und der Tunnel führt dahin. Aber dann müssten wir durch die Wand dort, nicht wahr? Die ist zu. Und wie kommen wir in die Fabrik? Durch den Flur. Ihr müsst die Schlüsselkarte holen. Aha. Die hat? So eine alte Frau, die ständig mit einem Wagen durch die Gegend fährt. Die. Vielleicht kann die uns auch zur Verbrennungsanlage bringen? tatsächlich ist der beste Weg, sie in der Verbrennungsanlage zu besuchen, denn da ist sie die meiste Zeit. Ja, lasst uns in die Verbrennungsanlage gehen. Und die Schlüsselkarte legt sie dort immer auf den Tisch. Denn wir sind die Auserwählten und müssen das holen, was bei der Verbrennungsanlage ist. Und sie kann uns nicht hören. Es gibt noch andere Leute mit Schlüsselkarte, aber die sitzen in den Büros. Also logisch, wir müssen zur Verbrennungsanlage. Das macht total Sinn. Ja, wir haben es verstanden. Ich bin inzwischen schon raus. Ah, oh, okay. Bist du runter ins Mauseloch? Ja. Würfel doch mal einen Spaß. Da wo wir hergekommen sind. Und ich werde mich auf den Weg Richtung Fabriktüre machen. Weil ich diese ganze Unterhaltung nicht aber mitbekomme. Gut, gehen wir. Ja, gehen wir. Wie schnell möchtest du dich bewegen? Schnell. Okay. Das heißt, du kommst wieder auf dem Flur heraus, wo die Glastür ist, und ihr bewegt euch in Richtung Verbrennungsanlage? Ja? Ja. Okay, gut. Dann, du kommst dort bei der Glastür an und wartest, stehst dir die Beine in den Bauch und deine Freunde kommen. Ich gucke immer, ob irgendwo etwas aufgeht. Geht nichts auf, leider. Was du allerdings siehst, ist auf der anderen Seite der Tür, also quasi auf der Seite, wo du nicht hinkommst, da ist ja dieses Code-Eingebeding. Und auf der anderen Seite ist so ein kaum sichtbares Quadrat, das etwas heller ist als der Rest der Wand, um wahrscheinlich eine Schlüsselkarte darin zu halten. Es gibt ein Code-Eingabedings? Auf der anderen Seite, ja. Oh, merde. Merde. Okay, ihr geht den langen Gang entlang zur Verbrennungsanlage. In dem Gang passiert tatsächlich nichts. Er ist einfach nur sehr, sehr dunkel und sehr, sehr kalt. Komm, Leute, beeilt euch doch mal ein bisschen. Wir wollen noch vorankommen. Er ist hoch genug, dass ihr fliegen könnt. Ich mag deinen plötzlichen, unerwarteten, auch etwas verdächtigen Enthusiasmus. Und ihr kommt der Verbrennungsanlage immer näher, als euch bereits ein großer Hitzeschwall entgegenkommt und ein Leuchten im Gang auftaucht. Was tut ihr? Wollt ihr weiter drauf zulaufen? Oh, glorreiche Flamme! Wir bleiben zusammen. Wir gehören zusammen. Gib mir doch mal einen Perception-Check. Oh Gott, ich fliege weiter den Gang auf und ab und gucke an jeder Tür, ob irgendjemand kommt. Ich warte auf die alte Frau, vielleicht kommt sie noch einmal raus. Auch der Gang, von dem ihr gekommen seid, also der lange Gang quasi Richtung Verbrennungsanlage. Ui. Aber nur in dem Flur oder auch der alle, Gang? Alle Gänge, was geht. Okay, also du kommst nach einiger Zeit wieder zu deinen Kumpanen. Die Frage ist, möchtest du da bleiben? Oder nicht, wenn du den Gang lang fliegst. Habt ihr inzwischen einen Weg hereingefunden? Wir haben einen Weg rausgefunden. Nun, wir müssen die Schlüsselkarte stehlen. Von der Dame, die in der Verbrennungsanlage arbeitet. Gleichzeitig müssen wir verhindern, dass Melancholia sich in den Ofen stürzt. Weiß nicht. Soll er machen. Dass sie sich in den Ofen stürzt. Ich habe extra keine Personalpronomina benutzt. Habt ihr Perception gewürfelt? Ja. Ihr drei? Was habt ihr denn? 14. 17. 1. Okay, du siehst nichts, du hörst auch nichts. Ihr beiden allerdings hört ein leichtes Manschen etwas weiter von euch weg, als würde etwas auf dem Boden herumschleichen und wie eine Suppe, wenn man sie umrührt, diese Geräusche, diese Schmatzgeräusche von sich geben. Das ist ein Mob. Dabei immer mal wieder ein Zischen und ein Brodeln, als würde Gestein sich auflösen. Ein Tausendfüßler. Aus Säure. Ja. Ja, ich denke, wir flattern vorsichtig weiter geradeaus. Manche von uns auch nicht so vorsichtig. Ich meine, wir können ihm ja jetzt nicht mehr ausweichen so. Ist er vor oder hinter uns? Also ist er vor oder hinter uns? Der ist vor euch. Naja, gut. Es ist ja nicht so, als könnten wir nur umweg gehen. Also. Ihr kommt näher ran Und je näher ihr rankommt, desto heißer wird es um euch. Oh ja. Desto lauter werden diese Schmatz- und Zischgeräusche. Und zusätzlich hört ihr noch ein... Sind wir auf dem Weg zur Toilette vielleicht? Sind um 7 Uhr morgens bei mir in der Wohnung. Gib mir doch nochmal einen Perception-Check. Ich folge unwillig. Nochmal 14. Okay. Dass du mal unwillig bist. Tondre! Schön, dass du dich uns wieder angeschlossen hast. Hab ich nicht. Aber ihr scheint gerade den Weg zu wissen. Wir sind quasi auf denselben Weg. Ich verstehe nicht. Sie ist auf einmal wahnsinnig gut drauf und du nicht. Was hat sich verändert? Wo ist das Problem? Ich habe den Ausweg gefunden. Eure passive Aggressivität und diese ständige Negativität, es zieht mich herunter. Selbst ich kann da nicht ewig gegenarbeiten. Du bist doch die Liebesfee. Fick dich. Ich dachte, dafür wärst du zuständig. Nein, ich bin dafür zuständig, diese Konstellationen herzubringen, aber fick dich. Du hattest eine 14? Ja. Und du? 7. Okay. Du siehst, noch etwas entfernt von euch, ein Haufen von einem Etwas. Sieht aus wie geschmolzenes Plastik. Etwas schwarz. Etwas bräunlicher. Und du siehst ein Gesicht, das total entstellt und schwarz angekokelt zu sein scheint. Es ist der mächtige Kackhaufen. Es hat keine Haare mehr. Und es kriecht auf allen Vieren in eure Richtung. Schmilzt vor sich hin und scheint selbst ein Stückchen von geschmolzenem Plastik immer mit sich mitzuschleifen unter sich. Und es schreit ganz erbärmlich. Ah! Ah! Könnten wir eventuell drüber fliegen? Könnt es probieren. Ich sterbe die Qualfee. Die Einzige, der es noch schlechter gegangen ist. Das ist ja Schmelzi, die Feuerfee. Oder es war Stinky, die Haufenfee. Oder es ist vielleicht auch Sparky, die... Nein! Sparky, die Kurzschlussfee. Hier, du kannst meinen Zauberstab haben. Die Dinger sind zerbrechlich. Leons Fee hat jetzt seine Magie verloren. Das Ding ist aus Mehl und Leim zusammen gemacht. Willst du drüber fliegen? Ach, warum denn nicht? Gut. Ich würde es ja von seinem Leid erlösen, aber es hat genauso wenig verdient. Also ich weiß es nicht, wir lassen es erstmal rankommen, mal gucken, ob es sich feindselig verhält. Vielleicht kann man ja mit ihm reden. Bleibt ihr stehen? Ja. Ich flieg so hoch. Ich will nicht Leute berühren. So hoch ist der Gang tatsächlich leider nicht. So hoch wie ich kann. Okay. Du kannst dich... Du brauchst halt leider auch noch Platz, um deine Flügel gerade zu halten. Aber du kommst ungefähr so in menschlichen Proportionen so 10 cm über den Boden, so wie ihr bisher kamt. Das ist okay. Okay. Ist es eine Knicklichtfee? Ja. Es ist eine Ex-Knicklichtfee. Eine Ex-Knicklichtfee? Ja. Das hat ich würde keine gerne Flügel mehr. Meine Klassenfähigkeit benutzen. Mein Oath of Love. Und benutze Hold the Heartless. Ich kriege einen Wisdom Saving Throw. Mhm. Warte, ich muss eben suchen. Mutter heute. Da. So ein altes Banjo-Kazooie-Spiel. Ja, oder in einem gruseligen Das sind jetzt 2. Schafft er nicht. Zirkus Banjo-Kazooie. Und er ist incapacitated. Okay. Das heißt, er kann nicht weiterlaufen. Oder und nichts tun. Sich bewegen. Für wie lange? Für 1 Minute, I guess. Genug Zeit, um drüber hinwegzufliegen. You can certainly try. I will. For 1 minute. Or until it takes damage. Mit geöffnetem Mund. Schaut es euch an. Es scheint euch nicht zu sehen, aber wahrzunehmen. Tötet mich! Bevor es in Kapazität ist. Same! Geht. Und ich fliege weiter. Da fliege ich auch drüber. Okay. Hui. Hui, hui, hui. Ich schlinge auch. Gut. Ihr seid drüber geflogen und kommt nun in dem Verbrennungsraum an. Du auch, Priscilla? Priscilla contemplated noch. Mein Gott verbietet es. Ich würde gern runterfliegen und mir dieses Wesen aus der Nähe angucken. Okay. Du siehst, es ist wirklich eine Knicklichtfee. Total verkokelt, verbrannt. Sie hat keine Beine mehr. Aber sie schleppt sich noch auf ihren Armen, die noch immer zu schmelzen scheinen. Das ist Anakin Skywalker aus dem dritten Teil, die Sonderedition. Extra rare und extra verkokelt. Sobald sie ausgepackt wird, fängt sie halt an zu brennen. Ja. Dann hast du sie halt einen gewissen Zeitraum. Genau. Du musst aber als Codewort musst du sagen, I have the high ground, ja. Ja. In ihrem Gesicht scheint nur noch Schmerz zu herrschen. Ja. Sie sieht nichts mehr, sie nimmt deine Präsenz wahr. Aber, ja, was möchtest du? Sind die anderen schon weg? Ich bin schon weg. Die sind drüber gestiegen und auf dem Weg quasi zum Ende des Tunnels. Zum Ende. Ich lege vorsichtig eine Hand auf ihr ekelhaftes Gesicht. Und du kriegst 2 Fire Damage. Kein Problem. Ich bin Priscilla, die Priesterin. Ich und meine Gottheit werden dich auf deinem Weg begleiten und dich deine Dämonen und Sünden entledigen. Und dann smack ich sie mit meinem Prozessionsstab auf den Kopf. Gut, dann gib mir doch mal einen Tech Roll. Das ist ja wahrscheinlich mit Advantage, ne? Wenn der die ist incapacitated. Gut, das ist eine 22. Mhm. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Ja. Ja, wieso? Weil sie Schaden kriegt. Also danach ist sie nicht mehr gepasset. Sehr gut. Und sie kriegt, ich glaube, 8 Damage. 8? Okay, dann würfel doch bitte Initiative. Du Törichter! Mein Gott verbietet es. Ah, ich werde dich. Ich hab dich lieb. 21. Ich unterstütze dich. Melancholia. 16. 16, Führer. Tendre. Also, 13. Okay. Who's du? Sparkly, bitte! 19. Oh Gott, ich muss das gleich glaube ich nochmal. Mann! Das Kreuz des Initiative. Ist so. Da denkt man, man hat genug Platz gelassen. Vital. Niemals. Und dann niemals. Ich habe auch noch keinen guten Weg gefunden, die Initiative schnell was hattest du, und easy 13. festzulegen. 13. Sparkly! Einiges probiert. Okay. Ich baue gleich mal kurz die Battle Map hier auf. Dann haben wir ein bisschen mehr visuelles Referenzmaterial. Vielen Dank, dass du meine Sätze beendest. Das kommt mir sehr entgegen, weil anscheinend kann ich heute keine bilden. Ja, das Einzige, was mir hilft, ist einfach jeden Namen so gut, also mit so viel Platz wie möglich halt irgendwie mit 5 Zentimetern dazwischen. Ja, das ist so, was ich mittlerweile mache. So, das bist du. Ihr seid schon weitergelatscht. Haben wir sowas richtig Ekliges hier drinnen? Wir, wir können einfach kurz was machen. Wir haben Feuerzeug. Ich war mal erkältet und hab reingeniest oder sonst. Hier, das sieht doch meinst du, da ist was drin gewachsen? Nichts Ekliges drin, ja. Ja. Töte mich! Ja, und das ist das, was sie die ganze Zeit ruft. Ich bin Navaria! Tötet mich! Ach, die soll so sein. Die ist so hergestellt worden, oh mein Jesus Gott. Jesus Christ, ich dachte, ich hätte es schlecht. Wer auch immer unsere Götter sind, sie sind grausam und vielleicht unfühlend. Ist das unsere Aufgabe, ja, unsere Götter zu finden und uns ordentlich zu beschweren. Oder... Okay, wir beginnen die Initiative mit Melancholia, die ich hier nur als Melange angetragen habe. Auch und jetzt schön. Mal echt? Das Kolia noch dazu. 21. Achso, ist 21. Ja. Ja, während alle anderen abgelenkt sind, mache ich langsam meinen Sneaky, meinen Weg in Richtung Verbrennungsanlage. Fliegst du noch? Wenn ich darf, ja. Ja, du schwebst halt so 10 cm über dem Boden. Dann dash ich. Darf ich meine Reaction benutzen, um sie festzuhalten? Darf ich stealthen? Um es versuchen, so unauffällig wie möglich zu tun? Du kannst stealthen und du kannst versuchen, sie festzuhalten? Ja, dann muss ich ja nicht stealthen. Wenn das ja, also, dann, ich kann ja einen Perception-Check machen. Alles gut, mach ruhig. Guck mal, wie gut es hält. Wenn du die... Athletics, ne? Aha. Warte, ich muss gucken, das ist ein neuer... 15! Aber auf Athletics haben wir alle Disadvantage. Haben wir? Weil wir kämpfig fehlen sind. Ah, ja. Stimmt, sind. Ihr habt recht. Dann ist es deine 13. Gegen was musst du da würfeln? Musst du da überhaupt irgendwas würfeln? Kann versuchen, den Grapple zu brechen, wenn es ein Grapple ist, I guess. Ja. Oh. Das ist eine... minus 1, 12. Gerade nicht geschafft. Schade. Nein. Wir bleiben schön hier. Unmake me. Dieser Stuhl ist komisch. So. Gut, das war deine Action, würde ich sagen. Du wolltest nichts anderes zu tun. Damit ist Priscilla dran. Priscilla. Wie kaputt sieht diese Film aus? Also abgesehen davon, dass sie ziemlich kaputt aussieht. Du hast sie gerade mit deinem Prozessionsstab auf den Arm gesmackt und du siehst das so, also wenn es nicht schwarz wäre, könnte es zu einem blauen Fleck werden. So kaputt sieht sie ungefähr aus. Disgusting. Ich schaue sie nur traurig an. Ich bin nicht die perfekteste Kreation meines Gottes. Und smack sie nochmal. Okay. Das ist eine 10. Das trifft leider nicht. Und dann möchte ich wegfliegen hoch. Du kommst nicht sehr hoch. Wie gesagt, ihr könnt so 10 cm über dem Boden schweben. Ja, alles was höher ist als sie. Naja, sie ist schon mehr als 10 cm. So, ich dachte, sie ist einfach nur so ein... In menschlichen Proportionen 10 cm. Achso. Ja, so, tut mir leid. I see. Alles gut. Also, du könntest versuchen, an ihr vorbeizufliegen, weil da ist genug Platz. Aber theoretisch, also, du hast sie angepackt, deswegen bist du halt in ihrer Range. Ja, nochmal. Tue ich das. Ja? Ich dann ihr vorbeifliegen. Wohin? Zu den anderen halt. Ich hab dich lieb. Und sie kriegt einen Attack of Opportunity. Mit einer Natural 20. Das Shield of the Faithful nur auf. Ich hoffe, du stirbst. Das sind 4 Bludgeoning Damage und 12 Fire Damage. Wow. Nehme ich erstmal. Ich muss gucken, ich glaube, das geht tatsächlich nur auf. Wenn andere angegriffen werden. Ja, ich bin auf jeden Fall Hobbs. Du bist Hobbs? Ja. Oha. Ja, weil man nicht gerestet. Das ist true. Und Hobbs. Wenn du einfach nach vorne, du fährst einfach nach vorne auf den Boden mit dem Gesicht voran. Who's next in Tendre, please. Oui. Ich gehe rüber zu ihm. Er kriegt einen Punkt Lay on Hands. Hat dir deine Mutter nicht gesagt, dass du den Dreck vom Boden nicht aufheben sollst? Lass uns weitergehen. Gewiss. Damit, war's das? Für mich war das. Okay. Was? Damit ist Sparky dran. Komm, wir gehen einfach ganz gemütlich weiter. Tun so, als wäre das hier gerade nicht passiert. Und ihr geht einfach weiter. Damit würfel ich einen D20, das zählt ja offiziell als Kampf, ehrlich gesagt. Jo. Und ihr seht... Wie Sparkly auf einmal stehen bleibt, kurz zusammenzuckt, seine Augen sich nach hinten drehen, es ein bisschen raucht in seinem Kopf und diese alten Rechnergeräusche von sich geben. Und als würde jemand versucht, sich ins Internet einzuwählen, während jemand anderes telefoniert. Genau. So dieses Knacken. Genau. Damit lässt du auch den Grapple leider los. Echt? Oh. Okay. Obwohl ich stärker geworden bin. Du, das dauert ja nicht lange. Theoretisch kommt sie nicht sehr weit. Dafür bin ich weniger geschickt. Sven? Alter, das da. Ich bin wahnsinnig intelligent. Jetzt kriegt er so die Professorstimme. Oh. Oh, ich hätte nicht schon wieder. Und ich sehe noch besser aus. Oh Gott. Ihr seht jetzt, wie ihm so ein Kinn wächst. So ein Quadratkinn wie bei Superman. Ein Kinn Crimson. Oh, Kinn Crimson. Bis next. Ja, ich würde sagen, also Lavaria ist die nächste. Aber sie kriecht einfach weiter. Tötet mich! Du läufst in die falsche Richtung. Okay, damit beenden wir die Initiative auch wieder. Parfait. Schade, das wäre wild geworden. Passt doch. Wäre es? Die Racial Bonuses und so, die wandern mit, ne? Also habe ich jetzt mal so gemacht. Ja. Was lustiger ist. Okay. Außerdem ist mir sonst auch zu kompliziert. Okay. Ihr kommt an das Ende des Tunnels. Es wird wieder hell um euch und sehr, sehr warm. Ich schaue Traune nur an. Ein bisschen traurig. Ich bin nicht die perfekteste Kreation meines Gottes. Da hast du aber sowas von recht. Wie eine Motte zum Licht werde ich zum Tod gezogen. Und ich versuche wieder in Richtung des Ofens zu dashen. Das ist diesmal Athletics. Warte. 2. 3, 14. 6. Na, schade. So, wo ist nun diese Schlüsselkarte? Guckst du dich um? Ja. Okay, in dem Raum. Ihr kommt rein durch diese wunderschönen Tunnelchen und es ist hell um euch. Von der Decke hängen große Flutlampen, die alles in sehr, sehr grelles Licht hüllen. In der Mitte des Raumes steht ein großer Ofen. Sieht auch wirklich aus wie so ein Pizzaofen. So oben abgerundet und nach unten mit großen Ziegelsteinen vermauert. In den Ofen, der aktuell gerade geschlossen ist, führt ein Laufband hinein. Übrigens habe ich das nicht gesagt, ich habe das gesagt. Okay, Kumpel. Bin mal schön hier geblieben, damit das klar ist, ja? Ja. Ja, wo ist jetzt diese Schlüsselkarte? Ofen, aha. Ah, oh, ist ja. Was ist das da? Ihr seht das Tor, das große blaue Tor, ebenfalls blau, sowie auch das B-Ware-Tor. Und neben dem Tor ist quasi ein großer Schreibtisch mit auch einem Computer drauf und mit diversen Zetteln. Könnt ihr nicht sehen, also die Zettel seht ihr schon, aber nicht, was da drauf steht. Genau, ihr erinnert euch, dass Ernie sagte, dass die alte Frau diese Schlüsselkarte immer auf dem Schreibtisch ablegt. Dann fliegen wir mal hoch, was? Ja, ihr seht aber, dass die alte Frau gerade nicht da ist. Ja, dann hast du sie wahrscheinlich dabei. Oder sie hat sie da gelassen. Ich gehe mal nachgucken. Nein. Okay, Kumpel. Pass mal auf. Wir gucken uns jetzt da um. So, außerdem, wenn wir hier diese ganze Ausrüstung und den ganzen Scheiß machen wollen, ja, was müssen wir rausfinden? Wer weiß es? Ich weiß es. Wir müssen rausfinden, wie man diese blöde Maschine bedient. Ist klar, ne? Ist klar? Gut. Alles klar. Komm, Melli, wir gehen. Fliegst du mit? Ja. Und dann fliege ich mit ihr hoch auf den Tisch. Melli. Ja, ich würde mich gerne auf dem Tisch mal umblicken. Ja, mach das gerne. Ja. Was machen die anderen? Ich lausche derweil an der Tür, ob etwas sich von draußen bewegt. Du hörst ein... 17. 16 witziger. 15. Okay, ihr könnt beide sehen, dass ein Tisch existiert und dass Dinge auf diesem Tisch existieren. Es gehört zu den Dingen, die auf dem Tisch existieren, eine Schlüsselkarte. Leider nein. Diese Schlüsselkarte ist aktuell nicht auf dem Tisch zu erkennen. Ihr seht allerdings ein Papier, auf dem diverse Namen von Knicklichtfeen stehen, die anscheinend in den Ofen hineingeworfen wurden, um vernichtet zu werden. Darunter seht ihr Lavaria, ihr seht Scuba seht ihr. Ihr seht auch eine Version von Shamania, die dort reingeworfen wurde. Und ihr seht auch eine Version von Melancholia, von Priscilla, von Sparkly und von Tendre. Sehr neidisch. Sehr neidisch. Sie haben es aber nicht geschafft, uns alle zu vernichten. Wir werden uns nie alle kriegen, wenn du verstehst, was ich meine. Übrigens, ich höre gerade, wie ein dieses Quietschen. Wir haben es vorher gehört. Ich glaube, die Alte, sie ist auf dem Weg zu uns. Vielleicht hat sie auch nur einen Asthmaanfall, was? Ich verstehe nicht. Okay. Was ihr auch seht, ist ein eingerahmtes Foto von einem kleinen Menschenjungen, der lieblich in die Kamera lächelt und dabei einem Hund mit weißem Fell die Ohren langzieht. Das ist auch, was er auf dem Schreibtisch steht. Ganz schön grausam, das Kind, würde ich sagen. Ich fliege hier rüber, nehme das Bild, wenn es geht. Jungs, helft mir mal! Wir stellen es auf das Fließband. Warum? Ich helfe dir. Vertraut mir. Okay. Lass sie nicht in die Richtung des Verbrennungsofens. Gebt ihr mir bitte einen... Jo, da helfe ich auch mit, meine Güte. Ja, dann gebt mir bitte einer von euch einen Athletics-Check ohne Disadvantage. Soll ich das machen? Mach du das. Du hast angefangen. Ich bin Provenienz, oder wie das heißt, wenn du verstehst, was ich meine. Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Nee. 19. Ja, gut. Ihr schafft es zu dritt, das Foto gemeinsam auf das Fließband zu hieven. Während die beiden die Hände voll haben, lasse ich los und dash in Richtung des Ofens. Ich dash hinterher. Aber als ihr das Bild abgelegt habt. Wir haben das Bild so positioniert, dass es in Richtung Eingang zeigt. Ihr wollt es aufstellen. Oui. Also erstmal gebt ihr mir beide nochmal einen Strength-Check, ob ihr es überhaupt halten könnt, wenn Melancholia jetzt einfach abhaut. Stimmt. Da ist... Athletics. Mit Disadvantage diesmal? Nee, ich würde es mit Advantage geben, weil so schwer ist das Foto nicht. Mit Advantage jetzt? Ja. 14. 20, nicht natural. Okay, ihr schafft es trotzdem, das Bild heile auf das Fließband zu legen. Allerdings legt ihr es hin. Mhm. Ihr schafft es nicht, es aufzustellen. Oder ihr könnt es versuchen, aber du willst bestimmt Melancholia hinterherdischen. Das Fließband ist tatsächlich geradeaus. Und der Ofen ist zu. Dunk! So. Mensch, Melli. So kurz nicht davor. An diesem Tag. Mach das jetzt nicht. Nicht an diesem Tag. Also müssen wir das Ding überhaupt erst anwerfen. Die Tür geht auf und sie quietscht und rabaukt und glittert und rein kommt die alte Frau mit eingefallenen Lidern und schiebt einen weiteren vollen Wagen in Fliege vor ihr Gesicht. Wen muss ich hier vernichten, um endlich zu sterben? Ey Tondro, was ist dein Plan jetzt? Was ist dein Plan? Sag mir. Warum haben wir das Bild hier hingebracht? Komm, hey. Ja? Wir werden jetzt gemeinsam unsere Stärke benutzen und diese alte Frau auf dieses Fließband schubsen. Wenn sie mit dem Kopf in dem Krematorium ist, können wir, ohne dass sie sich schwert, die Schlüsselkarte entnehmen. Willst du sie gleich umbringen? Ich verstehe nicht, sie liegt die doch auf dem Tisch, können wir die da nicht einfach dann nehmen? Meine Güte! Die Frau legt Wer von uns ist jetzt hier dunkel? Was ist nur los mit dir, mein Freund? Die Frau setzt sich auf einen Stuhl, der vor dem Schreibtisch platziert ist und legt die Schlüssel auf das Papier. Auf geht's! Und fängt an zu arbeiten. Du kommst zur Schlüsselkarte. Schaffst es, sie hochzuheben? Musik hat gerade so gut gepasst. Ja, ich werde damit wahrscheinlich nicht fliegen können. Richtig. Und dann versuche damit vom Tisch zu springen und es wenigstens mit den Flügeln abzubremsen, den Sprung. Okay, gib mir doch bitte einen... Stürze ihm hinunter entgegen. Flügelstärken-Check. Befinden sich Sachen auf dem Fließband? Nur das Bild aktuell. Ich würde mich gerne unter dem Bild verstecken. Ja. Okay. Ich habe die 20 schon gesehen. Du kannst mir einen... Was auch immer. Hide Check. Ich würde sagen Stealth. Ja, Stealth. Eine 22. Ich Check geben. Sehr heißt. Gut. Stealth habt ihr, glaube ich, erwartet. Nee, habt ihr nicht. Nee, Solar Fan haben wir. Ja, genau. Okay. Das ist eine 12. Eine 12. Aber wäre das gesehen, dass er sich versteckt hat? Wahrscheinlich nicht, wenn er sich gut versteckt hat. Ich weiß, ihr könntet mir einen... Nee, eigentlich habt ihr es nicht gesehen. Ihr habt gerade die Aufmerksamkeit. Wir würden halt bemerken, dass er weg ist. Und ja. Dass sie weg ist. Ne? Ja, es geht schon los. Du schaffst es, den Sturz ein wenig abzufedern. Allerdings brichst du dir trotzdem ein Bein. Du kriegst trotzdem ein bisschen kriegst zwei. Ist das Bludgeoning Damage, wenn man fällt? Oder ist es einfach Fall Damage? Force Damage, oder? Force Damage. Bludgeoning müsste es sein. Ich glaube auch. Mr. DM, weil wissen Sie es. Es ist Bludgeoning. Bisschen Fall Damage ist immer Bludgeoning. Okay. Ja. Tut's ja auch eigentlich nicht so. Au, Mann, Alter! Ja, die Schlüsselkarte... Warte, liegt ich richte dir das und ich drehe ihm sein Bein richtig hin. Jetzt nochmal ein Damage, nein, Spaß. Ja, okay, machen wir. Ja, okay, gut. Ja, bist du wahnsinnig! Kriegst du nochmal drei Leon Hands. Drei Leon Hands. Leon Hands. Oh, so, danke mal. Jetzt lass uns hier verschwinden. Priscilla, was möchtest du tun? Wo bist du überhaupt gerade? Ich habe mich am Türeingang an die Wand gesetzt und mich ein bisschen selbst geheilt. Okay. Das war der Short Rest mäßig? Nö, ich habe gezaubert. Okay. Was denn? Kehut. Okay. Weil ich glaube nicht, dass das so lange jetzt in dem Raum ging, deswegen. Nö. Wo ist diese lebensmüde Fee? Wer, bitte was? Dieser lebensmüde Fee. Melancholia. Oui. Weiß nicht, Kumpel. Die Frau steht langsam von ihrem Stuhl auf, hält sich ein bisschen den Rücken und nimmt das erste Paket. Wir müssen hier raus mit dieser verdammten Schlüsselkarte. Ich bring die Karte raus und ihr beiden sucht Melancholia. Los. Wir suchen Melancholia. Ich steige so hoch in die Luft, wie ich kann und versuche einen Überblick zu bekommen, ob ich irgendwo Feenstaub glitzern sehe. Dann gib mir doch mal einen Perception-Check. Oder ist es Investigation? Kannst du halten wie ein Dachdecker. Okay. Danke für eine Perception. So, was möchtest du sagen? Perception. Okay, das ist eine 21. 21? Ich habe Spanisch gelernt, also 21, okay. 21. Okay, ja, du siehst tatsächlich etwas lila, den Glitzerstaub unter dem Bild oder an dem Bild vorbei glitzern, sparkeln, klötern. Ich gehe rüber zu Tendre. Hui. Zeige Richtung Bild. Und die Frau legt eine Verpackung auf das Fließband neben das Bild. Scheint es gar nicht zu bemerken, dass dieses Bild da drauf ist. Und hebt einen Hebel um. Legt einen Hebel um. Wer hätte sie gar nicht töten können? Die Ofentür öffnet sich und das Fließband fängt an zu fließen. Wer, reißen den Jungen, beide Frau, Arme. Das... Er sie es unter dem Bild hervor. Ich zeige euch meine anatomisch korrekten Brüste, wenn ihr mich sterben lässt. Hä? Das geht doch nicht. Nicht heute! Ich gucke sie einfach nur an. Mein Gott verbietet es. Und reiße dich mit. Dann gib mir doch mal einen Strength-Check, einer von euch mit etwa, mit normal, weil ein Athletics-Check, normal, eins. Please. Was, mit normal? Normal. Das ist eine 12. Gibst du mir einen... Ich bin, mein Widerstand ist gebrochen. Okay, dann zieht ihr die gute Melancholia unter dem Bild hervor. Ihr seid die Bösen dieser Geschichte. Der Advantage mit dem Stab wäre jetzt auch gewesen, sich einfach von oben auf sie draufklopfen, damit sie sich nicht wehrt. Das ist deine Hölle. Wir sind hier, um dich zu quälen. Genieß es. Erzähl mir was Neues. Dass ihr eine Höhle besitzt. Also, was steht jetzt ab, an? Ab Öle, dafür. Mehrere Öle. Habt ihr die Schlüsselkarte? Ja, wir haben die. Können wir uns jetzt ertränken gehen? Klar haben wir das, Püppi. Los geht's. Er wird mir immer unsympathischer. Ich weiß, du möchtest sterben. Und ich hätte inzwischen auch nichts mehr dagegen. Zu sterben oder dass ich sterbe? Nee. Beides. Ehrlich gesagt, beides. Ich fühle dich. Du wirst mir hingegen immer sympathischer. Ja, sehr schön. Ich glaube nicht, dass wir es zu dritt schaffen. Wir brauchen deine Hilfe. Aber ich gebe dir mein Versprechen. Wenn du uns bis zu den Gewässern bringst, dann werde ich dir mit deinem Wunsch helfen. Ihr sitzt immer noch auf dem Fließband und es... läuft langsam in Richtung Ofen. Hey, nein, es wird leicht, ich denke, wir sollten warm das noch durchdiskutieren so ein bisschen. Ich bin mir noch mit deiner Position nicht so ganz sicher. Vielleicht sollte einfach jeder von uns erzählen, wie er sich fühlt und dann kommen wir zu einem gemeinsamen Schluss und gucken immer wieder so ein bisschen. Die Ofentür ist mittlerweile sperrangelweit offen. Sehnsüchtig über meine Schulter in Richtung des Ofens. In eurem Rücken spürt ihr die Hitze, die von dort herkommt. Wir sollten los. gut, ich lasse mich mitziehen. Ich werde dir nachher meine Position zur aktiven Sterbehilfe erklären. Ja, das interessiert mich gar nicht. Möchtet ihr einfach losgehen? Mein Gott verbietet durch den Raum? Nach vorne. Okay. Um die alte herum, bitte. Um die alte herum? Ja, halt zur Tür. Ja, zur Tür, straight. Die alte sieht euch. Und so... Und schlägt Color um Spray. Sich. Was? Color Spray. Ray of Sickness. Hast du Color Spray? Hm? Ich kann Color Spray, ja? Ja, was tut das? Ich werfe 6d10 und dann aufsteigend mit der geringsten HP werden Kreaturen ausgewählt, die dann blinzelt. Ah, also okay. Er muss die auf 0 bringen mit ihren HP, mit seinen Würfen. Ah. Und wenn sie auf 0 sind, sind sie blind. Und das geht so lange, bis... also ist jetzt eh nur eine Person, also von daher ist es wurscht, er muss sie auf 0 bringen. Ja, okay. Dann würfel doch mal. Ein klassischer Schemzauber. Das war's nicht. Das ist doch nicht der Schem von Classic, der Classic Schem. Classic Schem! Classic hat er auch mal benutzt, ja. Aber nicht... Echt? Richtig, ja. Wann das? Okay, 10, 17, 21. Ich kann mich noch 30, 35 HP. Wenn sie okay. 35 HP hat, ist jetzt blind. Okay. Du siehst die alte Frau, wie sie wild um sich schlägt, nach dir versucht zu greifen, aber völlig ins Leere greift, als ihre Augen ein weiteres Mal in ihrem Leben nachgeben und sie nur noch verschwommen sieht. Sie entdeckt allerdings das Foto auf dem Laufband. Und versucht danach zu greifen. Es ist ihr einziges Andenken an ihren Enkel, der vor einiger Zeit verstorben ist bei einem Autounfall. Sie greift danach. Wir sollten gehen. Alles, was jetzt passiert, müssen wir nicht mehr sehen. Und ich fliege so schnell wie möglich raus. Sie landet auf dem Fließband. Was ist das nur mit alten Damen in der letzten Zeit? Warum sie und nicht ich? Greift nach dem Bild. Schaut es sich in Ruhe. Und Zufriedenheit an mit ihren verschwommen sehenden Augen und fällt in den Ofen. Du hast noch eine Aufgabe zu erfüllen. Dieser Tod war mir vorherbestimmt. Ihr habt mich um meinen Tod gebracht. Okay, sauber gemacht, Jungs und ihr Mädels. Es, jetzt wird nämlich ein Alarm ausgelöst in dieser verdammten Fabrik. Ihr wisst, was das heißt. Und es riecht nach Bacon. Oh Gott. Ihr wisst, was das heißt. Die Produktion wird eingestellt. Oh, jetzt müssen wir ja noch diesen ganzen Scheiß machen mit dem Scuba-Zeug und so. Oh, fucking hell! Rocky's Trombo, Mann! Los geht's! Hui. Und tatsächlich tönt in dieser Minute ein schreller Alarm. Schriller Alarm. Ein schreller. Ein schreller Schrell. Und gehen alle Türen. Rennt eine auf. Alte Frau an euch vorbei. Genau, die große Tür geht auf, eine Meute an Männern kommt hinein und versucht, die alte Frau aus dem Ofen zu erretten. Gebt mir doch bitte einen Stealth-Check, ob ihr es schafft, euch zu verstecken. Warte mal. Ach, aber jetzt? Nee. 30. 4. 9. Ja, nicht Natural 20. Ach nee, 5. Sorry. 5? Was habt ihr? 13. 9. Du hast 5? Advantage! Tudum. Ich geb dir nie wieder Advantage! Okay. Als euch, oder als dich, was hattest du? 20. Was hattest du? 9? 9. 9. Als euch beide jemand erblickt und mit einem Besen, der zufällig in einer Ecke liegt, versucht nach euch zu schlagen. Bitte gebt mir jeweils einen Dex-Save, ob ihr dem entfliehen könnt. 17. 12. Das schafft ihr beide. Du nur ganz haarscharf kriegst ein bisschen was ins Gesicht mit von dem Stroh aus dem Besen. Kriegst ein paar Kratzer und vielleicht, ja, 4 Damage leider. 4 Damage und ein bisschen 4 Damage. Ich kann nicht so viel. Wenn der Nein, ist okay, ist okay, ist okay, ist okay. Ja, so ganz knapp. Max Damage. Mann, ey! Eigentlich entkommst du, aber du kriegst was gewachsen. Auf dem Weg raus kriegst du noch was auf die Fresse. Okay. Du kommst etwas ins Schleudern und drehst dich dreimal um dich selbst, bevor du wieder deine Fassung und deinen Orientierungssinn oben, unten, Norden, Süden, Osten, Westen, bla, erlangst und wieder in der Luft schwebst. Du allerdings... Ah nee, du wirst gar nicht. Du hattest... Was hattest du? 17. 17. Du wirst nicht getroffen. Und ja, ihr könnt... Schlag mich! Schlag mich! Als auch der sich jetzt einfach nicht mehr euch zuwendet, sondern ebenfalls versucht, diese Frau aus dem Ofen zu hieven. Das ist unsere Chance! Gehen wir zur Tür! Und Melancholia hat einen Geistesblitz und... Ja! Ja, lasst uns... Lasst uns unsere Ausrüstung drucken und dann in die Tiefen herabtauchen. Hoffen wir, dass die Ausrüstung richtig hergestellt wird und jeder mit den richtigen Werkzeugen ausgestattet wird, um in den Tiefen überleben zu... Ja! Und fliegt in Richtung los. Mal für mich auf Instagram. Pippi, weiter geht's. Okay. Ich weiß nicht, wen er gemeint hat, aber... War das theoretisch ein Kampf? Nein. Ich habe keine Initiative. Wenn du würfeln möchtest, dann würfeln. Ja. You sure? Möchtest also, du, dass ich würfel? Du hast Damage gekriegt. Theoretisch hast du gekämpft. Du bist aber die Worst PA. Auf zur Fabriktür. Wir machen das, wenn die Initiative okay, würfeln. Okay, wenn okay. du mit Ollivanders Zauberstabladen gehst. Nehmt ihr die Schlüsselkarte mit? Oui, ja. Ollivander. Okay. Gut, ihr fliegt den Gang entlang zurück zu der Glastür, die euch ja schon ganz am Anfang eures Lebens begegnet ist. Und ja, habt die Schlüsselkarte dabei. Was wollt ihr tun? Ich schiebe die Schlüsselkarte unter dem Schlüssel. Zippet. Schlüssel, wo sagen wir das hier? Da vorne. Hier, ich habe den Schlüssel gestern gesehen. Ja, okay. Hier soll ran. Piep, und die Tür geht auf. Sorry. Und ihr fliegt durch. Jungs, vielleicht muss einer von euch die Lebensmüde aufhalten. Ich weiß nicht genau, was sie vorhat. Sie wird uns folgen. Keine Sorge. So, weiter geht's. Ihr fliegt weiter. Spack die Trongo! Eine weitere Glastür. Komm. Und wieder breitest du dich wie eine große Pfütze auf dem Fußboden aus. Aber auch diese Glastür geht auf, als ihr euch ihr nähert. Die scheint tatsächlich eine Lichtschranke zu haben. Und ihr kommt in einen menschenleeren Fabrikraum. Denn alle aus dieser Fabrik wurden evakuiert. Oh. Evakuiert? So, ja, ich spreche ein kurzes Gebet für eine... alte Frau, die Omi ist in den Ofen gefallen, was willst du erwarten, ja? Außerdem ist es 20 Uhr, wie du einer Uhr entnehmen kannst, die über einem Schreibtisch hängt. Mann mit Plan, Frau mit Plan, was auch immer du bist. Du mach dich dran, wo ist die Maschine, wo wir reinstellen müssen? Das ist dieser Schrank. Und, kommen wir hin. Da kommen wir hin. Wir müssen... Ganz oben zum Konverter oder was ist da ganz oben? Wir müssen in den... Ganz oben. In den Konfigurator. Da müssen wir einstellen, dass Scooper hergestellt wird. Und dann müssen wir uns zwischen Zufallsgenerator und Schrank aufs Fließband legen. Und dann geht's ab. Beeilung! Und ihr kommt in diesen Konfigurator und seht vor euch einen großen Röhren-Desktop-PC. Schön röhrend und keuchend, rauchend vor sich hin, rechnend. Okay, einer bemannt die Maus, die anderen gehen an die Tastatur. Lasst sie nicht alleine. Wer hat den Plan dabei? Den müssen wir einspeisen. Wer hat ihn genommen? Ich glaube, ich habe ihn dir gegeben, Tondre. Achso, den Plan. Den haben wir hier. Nein, den Plan von Konfigurator dem... Konfigurator ja. Ich glaube, der ist so. Diese hier. Gut, dass wir uns wieder gesehen haben, was? Ihr rettet ohne dieses nichts machen können. Nein, ja, nicht. Ihr Pfeifen. Wir haben garantiert funktionierende Werkzeuge zu konfigurieren. Also, auf geht es! Ich will von Taste zu Taste. Können wir irgendwie eine lustige Tastenmusik haben, dass sie einmal kurz einen kleinen Feen-Tanz aufführen können? Er macht die Vorhang genau. Ich steuere die Maus. Ich scrolle! Sind wir schon bei den AGBs? Ich laufe auf dem Mausrad, auf dem Scrollrad hin und her. Ich glaube, wir müssen bestätigen, dass wir kein Roboter sind. Okay, was steht da? Ich bin eine verdammte Fee, ich kann es nicht entziffern, ich bin auch nicht bereit. Ich lege den Quarterstep so auf 8 Tasten und drücke ihn einfach runter. Okay, was ist dein Auto? Ich verstehe es nicht. Ja, wir versuchen zu konfigurieren. Sehr gut, mit sehr gut. Gib mir doch bitte alle einen Straighten Intelligence Check. Okay. Oh, ja. Haha. 11. 1. 13. 23. Das ist gewollt. Yay. Sehr gut. Nee, stimmt nicht. 22. Okay, schickt ihr eure Konfiguration ab? Halt, ist die... Nein, lass uns nochmal... Stimmt das? Investigation check, please. Ich muss kurz gucken, wie gut ich da bin. Ich hoffe, ich kriege einen Six. Intelligenz, okay. 5. Für dich sieht das alles sehr, sehr gut aus. Du denkst, oh, vielleicht kann man an der einen Sache noch etwas machen, aber findest es nicht so wichtig. Also für die Magie liegt in den Nachkommastellen. Scheint in Ordnung zu sein. Ändere noch ein paar. Ja, dann drück doch mal auf Enter. Und es rödelt. Die Maschinen fangen an zu pumpen, zu laufen. Die Laufbänder fangen an zu fließen, obwohl sie Fließbänder sind. Und ihr seht, im 3D-Drucker geht es richtig rasant ab. Und nach ein paar Minuten seht ihr schon die ersten Arme herausklötern. Scuba-Arme? Scuba-Arme. Dann gehen wir mal... Das ist unsere Chance. Hauen wir uns mal aufs Fließband. Nein, möchtest du anfangen? Du hast den Todeswunsch. Nein, ich würde es wäre deine Chance. Nein, ich würde euch den Vortritt lassen. Ja, wie? Also dann. Und ich ziehe mich aus, bis auf die Brustplatte, die ich trage. Stehe ich in meiner ganzen Ehrlichkeit, wie mich die Maschine geschaffen hat. Du bist geschlechtslos. Ding, ding. Und ihr seht seinen verdammt, ich dachte wirklich, ich sei ein Mann. Ihr seht seinen geschlechtslosen Körper. An seinem Schritt ist einfach nur eine bedruckte Unterhose zu sehen, die quasi ins Plastik gebrannt wurde. Also das Herzchen. Auf deinem Arsch steht eine 69. Mein ganzes Leben war eine Lüge. Das mache ich jetzt auch. Die ganzen 30 Minuten, die ich schon existiere. Haha! Ihr erinnert euch daran, dass Ernie euch gesagt hat, auch wenn keiner zugehört hat, dass diese Größen so konfiguriert sind, dass sie auch Georg passen würden. Ihr könntet also euer Klamotten da drunter anlassen. Ja, ja, ihr könnt es natürlich ausziehen. Das ist jetzt hier reines Flavor, ehrlich gesagt. Natürlich. Ja gut. Ich springe hinein. Auf das Fließband. Wo? Und an welcher Stelle des Fließbandes möchtest du einsteigen? Unten an dieser, genau, da. Ich möchte gerne zwischen Schrank und Zufallsgenerator reinspringen, damit ich direkt zum Schrank gebracht werde, wo alles zusammengeführt wird. Gut. Ich auch. Ich schiebe eine der Puppen, die vielleicht da gerade vorbeilaufen, weg und lege mich auf ihren Platz. Ihr seid tatsächlich schneller als die Puppen. Die sind gerade dabei, so die ersten Arme und Beine und so weiter kommen gerade in den Assembler. Das ist der wunderschöne Kasten nach dem 3D-Drucker, wo quasi die Puppe zusammengebaut wird. Ich kann euch ja einmal durchführen. Das Ding darunter, wo die zwei Blitze dran sind, das ist der sogenannte Seelengenerator. Dort wird dem Knicklicht-Fee-Kopf eine Seele beigefügt, die nicht einem Chip entspringt. Die Chips kommen allerdings beim Programmiromator rein. Ah, dann möchte ich es anders machen. Ja. Ich möchte gerne zwischen Assembler und Seelengenerator eine Scuba-Puppe runterwerfen. Mhm. Und dann möchte ich mich zwischen Zufallsgenerator und Schrank genau in diese Lücke legen. Ah, okay. Mhm. Ich will niemanden umbringen. Okay. Alles klar. Danach geht es in den Zufallsgenerator, das ist das, was euch die Persönlichkeit gibt und der Schrank zieht euch an. Danach werdet ihr verpackt und qualitätskontrolliert und gegebenenfalls aussortiert, wenn wieder eine B-Ware dazwischen sein sollte. Not again. Also, du wirfst eine runter, eine Plastikpuppe eine und legst dich dann später dazu. Ja, okay, so dass ich die Ausrüstung kriege. Ja, ich auch so. Auch so, okay. Ich werfe mich in den Seelenmacher. Okay. Oh, ich denke, ja. Ja, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, aber dann lege ich mich auch zwischen Zufallsgenerator und Schrank. Willst du vorher auch eine Puppe rauswerfen oder legst du dich einfach rein? Oh, ich lege darf mich ich da mal rein. Darf ich nochmal rein? Ja, oui, also vor den Zufallsgenerator. Okay. Vor. Ihr drei seid zuerst dran. Ihr werdet in den Schrank gehievt. Dort nehmen kleine Roboterarme eure Ärmchen und Beinchen, ziehen etwas drüber, setzen euch einen großen, nennen wir das, Taucherhelm auf den Kopf und ihr seid ausgerüstet mit der besten Scuba-Ware, die ihr je gesehen habt. Zumindest sieht es so aus. Du legst dich davor in den Seelengenerator. Okay. Du legst dich hin und rollst gemächlich weiter, legst noch schön deine Hände gefaltet auf die Brust. Denkst dir nichts Böses dabei, als ein Blitz in dich einschlägt und in deinem Kopf eine Stimme erklingt. Hallo? Ich bin Dummiesel. Die Intelligenzquotient 0 Fee. Hallo? Hallo? Bist du nett oder bist du nicht nett? Oh nein. Weißt du was? Zu Hause wartet ein Teddybär auf mich. Oh nein. Den kann ich den ganzen Tag knuddeln. Nein, ich bleib einfach liegen. Das ist die wahre Freude des Lebens. Knuddeln. Ich knuddel dich auch. Und du fühlst dich umarmt. Knuddeln macht Spaß, oder? Wo bleibt diese... Und auch du fliegst weiter. Und bekommst Spag mich Strongo! Ein wunderschönes Scuba-Kostüm übergestülpt. Und, ja, ihr seid nach dem Schrank weiterhin auf dem Fließband Richtung Verpackungsanlage. Ich rolle mich hinunter. Achso, ja, ja. Also, wir fliegen dann jetzt mal zum... jetzt müssen wir wieder zurück. Genau. Jawohl. Vergesst nicht, eure Schnorchel mitzunehmen, die sonst in die Verpackung angeknüttert werden. Ich vergesse, meinen Schnorchel mitzunehmen. Ist nicht schlimm. Ich nehme ihm seinen Schnorchel mit. Das ist der erste Gegenstand, den man verloren wird. Nach dem Ausbrechen. So ein dummer Zufall. Gut, ihr seid in vollster Scuba-Ausrüstung und steht nun wieder auf dem Fußboden der Fabrik, die weiter vor sich hin rattert und rödelt und langsam beim Qualitätscheck schon die ersten Packungen ankommen und einfach auf den Boden fallen, weil niemand dort ist, um sie aufzuheben. Nachher haben wir die Chance, uns einfach umzubringen. Wirst du noch ganz oft haben im Leben? Ich liebe meine Teddybären. Ich habe auch eine Puppe zu Hause. Die kann man umziehen. Was ist los? Du siehst aus, als hättest du Schmerzen. Du hast ja keine Vorstellung. Knuddel, knuddel, knuddel. Bringen wir es hinter uns. Ja, los geht's. Auf ins nasse Grab. Rock dich, Trongo! Und die Stimme in deinem Kopf singt lustige Kinderlieder. Die ganze Zeit. Sehr gut. Raus. Zum Beware. Wir müssen jetzt wieder zurück zur B-Ware. Und dann den Tunnel. Jawohl. So, lasst uns. Spag nicht Strongo. Tendre. Ich bin Priscilla, die Priesterin. Ich und meine Gottheit werden dich auf deinem Weg begleiten und dich deine Dämonen und Sünden entledigen. Und ich will sterben. I like the flowers. I like the... Und du... Ich besser als... Das ist das nächste. Das letzte ist Crazy Frog in der Dauerschleife. Und danach singt es Feliz Navidad. Auf Feliz Navidad. Zum Kanal. Auf zum Kanal. Ihr kommt wieder in die Beware-Stadt, Community, Dorf, Zelt, was auch immer. Keine Zeit für euch, muss ich sterben. Ihr sprintet einfach durch und kommt am Ende der kleinen Dorfgeschichte an ein Tor, das aus Streichhölzern gebaut wurde. Ich reibe mich an einem Streichholz. Man öffne das Tor für uns. Eure Auserwählten wollen euren Scheißwunsch erfüllen. Irgendjemand steht in der Ecke. Es ist Knöter, die Knöterfee. Und schüttelt einfach nur den Kopf. Was? Benutzt doch den Henkel. Ah! Halt, stopp! Ich kaste Charme auf sie. Das ist eine Knicklichtfee. Ich benutze... Hast du schon benutzt. Ja, hast du recht. Naja, sie hat Advantage auf Saving Throws against Charming. Roberta kommt auf euch zu. Ihr Lieben, wollt ihr nicht erstmal was essen vielleicht? Ja, wir sollten uns vielleicht ausruhen vorher, wenn du verstehst, was ich meine. Ich hab gutes Kotelett. Lass uns weitergehen. Ich habe auch eine Pilzsuppe. Ich bin auch dabei, mich an der Streichholzspitze zu reiben. Es sind leider alles schon abgebrannte Streichhölzer. Ihr wollt eine kurze Pause machen? Ja. Ich würde gerne eine lange Pause machen. Eine endlose Pause. Eine Art letzten Schlaf, könnte man sagen. Kommt, kommt, Kinder. Ich mache euch was Gutes zu essen. Vielleicht sollten wir. Hey, vielleicht bringt es uns um. Um mal ganz direkt zu sein. Ich folge ihr. Geh mir was essen. Ich kann euch auch richtig Gutes. Philbop machen. Gewiss. Habt ihr auch Falafel? Ja. Ich hasse Falafel. Dann kriegst du ein Philbop. Ich hasse auch Philbop. Aber am meisten hasse ich mich selber. Deshalb bitte Falafel. Okay. Es ist zu genau, als dass es gespielt sein könnte. Ich verarbeite über den wieder irgendwas Zeitraum, gerade. Das ist keine Rolle mehr. Okay. Also, wollt ihr euch hinsetzen zu Roberta, ein bisschen Speis und Trank genießen? Hier gibt es noch Apfelkuchen. Ne? Ja. Du hast es mir vorweggenommen. Entschuldigung. Ja, schade. Ja, dann schlemmen wir. Schwarzfelder Kirschtorte? Nee, eigentlich hatte ich gedacht, ich biete euch noch ein bisschen Toffee an, aber... Auch schön. Toffifee. Ja. Aber es gibt Kaffee und Kuchen, oder? Ja, Apfelkuchen und Kaffee. Kuchfeen. Ich komme so langsam in das Mindset. Genug der Pausen. Melancholia. Genug der Panz, wollte ich sagen. Genug der Pausen. Genug der Panz. Gesundheit. Gesundheit. Gesundheit. Ist immer so niedlich. Los, weiter geht's. Okay, Long Rest, Short Rest, was habt ihr vor? Ah, Long Rest. Obwohl Short Rest. Short Rest. Ich werf keine Hit Dice. Okay. Möchte ein gewisser jemand sein Licht aktivieren? Das Problem ist, danach habe ich einen Exhaustion Point und so scheiße sehen mir die Jungs und Mädchen nicht aus. Okay. Ach so, kein Problem. Wie ist das mit Lay on Hands? Regeneriert nach der Long Rest. Du hast doch Hit Dice, aber. Fucking, ja. Du hast doch Hit Dice. Die gebe ich auch halt. Okay, dann halt ich. Achso. Ja, da bin ich wieder. Da bin ich wieder. Und während du isst, dein Falafel, singt die Stimme in deinem Kopf. Im Kanon mit sich selbst. Nom nom nom nom nom nom nom. Ich summe so ein bisschen Geisterpilzchen. Das schmeckt aber gut. Nom nom nom nom nom nom nom. Wisst ihr, ich finde Falafel schmeckt so, als hätte man Staub genommen und ihn so Staubkugeln gepresst und ihm dann dehydriert. Genau das Richtige für mich. Ich wollte es nicht sagen. Ich nehme etwas von dem Apfelkuchen. Okay. Ich habe auch noch einen Muffin. Sven. Ich würde gerne den Medizinschrank nach ein bisschen Morphin untersuchen. Es gibt leider keinen Medizinschrank. Ich würde gerne ein bisschen Koffee zu mir nehmen. Ja. Ja, seid ihr alle fertig mit Würfeln? Yes. Erfrischen? Ja. Short Resten? Ja. Gut. Was macht ihr? Aufbrechen. Aufbrechen. In den Garten. Auf zum Atom. Kannst du deine Kotzfee bitte wieder wegmachen? Barfi die Kotzfee. Barfi. Auf zum Gitter. Heißt sie nicht Bingy? Nee, das ist, das ist die Saufee. Bingy die Watchfee. Die Watchfee, genau. Die Netflix-Fee. Was los geht's. Purgy die Kotzfee. Achso, ich dachte Purgy die Heretiker-Fee. Alte Frau, wir sind die Auserwählten. Öffnen Sie uns gefälligst das Tor. Die Auserwählten. Danke. Diese Tür hat einen Knauf. Gerade war es noch ein Henkel. Spaghetti-Stango, los geht's. Aber am Ende dieses zu benutzen. Brich doch ich möchte, durch die Tür. Ich möchte sie mit meiner Liebe intimidaten. dass sie gefälligst uns macht auf die Türe. Sonst werde ich ihr meine Liebe schenken. Alle. Meine warme Liebe. Pan Humor und Racial Stereotypes. Über sie. In ihr Gesicht auch. Sie würfelt nicht. Sie ergibt sich deiner Liebe. Oh. Liebe mich. Öffne zuerst das Tor für uns. Achso, gut. Aber liebe mich zuerst. Mein Zelt ist dort drüben. Geh vor. Okay. Ich richte mich kurz. Und dann komme ich nach. Hast du ein Geschlecht? Natürlich. Ich war gerade in der Assembly Hall und habe mir einen weiteren Arm zubauen lassen. Oh mein Gott. Das hast du immer noch den Taucherhelm auf? Noch was zu Taucherhelm. Dann bis gleich. Bis gleich. Süßer. Und sie trippelt davon. Lass uns schnell weggehen. Oh mein Gott. Aber wer öffnet uns jetzt das Tor? Magnus Drago! Ich trete das Tor ein. Hey. Hast du zwei Äxte zur Hand? Also sind meine... Was ist los? Zwei Äxte als Hand. 11. Ja, du schaffst es, ein Loch in das Tor. Müsst du mein Fußzeug jetzt drin? Ist es fehlförmig? Ich dachte, ich habe einfach durchgegangen. Okay, und dann mache ich so das Tor auf und hüpfe das Tor auf, lass die anderen durch, zieh da mein Bein raus und laufe hinterher. Okay. Willst du einen Performance-Check würfeln, wie elegant du das schaffst? Ja, ich hoffe, ich würfel schlecht. Auf die Fresse peinst? Ich hoffe, es ist eine 1. Ah. Es ist eine 14. Okay, ich dachte, es wären 2 Ich dachte Einsen. Auch. 2-1. Du hast keine 11 gewürfelt, du hast 2-mal eine 1 gewürfelt. Oh mein Gott. Wir haben Brian zerbrochen. Alright. Oh, ich war in der Pause nicht auf Toilette. Wie können wir das nicht antun? Okay, du schaffst es. Dein Bein auf jeden Fall nicht allzu anmutig, aber du ziehst es wieder raus und fällst nicht auf die Fresse. Was auch schwierig wäre, weil du steckst ja nach vorne in die Tür und musst eigentlich auf deinen Arsch fallen. Egal, du tust beides nicht. Der Gedanken verloren, der Blick dabei war am schönsten. Cool. Ja, ihr geht durch die Tür, in den Gang hinein. In dem Gang ist erstmal nichts. Ihr rennt und rennt und rennt. Und auf einmal schwappt euch etwas Wasser entgegen. Oh, es ist blau. Ab. Es ist Wasser, blau. Hinunter in die Tiefen. Mal gucken, ob das hier funktioniert hat. Ist es Wasser oder ist es so Hygiene-Alkohollösung? Es ist Hygiene-Alkohollösung. Geht schon mal vor. Nein, nein, du gehst vor. Aber es ist sehr viel Wasser in der Hygiene-Alkohollösung. Die Sacred Flame in meiner Hand, er stirbt wieder. Spring ins Wasser. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, ja, ihr springt alle ins Wasser. Ui. Ihr habt noch das Seil mit, ich erinnere nur daran. Das Garn. Ihr schwimmt. Entschuldigung. Und schwimmt. Garn! Kommt das jetzt an? Oh Mann. Das hält einfach gar nicht. Ey Leute, wollen wir uns nicht irgendwie aneinander festbinden und das dann irgendwo festbinden, wenn wir den Stöpsel ziehen? Ja, und dass so. Nicht jemand verloren geht und ich springe als erstes ins Wasser. Okay, dann nicht. Und ich mach das mir schon mal um die Hüfte, das Seil. Und schwimme dann hinterher. Okay. Ich knacke mein Licht vorher. Okay, dann bieg dich doch mal bitte. Ich habe ihn bei dir voll vergessen. Magst du noch mal sagen, was dein Licht genau macht? Ich imitiere jetzt Schwarzlicht. Das Millennium-Licht Advantage bei Spurensuche wird Flüssigkeitsbasis gibt. Und das Wasser fängt an zu leuchten. Ich weiß. Ihr werdet alle blind. Nein, Spaß. Ihr werdet schwanger, was? Unterwasser-Rave. Aber ihr merkt, dass eure Zähne auf einmal anfangen, im Lichte zu glänzen und ihr seht euch gegenseitig in einem ganz anderen Licht. Wieso hast du den nicht auf den Zauber? Funktionieren unsere Flügel auch unter Wasser und können wir so Mantarochen-mäßig elegant? Leider nein. Eure Flügel sind in eurem kleinen Gewand eingequetscht. Mist. So schwimmen wir. Oder paddeln. Geradeaus. Ja. Ihr kommt an einer Wand. Und dann geradeaus. Oh, geht's da drunter weiter? Ja. Dann versuchen wir mal zu gucken, ob das hier gut... Such dir nach dem Stöpsel. Ja. Dann gib doch mal bitte einen Investigation-Check. Wie gut ist deine Perception? Scheiße. Okay. Hat er Advantage deswegen, wegen 15. seinem Licht? Ja. Stöpsel hat bestimmt auch mal mit Flüssigkeiten zu tun. Das wäre schon mal... Investigation? 24. Wow. Nice. 17. 8. Ihr seht, alle, die über eine 17 gewürfelt haben oder eine 17 gewürfelt haben, oder eigentlich auch mehr, ist egal. Ist total wurscht. Ihr seht diesen Stöpsel, er ist nicht zu übersehen. Er leuchtet in deinem Licht sehr, sehr hell, denn er ist weiß. Welcher Stöpsel? Es ist... Ah! Ja, okay. Ist da eine Kette dran? Da ist eine Kette dran, ja. Dann ziehen wir mal raus. Magnus Trango! Ich helfe dir beim Ziehen. Ich mach vorher... Ich möchte versuchen, ihn an mir festzubinden. Okay, dann machen wir das mit Grappling einfach. Ich lasse das zu. Und dann mache ich das Seil an der Kette fest. Okay, an der Kette von dem Stöpsel. Ich würde gerne halt mit an der Kette ziehen. Ist an dem Stöpsel anfangen, ist ja immer dieses kleine Metalldreieck, wo die Kette dran ist. Oder der Ring. Mhm. Ich tippe dir auf die Schulter. Mhm. Ja. Schwimme ich neben den Stöpsel, zeig auf meinen Quarterstaff, schieb den durch den Ring durch. Ah! Sehr gut. Ich kann nicht einfach so außerhalb des Kampfes ragen. Ne? Doch, klar. Sauber, dann rage ich mal, damit wir das Ding da auch rauskriegen. Ja! Während die du und du, ihr seid jetzt an dem Garn an dieser Kette dran gemacht. Also ne? Ich will direkt an der Kette anfassen. Okay, aber du hast auch das Garn um deine Hüfte. Anscheinend. Okay. Ah, nur ein bisschen anheben. Sparkly Strongo! Kann nichts halt machen! Ah! Während er mit Heben beschäftigt ist, möchte ich schnell die Kette um meinen Hals wickeln. Okay. Will noch jemand was machen, bevor der Stöpsel gehoben wird? Ich... Asphyxia bist du auf einmal. Ja. Ich benutze einen meiner Pfeile. Ich schwimme auf ihn zu und pix ihn mit dem Pfeil. Ich kriege von dir einen Constitution Saving Throw. Und du musst die nächststehende Person so fest umarmen, wie du nur kannst. Okay, gib mir bitte einen Athletics-Check für den Stöpsel-Anhieb. Oh, mit Disadvantage, ne? Ich nicht. Du nicht? Ich rage. Ah, ja. Also zwei. Ich muss es kurz ausrechnen. 18. Drei. Okay, du versuchst zu ziehen, aber nichts passiert. Aber als du anfängst mitzuziehen, rutscht der Stöpsel aus seiner Verankerung und das Wasser beginnt zu fließen und zu fließen. Und alle, die nicht an der Kette dran gemacht sind, geben mir bitte einen Dexterity Saving Throw, ob sie es noch schaffen, die Kette festzuhalten. Ich möchte dazu sagen, er wird festgehalten von ihm. Und er hat die Kette ich bin an der Kette festgebunden und habe die Kette um Dann Hals und halte mich an ihm keinen fest. Machen. Du allerdings, Henne. Priscilla, I mean. Was hast du? 9. Als der Sog des Wassers dich erfasst und mitreißt in den Schlund. Kann ich versuchen, sie zu halten? Ja, kannst du. Rage ich noch? Ja. Zehn. Versuchst du auch nach ihm zu greifen? Ja, also entweder das oder ich hätte mich halt an meiner Stange halt festgehalten, die er ja auch noch, also... die halt durch diesen Stöpsel... Ah. Naja, das ist jetzt halt so eine Sache, ja. Wenn ich dir greife, lasse ich die Stange los. Ne? Ja, dann aber wenn du vorher die Stange gehalten hast und dich daran festhältst, dann würde ich dir eher einen Strength-Check geben als einen Dex-Check. Weil du dich festhältst. Nee, jetzt ist es so passiert. Okay. Ich würde natürlich in dem Moment auch versuchen, irgendwie nach dir zu paddeln. Was brauchst du? Auch einen Dex-Check dann. Achso, einen Dex-Check brauchst du von mir. Ja, ja. Ah, der ist anders. Ich habe dir einen Athletics-Check gegeben, sorry. Dex ist nicht so toll. 7. Okay. Soll ich jetzt versuchen, nachzubleiben? Okay. Sterben einfach alle außer ich. Das ist eine Dex... Dex-Safe oder Dex-Check? Dex-Check. 21. Du kannst es... du schaffst es, dich an dem Fuß von hier Sparkly festzuhalten. Und du schaffst es tatsächlich trotzdem, dich an der Kette weiter festzuhalten, beziehungsweise du bist ja angebunden, ne? Festgebunden. Okay, super. Du musst langsam an ihm hochkraxeln, damit ich nicht halt in diesem Sog drin stecke, weil das ist auch unangenehm. Und ihr merkt jetzt langsam, wie Wasser in eure Helme einfließen. Fließt. Ja. Wie schnell läuft das Wasser da ab? Ziemlich schnell. Also ihr habt den Stöpsel ziemlich weit rausgezogen, dass das Wasser freien Fall quasi hat. Und es ein bisschen schlurpt wie in einem Toilettengang, wenn du die Spüle drückst und es dann kurz festgekloppt wird, weil dein Stück zu groß ist und dann alles auf einmal rausschlurpt. Okay. So ein Geräusch macht es. Habt ihr alle schon mal gesehen. Das ist die weirdeste Story, die ich jemals gehört habe. Also. Das ist ein Poet-Moment. Von wegen nicht eloquent. Ich bin die Eloquin. Oh, shit. Okay, ja, wir müssen aushalten anscheinend. Ja. Das Wasser fließt ab und eure Köpfe kommen langsam wieder an die Oberfläche. Ich habe versucht, so viel Wasser wie möglich einzuhalten in der Zeit. Wahrscheinlich irgendwann betrunken. Tatsächlich, weil es ist Alkohol in diesem Wasser. Kannst du einfach in deinen Mund casten. Als das Wasser weiter abfließt und mit dem letzten Schwung Wasser quasi ihr auf dem Trockenen sitzt und der Stöpsel neben euch auf dem Boden. Sparky Strongo! Woo! Woohoo! Yeah! What's up, Leute? Geil! Also, Kinder. Und ihr jetzt seht, dass neben euch sich ein Gang eröffnet hat, an dessen Ende ein grelles Licht zu sehen ist. Okay, sagen wir den anderen Bescheid oder hauen wir ab oder das was? Das ist endlich das grelle Licht. Hör mich zu dir, oh du grelles Licht. Und halt, stopp! Ruft es aus einer Ecke hinter euch. Wer stellt sich zwischen mich und das grelle Licht? Wir sind die Defender des Bösen und wir werden euch B-Ware vernichten. Und ihr seht... Sparkly Strongo. Und ihr seht drei Knicklichtfeen mit einem umgedrehten schwarzen Mond auf der Stirn euch den Weg versperren. Ich finde sie... komischerweise attraktiv etwas. Sie stehen in einer Formation, Rücken an Rücken zueinander und die ist drei und eine in der Mitte. Liegt das an diesem alkoholhaltigen Wasser, das wir getrunken haben? Ich glaube, das muss ich mir für meine nächsten Jobs nehmen. Bleiben wir jetzt hier so stehen oder passiert hier irgendwas? Hätte ich schon mal jemand gesagt, dass so sehr wir werden ist. Euch vernichten! Und wir befinden die Zettel. Okay. Momentan steht hier nur so da. Ah, Merde! Ja. Ach, ist, ne? Ja. Also, ja. Oh Mann. Vor allem, ich bin ja noch an ihm festgebunden. Das wird witzig. Alter, warum würfel ich so kacke, wenn es immer, auch wenn ich Spieler bin, würfel ich bei Initiative einfach immer scheiße. Das tue ich auch. Ich kenne das. Ich fühle mich gerade sehr in 7DC-Modus. Oh, du Armer. Ich habe einen sehr interessanten Kommentar dazu bekommen. Okay. Nicht bei YouTube. Liebster Tendre, was ist deine Initiative? Bam. Okay. Cetre. Was? Das Zitron. Oh, achso. Ah, ja, so, lass es. Leon, Meon. Das ist doch egal. Melancholia. Achso. Eine 1? Ja. Oh. Encore une fois, 21. 21? Ja. WT Uno. Ich bin mal Trischela. 21. Prischu. Prischi, wie die Freunde sind. Wenn sie welche hätte. 11 zu 20. Wohl naturell. Oh, eine naturelle 20. Hey. Ja, nice. Wir beide. Nice, das ist. Aneinander gekettet. Dann hast du 20. Ich hab eine 20. Achso, ja, ich hab eine 1. Ja. Ja, das ist ja ein Ulk. Der unglaubliche Ulk. Der unglaubliche Bulk. Prischi. Dann haben wir... Haben alle ziemlich schlecht gewürfelt, bis auf 2. Hm? Also die Hälfte von uns. Wie lange muss ich mich noch an dich klammern? Wie hoch ist dein Dexwert, Tendre? 3. Wie lange muss ich mich noch an dich klammern? Eine Action. Okay. Ich bin gleich wieder... Du hast aber deine Action schon benutzt, um ihn zu klammern. Du musst quasi deine nächste Action benutzen, um ihn zu grappeln. Und danach kannst du wieder loslassen. Also du könntest jetzt in deiner ersten Action wieder loslassen. Okay. Ich genieße das gerade. Ah, ich habe jemanden vergessen, verdammt. Tuxedo Mask? Nein. Tuxedo. In meiner Aufstellung. So. Tuxedo Mask. Das wär gut gewesen eigentlich. Dang it. Next time. Next time. Defender des Bösen. Okay. Das hier aber auch ich baue mal wieder auf. Das kann eigentlich so bleiben. So, ich stelle euch einfach mal hier so auf, ja? Mhm. Wenn ihr meckern wollt, meckert. Nö. Dann meine das eine Mods-Tüte. Oh, das ist eine Mods-Tüte. Ich habe noch meine Mods-Tüte. Da sind ja wieder 3 Zauber drin. Aber ich kann die dreimal benutzen. Ja, habe ich noch mehr so epische Figuren? Nö, ne? Nein, eben nur dieselben grünen Assholes. Die Assholien. Ist da Twin Gun Angel drin? Der ist weg. Was? Twin Gun Angel? Einer mitgenommen. Twin Gun Death Angel ist schon lange weg. Nein, der taucht immer mal wieder auf, wenn man ihn am meisten braucht. Nein, der ist nicht in dieser Box. Doch, doch. Der, also nicht da drin, aber den, immer wieder finde ich den. Das kann nicht sein. Okay, beginnen wir diesen wunderschönen Kampf mit Sparkly. Sparkly Strongo zieht seine Mods-Tüte raus und hält sie auf. Was hast du gewürfelt? Eine 3, ne? Ja. Okay, lass mich kurz checken, was ich mir da Tolles zusammengebraut habe. Steht einfach nur, improvisiere, Sucker. Nee, das ist jetzt wahrscheinlich sowas wie... Rap auf dich selber. Nee, oder... 8, 9. Augury oder so. Wirf bitte einen D10. Das ist der 10-seitige. Lol. 7. Das ist... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nice. Du castest bitte folgenden Spell auf dich selbst. Yes. Haste. Oh. Yeah! War das meine Action? Das war deine Action. Okay, also dann habe ich aber noch mein Movement, ne? Das ist verdoppelt jetzt. Mhm. Ja. Das Ding ist, ich schleif sie dann wohl mit. Und das genau das. Ich würde dir halbes Movement dann zulassen, weil du ziemlich viel zu tragen hast. 10, dann schleife ich sie mit 10 Fuß. Wen schleifst du eigentlich mit? Das ist Melancholia ist so. Talia. Talia? Also. Ja. Mhm. Okay. Priscilla, Prischi Prisch. Geili. ich würde gerne. Wie weit sind die entfernt? So 30, 35 Fuß. Ah ne, von dir? Ja. So 35, 40 Fuß? That is tough. Da würde ich mich gerne neben Shem stellen. Neben Sparkly! Sparkly! Und würde gerne einen super strongen Ray of Sickness schmeißen. Okay, auf wen? Auf die in der Mitte. Mhm. Super strong! Ja, doch, komm. Es war schon eindeutig. Ja. Oder willst du, wenn du nochmal machen willst, willst du nochmal. Ich habe deutlich eine 19 gesehen, ehrlich gesagt. Ach so, okay. Ja. Okay. Ja, das ist eine 23. Das trifft. Come on, everybody, get down with the sickness. Das sind 11 Poison Damage. Okay. Und dann bekomme ich ein Constitution Save von diesem Fee. 9. Das ist nicht geschafft. Dann ist diese Fee gepoisoned. Okay. Das bedeutet, sie kriegt irgendwie... Disadvantage ist das? Poison? Ja? Ja, auf Attacks. Und Advantage für andere Attacks gegen sie. Und wie lange kann sie der irgendwie resisten oder so? Die Herrlichkeit meines Gottes. I don't know. Ich glaube bis zur nächsten Runde. Nee, wahrscheinlich für eine Minute und sie kann am Ende ihrer Runde das wiederholen oder so ein Spaß. It's to the end of your of my next turn. Ah, okay. Das wird easy. Okay. Damit sind wir. Es sei denn, du willst noch was tun? Dann sind wir bei einer von den Feen. Und zwar bei ihr hier. Ich bin Helena und ich werde euch vernichten. Und sie fliegt auf euch zu. Schwupps. Und versucht, dich zu hauen, Priscilla. Priscilla. Priscilla. Mit deiner Natural One. Und macht einmal... Warum ich diese Rüstung tragen kann? Holy Juice Cleanse. Lol. Und bleibt so starr stehen und guckt dir nur böse in die Augen. Damit sind wir bei Magdalena, welche diese hier ist. Und sie sagt, ich bin Magdalena und ich werde euch vernichten. Und... Aber hey, gutes Voging. Danke sehr. Ich habe meine Flügel angeötzt. So. Deswegen der Tanzunterricht am Sonntag immer. So, sie kommt auf dich zu, meine liebste Melancholia. Und versucht dich zu schlagen. Mit Disadvantage. Hat sie sowieso? Ja. Warum? Weil die gepoisoned ist. Nice. Dann mit Disadvantage. Das ist eine 9. Das reicht mir nicht! Okay. Dann sind wir bei Tendre, bitte. Ich werde mich begeben an die Wand heran. Genau, und jetzt noch zwei Felder nach vorne. Wie? Bzz, bzz, bzz, noch eins? Ach, willst du fliegen? Du hast aber noch deinen Anzug an, ne? Oh, merkt. Okay, habe ich so Line of Sight aber auf... Aber kannst so machen, das ist hab okay. Ich sie, ja, gut, dann habe ich direkt Line of Sight auf die Kollegin da hinten und sie bekommt einen Schuss mit dem Bogen. Mhm. Ein Constitution Saving Throw. Achso, warte, ich muss erstmal gucken, ob ich treffe, ne? Willst du die Armor's Arrows benutzen? Yes. Okay, yes, eine 22. Das trifft. Okay, dann kriege ich ein Constitution Saving Throw erstmal von ihr. Mhm. Das sind... Ganze 4 Punkte Piercing Damage. Mhm. Das sind 10. Die ist nicht geschafft, sie muss die ihre nächste Person grappeln. Okay. Gut, damit sind wir auch schon bei ihr. Und sie nutzt ihr Movement, um diese wunderschöne Person zu grappeln. Vorher sagt sie noch, ich bin Luciella und ich öffne euch die Augen zum Bösen. Ich bin interessiert. Grapple Check. Dann kann sie ja wahrscheinlich trotzdem irgendwie gegenarbeiten, nehme ich an. Also meine Person. Ja, kann versuchen, den Grapple zu... Okay, das sind Dex. Sie kann sich aussuchen, ob sie ein Acrobatics oder Athletics Check dagegen machen möchte, worin sie besser ist. Und sie macht einen Dex oder... Sie kann sich auch überlegen, was sie machen möchte. Es ist praktisch... Eins gegen das andere. Okay, Dex ist bei ihr halt, also ist beides scheiße, deswegen. 15, wow. Ist aber gar nicht schlecht. Gegen eine... Was ist, wenn das beides gleich ist? 15 gegen 15? Dann würfelst du nochmal. Oder du sagst, es klappt oder du sagst, es klappt nicht. Ich würfel. Oh. Es hat geklappt. Sie hat eine Natural 20 gewürfelt und sie ist gegrappelt. Okay, damit sind wir bei Melancholia. Ich möchte Bane auf die drei Grazien casten. Okay. Ich krieg einmal einen Charisma Saving Throw von allen dreien. Mhm. Magdalena wirft eine Natural One. Mhm. Luciella wirft eine 8. Nicht geschafft, nicht geschafft. Und Helena wirft eine 8. Nicht geschafft, alle drei. Immer wenn sie ein Attack Roll oder ein Saving Throw machen, innerhalb der nächsten Minute oder bis meine Concentration weg ist, müssen sie ein D4 davon subtrahieren. Ah, okay. Mhm. Wow. Ein Attack Roll? Oder Saving Throw. Okay. Ja, Bane ist böses Tut. Bane ist echt böse. Ja. Mhm. Oh. Was das? Grave Cleric. Ja, das war es. Mit einer Bonus-Action cast ich noch ein Healing Word auf mich selber. Mhm. Ich sage... Nom, nom, nom, nom, nom, nom. Ja. Ja, es ist Dummiesel in meinem Kopf, die Self-Care-Gedanken denkt und mich dazu bringt, sich ein bisschen um mich zu kümmern. Ich habe meinen Würfel verloren, aber nicht den guten. Das sind einmal 5 HP für mich. Yay! Damit sind wir am Anfang der Initiative bei Sparky. Sparky Strassau nimmt seinen Regenbogen Baseballschläger und schlägt die vergiftete Alte neben ihm. Okay. Mit Advantage, weil sie vergiftet ist. Ja. Und alt. Nee, das ist die, das ist, gegrappelte. Die ist gegrappelt. Ja. Die vergiftete ist vergiftet. Das sage ich doch, weil sie vergiftet aber ist. Aber kriegt der Advantage, weil sie vergiftet das ist? Das haben wir doch gerade gesagt. Ja. Oh, okay. Ah, man, oh, yo. Ja. So. Wuhu! Es ist eine 24! Das trifft! Yeah! Ah ne, 2d6 ist der gute alte Shem. Oh. Da freut sich jemand auf seine Damage dran. Ein Jahr! Sneak Attack einfach. Au! Scheiße! Ist ja am Ende. Warte, die schlägst du, ne? Ja. Und dann Kritten. 1d8. Da kriegt sie erstmal 4 und, oh Gott, 5 Damage. Mhm. Und ich pushe sie gegen die Wand. 5 Fuß kann ich sie nämlich pushen. Und dann gehe ich da auch gleich hin. Okay. Weil die andere kann mich nicht hauen, die ist nämlich gegrappelt. Woohoo! Kann sich trotzdem hauen. Die hat nur keinen Speed. Ah. Ja, komm, kassiere ich eine Attack of Opportunity. Bring it on, baby doll. Ja, macht sogar Sinn. Aber ich benutze mein Shield of the Faithful und impose Disadvantage auf sie. Hat sie nicht so Disadvantage? Nee, hat sie nicht. Ne? Nee. Dann hat sie Speed. Jetzt Disadvantage. Okay. Trifft nicht. Ist nur eine... Yeah! 7. Das sind bestimmt Knock-Off-Brands, deshalb kriegen die nichts auf die Reihen. Chinesische Kopien. Shovelware. Dicklichtfees. Priscilla. Das sind die Kicklichtfees. Ja, Kicklicht. Priscilla, du bist dran. Ja, die vor mir sieht aus wie ein ganz nices Ziel. Ich möchte sie bitte mit meinem grandiosen Stock hauen. Mit einer 19. Das passt. Ah, stopp! Ich habe ja 2 Angriffe, ich habe Haste. Entschuldig bitte. Ja, stimmt. Woo! Yeah! Boy! Shit, geht so. 15. Das ist sie hier, ne? Nee, die andere. Die? Ja. Nee. Okay, macht nix. Yeah! So nein, ein Surfer. Was wolltest du machen? Er steht drauf. Ich hab mit einer 19 will ich sie angreifen. Sie hier? Ja. Ja, das passt. Und ich krieg plus 2 AC. Das sind 10. Mhm. Und ich gucke sie aus einem heiligen Gesicht an und dann drehe ich so den Stab in meiner Hand und sage... Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du dir wünschen, den Kassenzettel nicht weggeschmissen zu haben. Jetzt smack ich ihr das Ding einfach in den Bauch. Sehr schön. Du smackst es ihr in den Bauch. Direkt an den Armen von der grappelnden Luciella vorbei. In den Solarplexus und sie röchelt einmal auf. Du stirbst heute! Und wie sie ihre Fassung verliert. Gut, damit sind wir auch schon bei ihr, die leider immer noch gegrappelt ist, aber trotzdem versucht, dich anzugreifen. Da hat sie ja kein Disadvantage drauf, oder? Ist sie gegrappelt? Ja. Dann nicht, ne? Gut. Aber kriegt minus ein D4. Ja. Alright. Ach, Natural One. What the hell? Okay, warum sie schlägt an dir vorbei, wird zurückgehalten von Luciellas Armen, die sie liebkosen, wie noch nie jemand sie liebkost hat. Und das war ihre Action. Yes. Damit ist Magdalena dran. Das ist diese gute Frau hier. Sie greift dich an, Melancholia. Wo ist mein... Oh ja. So einfach ist das. Das muss ein Selbstmord sein, ja. Minus 1d4. Natural 1. Ja, minus 3. Ja. Sie haut sich selbst. Mit der 3. Auch sie schlägt mit ihrem großen Langschwert an dir vorbei. Übrigens heißt das Langschwert. Langschwert und es ist ein magisches Langschwert und macht magischen Damage, weil es vor sich voraus langt. So, so viel dazu. Dann... Ist Town drin. Ich sag noch zu Sven. Ich mache noch einen Kästchen nach vorne, Bewegung. Und dann caste ich ein weiteres Mal Color Spray auf die beiden vor mir in einem 15-Fuß-Cone. Wo sind die D10? Hier. Okay, das sind 16, 24, 32, 34, 40. Insgesamt? 40 Punkte haben wir zu vergeben. Die mit den niedrigsten Hitpoints ist... Geblindet. Yes. Das ist Helena tatsächlich. Helena, dann hast du auch eingeholt mit deinen 50... 52? Wie viel waren es? 40. 40. HP. Mhm. Und... Nee, dann reicht es nicht, sorry. Ich dann reicht 50. Es nicht? Das reicht nicht. Fucking hell. Tut mir leid. Ich glaube, es sind noch 42. Okay. Dann werde ich ein bisschen weinen und das war's. Okay, schade. Damit sind wir bei Luciella, die ihren Grapple fallen lässt. Und was tut sie? Was tut sie? Sie bewegt sich hierhin. Hier so. Safridou. Mhm. Und beugt sich mit einem graziösen Schwanenstau-Sterbungs-Sterb-Sterb-Tanzschritt nach hinten. Schwanensee. Schwanensee, vielen Dank. Schwanenfee. Das ist eine Schwanenfee. Und beugt sich nach hinten und knickt, denn sie hat ein Blaulicht auf dem Kopf. Oh nein, jetzt kommen die Bullen. Fast. Oh, nee. Aber crasht in uns rein. Aber nur dreimal, dann hört das Blaulicht wieder auf und leuchtet nur noch. So, weißt du, wie so ein Blaulicht? Yeah. Und in einem Radius um 10 Feet um sie herum wird für eine Runde lang 1d6 Heilung verteilt an alle, die dort drin stehen. Voll geil. An sie, sie und sie. Und ich. Du. Mhm. Voll gut. Das sind 4 HP. Yay! An wen alles? An Magdalena, an Helena und an dich. Sparky! Sorry. Wuhu! Yeah! Die. Dir sei verziehen! Ja, danke. Er ist so gehypt, weil er gehastet ist. Er ist erst noch duschiger sozusagen mit seinem Fredboy-Sim. Ist so. Ja, das war's für Luciella. Achso, und sie bewegt sich vielleicht noch ein Stück nach hinten so. Dann ist Melancholia dran. Ich würde gerne mein Channel Divinity ausnutzen. Mhm. Und ich kann innerhalb von 30 Fuß eine Kreatur designaten. Und ich nehme die erbärmliche Kreatur vor mir. Mhm. Ich muss kurz einmal gucken, ob sie ein Safe kriegt oder nicht. Aber mein Handy hackt gerade. Chain Divinity. Nein, sie kriegt keinen Save. Und sie ist vulnerable gegen den Schaden der nächsten Attacke gegen sie. Mhm. Was deine sein wird. Ja. Mhm. Ja. Das heißt, sie kriegt doppelten Schaden? Richtig. Mhm. Achso, Entschuldigung. Sparkly, du bist das. Wuhu, yeah! Also, fangen wir an. Weil er es so geil ist, mache ich die erste Attacke auch gleich. Reckless, baby! In der Hoffnung, dass ich treffe. Was ich nicht tue wahrscheinlich. Mit einer 14. Nope. No. Woo! Tut mir leid. Da ist ja noch eine. Noch eine. Alright. Die mit, trifft. Auch mit Advantage. Weil Reckless. Nee, man kann nur die erste Attacke im Turn Reckless. Nein, nein, ich hab's doch gerade durchgelesen. Du deklärst Reckless und dann sind alle deine Attacken für die Turn Reckless. Oder Herr Baba? Und alle, die du bekommst. Ich habe das auch schon mal angemerkt, aber du hast mich... in die Schranken gewiesen und seitdem fühlen wir das so. Bin mir 99% sicher. Ich hab's gerade extra nochmal durchgelesen. Ich nutze mal die Gunst der Stunde und gehe kurz austreten. When you make your first attack on your turn, you can decide to attack rest. Do you so gives you advantage on melee weapon attack rolls during strength during this turn. Du hast recht. Nein, Momo, dein ist zu Ende. Recht, ja! Bin fertig. Wir machen jetzt Hops und dann haben wir Fehler. Eh gewonnen. Okay, ich halte noch ein bisschen aus. Ich habe die Blase einer Blasenfee. Yeah! Pipi die Blasenfee. Pipi die Blasenfee. Die hat so zwei Zöpfe. Pipi die Blasenfee, ja, die kennen wir. Die lebt in Kroatien. Das ist eine 21. Das trifft. Yeah! Warum lebt die in Kroatien? Lebt die nicht in Schweden? Ja, noch. Ich habe euch das Foto doch geschickt. Von der Flasche. Ach so. Ach, ja. Ja. Wow. Sie bekommt doppelten Schaden, sagst du, ja? Zwei. Quick-Math. 5, 10. 10 Damage. 10? Ja. Okay. Das hat sich gelohnt. Hey. Und damit will ich sie auch 5 Fuß... ich kriege einen Strength-Save von ihr? Ja. Gegen 14? Das ist geschafft. Okay, dann bewegt sie sich. Minus 1 D4. Mhm. Reicht ja. Trotzdem. Okay, easy. Ja. Das war's. Sparky, ist Priscilla dran, bitte. Ah, nein, ich hatte dieses vordere. Geil. Dann kriegt die, wie heißt die, Helenas vor mir, ne? Mhm. Dann kriegt Helena wieder ein Smaggy Smack up. Mit einer 21. Yay, 21 trifft. So, smack that bitch up mit grandiosen 5 Damage. Grandios. Damit ist Helena auch direkt dran, die jetzt nicht mehr gegrappelt ist, was sie aber auch nicht so wirklich ausmacht. Allerdings nutzt sie, kann man als Rogue die Bonus-Action nutzen, um zu disengagen? Yes. Yes, that she will do. Und sie geht hier hin und greift dich an. Mit einer. Mit Advantage. Und mit Advantage. No, ich impose Disadvantage auf sie. Also normal. Du bist noch nah genug bei mir dran, ne? Ja, 5 Fuß. Ja. Und minus 1 D4. Yes. Disadvantage. Das ist eine 12. Das trifft nicht. Schade, Mensch. Synergie, Baby. Manu. Magdalena ist dran. Das ist diese gute hier. Sie greift noch einmal Melancholia an. Mit einer wunderbaren, dieses Mal treffe ich hoffentlich. 21. Minus 1 D4. 19. Das trifft. Und die gute Magdalena hat das Glück, dass sie einen kritischen Treffer schon bei einer 19 hat, aber wahrscheinlich nur naturell gewürfelt. Ja. Ne? Ja, dann never mind. Dann bekommst du, wäre schön, wenn es anders wäre. 8 Damage. No. Slashing, please. Okay. Damit ist Bane auch weg. Oh no. Oh no. Yes. Oh no. Who's next? Das ist Tendre Bliss. Ich setze den letzten Amos-Pfeil auf und gebe ihr hinten Luciana? Einen mit. Yes. Das ist eine 23. Das trifft. Ich kriege einen Con-Save, bitte. Mach den nächsten das auch. Das sind 14. Hat sie nicht geschafft. Und sie bekommt 5 Piercing Damage. Und muss in ihrem nächsten Turn die nächste... Das nächste Grappling unternehmen. Das bringt uns auch schon zu ihr. Sie grappelt mal die Helena. Mit einer Natural One. Sadness. Aber sie steht wahrscheinlich dann hinter ihr, ne? Ja, ja, das tut sie. Hm. Das war ihre Action. Damit ist Melancholia dran. Ich war gerade. Ja. Sparky, oder? Ja, da war... Hä? Ich bin ganz als allerletztes dran. Deshalb ja, aber war ich die Runde ist schon wieder vorbei. Ja, du bist dran. Ja. Aber er war gerade dran, oder? Hä, nein, du hast doch nur Bane verloren und so, wurde getroffen. Das ist richtig. Ja. Richtig, dann bist du dran. War ich gar nicht dran. Nein. Dann halte ich jetzt meine schwule Fresse. Ja, gute Idee. Wow, er meint einfach nur seine Fresse. Wir wollen ja nicht, dass Gerüchte aufkommen. Nicht schon wieder. Was mache ich denn jetzt? Sterben! Ja, ich habe keinen Bock mehr auf die Dame vor mir und ich fasse, ich fasse sie unsichtbar an. Sie mit einem Level 2 mit einem Level 2 Inflict Wounds unsittlich an. Mach du dich mal bitte bereit, mir Advantage zu geben, wenn das für dich okay ist. Hat er, glaube ich, nicht mehr. Achso, dann ist es immer noch eine 24. Das trifft. Nee, du hast meinen letzten Advantage gefressen. Ja, ich dachte, du kannst das irgendwie alle Shortrest oder so ein Spaß. Magst du mir nochmal den DC geben? Welchen DC? Hattest du nicht mehr? Nein, okay. Du hast beide meine DCs. Ja, okay. Bin ich halt gierig. 12, 15 und nochmal 14 Necrotic Damage. Wie viel sind es insgesamt? 14 Necrotic Damage. Okay. Das war enttäuschend. Und dann gibt's noch ein Cure Wound. Ach nee, ich habe keine Slots mehr. Okay. Nö, es gibt nichts mehr. Als du sie mit deiner rechten Hand an den Busen fasst und ihr mit, du hast in unsittlich gesagt, ja, ist doch unsittlich. Ist richtig. Ja. Und mit schwarzer Energie ihr Schaden hinzugefügt wird, der ihren Körper entlang an unsittlichen Stellen ganz besonders wütet. Jetzt kriegt sie solche Salami-Nippel davon. Damit sind wir wieder am Anfang der Initiative und bei Sparky! Sparky Struggle! Hast du doch gar nicht gesehen, guck mal, einen Regenbogen gesagt, meine ich. Doch, habe ich schon, aber jetzt noch, in diesem Kampf noch nicht. Nee. Wie ist das, wenn ich gehässet bin, würdest du zulassen, dass ich die, sowohl in die Motztüte schreie, als sie auch loslasse? Oder ist das zu viel? Ich müsste ja wieder aufladen. Ja, komm, machen wir. Yeah! Yeah! Das ist so. eins nur. Ich würde dir aber deinen Rage dann klauen, falls du geraged hast. Ah, okay. Weil dein Rage dadurch abgebaut wird. Rage habe ich nur, geraged habe ich schon, ja. Ja, habe ich. Nee, darf ich dann Redcon? Ist das okay? Dann würde ich sie lieber einfach hauen. Achso, du, also wenn du keinen Rage hast, dann doch, kannst du trotzdem rein. Ich habe geraged. Ja gut, dann hast du lieber. Ich habe ja Reckless Attack, da muss ich ja ragen für. Ne? Barbarenspieler? Ja. Also. Du kannst aber mit deiner Bonus-Action reinschreien. Und mit aber der Action sie wieder aufmachen. Ah, nee. Ich habe Angst, dass dann der Zauber auf mir, weil Hest geil ist. Ich will Hest behalten. Ich hau sie zweimal. Mhm. Mal hier, Magdalena. Magdalena? Die ja, hier? Ja. Ja, und auch wieder Reckless. Drauf geschissen! Woo! Snake Eyes! Das Hiss, hiss, Motherfucker. Zwei Einsen. Mhm. Keine Elf. Okay, krass. Well, well, well. Erster trifft dich. Well, well, well. Boah, Alter, ey. Oh. Trifft auch nicht. Zweiter ist eine 13. Hey, komm, ich habe noch gar nicht getroffen. 13. Das ist tatsächlich wahr. Ja. Das ist witzig. Okay. Das ist sehr That's it. Priscilla. Sparky Strongo. Ja. Guck mal an den Regenbogen. Ah, Chilly ist Action. Okay. Ja, aber auch der erste Sparky Strongo war halt, hier kommt ein Regenbogen. Ich muss mir neue Catfressen. Hast du schon mal einen Regenbogen gesehen? Ja. Komm, ich zeig dir einen Regenbogen. Nee, sowas wie, hey, grüß die Welle. Piau. Ich finde immer noch, ich zeig dir Sterne schön. Ja, ich zeig ihm Blumen. Ich zeige ihm Blumen. Darf ich vorstellen? Die Herrlichkeit meines Gottes. Und ich kanalisiere meine Göttlichkeit auf Sparkly mit meiner Radiant Defense. Okay, nice. Ich erzähle, was passiert, wenn es passiert. Okay. Er fängt sehr wunderschön an zu glühen in dem Schwarzlicht, was man von mir kennt. Hm, alright. Bist du damit fertig? War das dein Action? Yes. Alright. Dann ist Helena dran. Und Helena stürzt sich ein weiteres Mal auf Sparkly. In der Hoffnung, dass sie dieses Mal vielleicht einen Treffer landet. Und in diesem Moment bekommt sie 2d10 plus 2 Radiant Damage. Doch, sie hat Advantage auf mich, weil ich Reckless angegriffen habe. Aber sie bekommt sie keine 2. Sie bekommt 22 Radiant Damage. Aua! Wie machst du mit 2d10 22? Plus 2, 2d10 plus 2. Oh wow, das macht du lacker. 2d10 geworfen. Du lacker, Alter. Als ein Blitz von Radiant. You're doing great. Radianter Energie. Radiant Schwarzlicht. Schwarzlicht auf sie einprasselt. Sie nur schreit. Ah! Aber es irgendwie embraced und 22 Schaden davon trägt. Ja, damit. Ist der Zauber immer noch auf ihm? Das ist nur der First Time, wenn das hier attackiert wird. Helena, nicht mehr dran. Ich guck nochmal, aber... Nee, ich glaub's, sonst hätte ich auch angegriffen. Ich glaub's auch, ja. Magdalena ist dran und sie haut ein weiteres Mal auf Melancholia in der Hoffnung, dass sie diesmal vielleicht einen ersten Treffer hat. Oh, es sind sogar 23. Weil ich bin Cleric Larry und nicht Zaubermod. Hey, eine 19 und damit ist es ein kritischer Treffer gegen dich. Und ist das 5 Fuß von mir entfernt? Leider nein. Nein. Du bekommst 10, 15 Slashing Damage von der guten Magdalena, die so hat. Und ich sinke ohnmächtig zu Boden. Und sie... Second Wind ist eine Bonus-Action, oder? Oder? Ja. Gut. Und sie Second Winded für 6 HP. Wow. Das war ihr Zug und damit sind wir bei Tondre. Oui. Ich bewege mich 2 Felder nach vorne. Nein. Zu den Damen. Oui. Immer zu den Damen. Sage Bonjour. Das ist ein 15 Fuß Cone. Ich spreche Color Spray. 19 plus 20. Rest HP, ne? 31. Oui. 31. Damit ist Helena geblindet. Achso. Trotzdem noch. Aber blind. Okay. Und wenn noch Sachen über sind, wird das jetzt auf den nächsten genau. Und auf den nächsten und auf den nächsten. Solange die Zahlen übrig sind. 31. Nee. Das war's. Schade. She's blind. She blinded. Who? Helena. Blinded by the light. Blinded by the light. Witzig, weil ihr Licht heißt blinded by the light. Okay. Das ist Helena. Damit Code Explorer's Pack für weitere krasse Zufälle. Nur hier. Damit ist Luciella dran, die ihr Licht bereits verbraucht hat und jetzt eine Sacred Flame spricht auf... Weiß jemand aus dem Kopf, was das für eine Range ist? 30 Fuß. Oder 60 oder vielleicht 60. Sogar. Oder 120 sogar. Auf Tondre. Also du musst dir um die Range mit dem Ding hier keine Sorgen machen. 60 Fuß. Okay. 60. Das ist ein Dex-Savy. 60. 60 Fuß. Okay. Dex-Savy. Yes. Dex-Savy, please. Das ist eine 10. Das ist nicht geschafft. Ich habe noch irgendeine Ability. Nein, habe ich nicht. Du bekommst 3 Radiant Damage. Oui. Merci. Und das war es jetzt. Melancholia, du bist dran. Yes. Again. Das ist eine sehr kurze Initiative. Nicht geschafft. Obwohl, doch geschafft. Was geschafft? Death Save. Ach, du bist tot? Ja. Ach so, das wusste ich gar nicht. Aber es ist ein geschaffter Death Save mit einer 11. Dann drehe ich dich mal runter hier. Richtig, Mona. Sparky! Sparky! The initiative! Zweimal Reckless auf Magdalena, vielleicht sind wir endlich mal. So! Natural 20! Ich dachte, jetzt hättest du zweimal Natural 20. Ich habe nur 19 cool. Und eine 20 gewürfelt. Okay, also, fast. Ja, ich hätte erste. Okay. Den Props an dich. Einfach als Gönnung. So. Zwei der? Ja, erstmal den Schaden, oder? Ja, okay. Yes. 12 plus 2 sind 14. Da hast du recht. Und der zweite. Und ich will sie knock... Pronoun. Ich will sie backknocken eigentlich, neben sozusagen... Ja, das passt. So dahin. Ah ja, aber sie darf ein Strength Saving Throw machen dagegen. Ach so. Aber so wie Mo würfelt? Ich würfel halt richtig scheiße gerade, das ist eine 9. Ja, passt nicht. Sie will 15 Fuß zurück. 15? 15. Ja, also 5 Fuß. Easy Beats. Nicht ich hole mir jetzt einen anderen Würfel hier. Und mit dem zweiten, also dann ist sie so ein bisschen weg von Melancholia, was mir gut gefällt. Und den zweiten kriegt sie auch noch aufs Mauli. In die Mauli. Der zweite Alter, Tümpel. Wieder Nada, Licht und Schatten aneinander liegen. Hier ist ein guter Würfel. Oh nein, das heißt, du musst schon schnell alle besiegen, damit Momo nicht seinen Würfel kann. Das ist jetzt die vierte Runde, ne? Ja. Möglich. Damit sind wir bei Priscilla. Die, wie heißt die gerade wegläuft? Die? Ja. Luciella. Die hat noch gar nichts abgefressen, ne? Doch, aber nur ganz wenig. Okay, ich möchte... wie heile sieht Helena noch aus? Die muss doch schon richtig kaputt sein, oder? Die ist schon ziemlich mitgenommen, aber sie steht noch stark und strong und macht den hier dabei. Das ist bestimmt ein Fact. Ich renne auf sie zu und smacke sie mit meinem Pro. Das heißt, du gehst einen Schritt zur Seite und ja, smackst sie. Aber wahrscheinlich treffe ich mit einer 13 nicht. Nope. Dann spreade ich meine Wings. Du bist in dem Anzug. Du müsstest den Anzug ausziehen. Das dauert mindestens ein. Ich bobble meinen Head. Sehr gut. Womit wir bei Helena wären, die geblindet ist und... Hi, hi. Come at me. Come at me, bitch. Sich knickt. Und zwar... Aua, das ist ein bisschen riskant. Aber sie knickt sich elegant und mit Bestimmung wie ein Spider-Man. Und zwar nach vorne. Puh. Und ich möchte meine Reaction benutzen und oben noch weiter drücken. Und einfach das macht tatsächlich einmal... Und sie richtet sich aber mit Stolz wieder auf. Und sie leuchtet. Und ihr Licht heißt, wie gesagt, Blinded by the Light. Und ich bekomme bitte von Priscilla, von Sparkly und von Tendre und von Magdalena einen Constitution Saving Throw. Da habe ich Advantage drauf, weil ich rage. Alright. Jo, das hat sie geschafft. Natural 20. Eine 7. Was für ein Saving Throw? 23. Constant. Okay. Ihr beide habt es geschafft? Ja. Du bist geblindet. Warum hast du da Advantage? Weil ich rage. Habe ich doch... Nee. Nee. Dann würfel ich nochmal. Okay. Okay. Eine 21. Okay. kurze Frage. Dieser Blinded... Stimmt, das war Danger Sense. Sorry. Naja. Das, hat das eine bestimmte Duration oder muss man dagegen würfeln normalerweise oder so? Kommt auf den Zauber drauf an oder auf die Art des Effektes. Warte, das nie kann ich kennen. Für Nika war es halt unendlich. Ja. Die kennt nur die Schwärze. Okay, dann hast du beim am Ende deiner Runde die Möglichkeit, dem zu entfliehen und einen gegen Constitution Savings Roll zu werfen. Mit demselben DC. Okay. Hier, du darfst meinen haben. Damit sind wir bei Magdalena, die das Blinded by the Light zum Glück nicht getroffen hat. Und sie nimmt sich ein Beispiel und kann ihre Bonus-Action tatsächlich nutzen für ihr Licht. Knickt sich nach hinten, leuchtet auf, das Licht geht in ihr Schwert rein. Sie theatralisch und richtet das Schwert auf dich, Sparky. Und kann jetzt einen extra D6 Radiant Damage come at me. Dealen. You got advantage, baby. No, she yes. does not. Why not? Because I impose disadvantage on that attack with my staff. But still, she has a 21. That's enough. Get that damn. Enough. Hot damn. Du bekommst einmal 10 slashing damage und 4 radiant damage. Achso, die mich umgenockt hat, kriegt übrigens noch... Ah ja. 4 Lightning Damage. Das ist auch sie, ne? Ja. Alrighty. Damit sind wir bei Tendre. Ich kann angreifen und dann mache ich meinen Constitution Saving Throw. Ja. Okay. Dann greife ich an mit Disadvantage. Mhm. Helena? Helena ist ja auch blinded. By the light. Ich komme nicht über 10. Okay. Schade. Das war deine Action? Das war meine Action und dann... Hast du noch eine Bonus-Action? Ja, aber kann ich nichts mitmachen. Und dann habe ich eine 20 auf mein Con-Save. Okay, dann bist du nicht mehr geblindet. Thank you. Luciella ist dran und Luciella macht Folgendes. Sie castet Bless auf sich selbst und auf ihre zwei Kumpaninnen. Und die haben ab jetzt einen weiteren D4 auf Attack und Saving Throws. Das war ihre Action. Melancholia. Bitte eine Destiny-Frau. Wieder geschafft. Schade, Mensch. Sparkly. Sparkly Struggle! Kurze Frage vorher, ich habe ja Schaden gekriegt, muss ich jetzt einen Constitution Saving Throw machen für Haste? Ja. Weil das durch den... Aber ist okay. Ja. Der ist geschafft. Super. Ja, was war das nochmal? Damage durch... Also entweder Damage durch 2 oder 10, je nachdem, ich was höher ist. Nicht viel gekriegt, ja, 10 war es. Ich habe 9, ja, 10. Okay. Easy Beats. Easy Beats. Also kriegen jetzt, die eine ist geblindet und die andere ist noch normal. Jetzt greife ich mal den Rogue an. Mhm. Helena? Helena zweimal, ganz normal, nicht reckless. Erster trifft, zweiter nicht. Okay. Was hast du auf den ersten? Eine 18. Das trifft. Dann bekommt sie... Also... 11. Mhm. Bludgeoning Damage. Mhm. Und ich bekomme einen Strength Saving Throw von ihr. Okay. Sonst wird sie 5 Fuß nach hinten genockt. Natural One. Sie wird 5 Fuß nach hinten genockt. Sie kriegt ein D4 drauf, ne? Aber bringt ihr nichts. Sorry. Und ich gehe in die Position. Ich gehe da rein. Alright. Ja, alles klar. Okay, Priscilla. Komme ich um Tendre, komme ich um ihn rum gelaufen mit 10 Fuß? Kommst hier hin. Also komme ich nicht an Dings ran? Nee. Ja, blöd. Dann dann Ray of Sickness die Olle da hinten. Magdalena? Yes. Nee, nicht die, die hier ganz, die hier. Die Luciella? Von hier aus? Yes. Okay. Ist eine 12. Nope. Sorry. Damit ist Helena dran, die stets, wie sie immer gerne ist, geblindet ist. Und auf... Sie kann ein Konzert machen, ne? Am Ende ihrer Runde. Ja, aber erst am Ende ihrer... Achso, hat sie letztes Mal gar nicht gemacht, ne? Das wäre eine 12 gewesen? Nein. Okay. Dann greift sie mit müden Augen dich an. Disadvantage hat sie. Disadvantage? Ja, weil sie blind ist. Ja, aber ja. Hast du Reckless angegriffen? Nö. Good, nice. Deswegen, ja. Nice. Das trifft nicht und damit ist ihre Runde vorbei. Okay. Jetzt kann sie noch ein Concept machen, ob sie blind bleibt. Schön. Das ist eine 10. Nope. Das ist wohl falsch. Magdalena ist dran und sie versucht auch dich zu hauen. Ich würfel so miserabel. Ich fühle mich richtig schlecht. Gucken wir mal. Ja. Blup. Das ist eine 17 gegen das dich. Das trifft. Sehr schön. Für mich. Radiant Damage. Du bekommst 10 Slashing Damage und 2 Radiant Damage. Und sie führt ihre Action Surge durch und versucht dich ein weiteres Mal zu schlagen. Mit einer 19, das ein Crit ist. Das sind 12 plus 3, 15 Slashing Damage und 2 Radiant Damage. Ich habe schon wieder einen Würfel fallen lassen. Gott, ich kann die Rage in den Arsch. Damit ist Tondre dran. Ich haue sie mit meinem Club der Liebe. Das ist eine 17. Bist du da? Nein, nur lange. Also, noch lange nicht. Eine 17 gegen die Grüne vor mir? Gegen Helena, das trifft. Okay. Dann, schade, ich kann nicht mehr smiten. Ich hab nicht so... Oh, doch. Das sind 9. 9 Damage? Das reicht aus. Du... Mit deinem Bogen oder mit deinem Mace? Mit deinem Mace. Mit dem Mace der Liebe, der noch einmal im Lichte aufleuchtet, trimmerst du ihr einfach den Schädel in zwei. Okay. Sie sagt noch, das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Und fällt einfach nur nach hinten um und ist dood. Na, ihr zwei, möchtet ihr auch noch etwas von diesem leckeren Keulchen schmecken? Ich werde dich töten! Nee, zurück. Ja, ist schon, ja. Passt schon, passt alles. Kriegst halt seitwärts. Damit sind wir bei Luciella. Luciella hat... ihre Tage und geh nach Hause. You asshole. Sie läuft hier rüber zur lieben Magdalena und begrabbelt sie unsittlich und gibt ihr ein... Empfiehlt uns! 8 HP zurück. Put in Finger HP. Und beendet ihre Runde dort. Damit ist Melancholia dran, bitte ein Death Saving Throw. Komm schon. Nein, geschafft. Jetzt hast du 3 geschafft? Bin stabil. Ich bin stabil. Du bist stabil, yippie. You can't even die. Sparkly. Sparkly Strongo. Sparkly. Wie sieht Magdalena aus? Schon ziemlich ramponiert. Und wie sieht Luciella aus? Gar nicht ramponiert. Okay, dann kriegt Magdalena jetzt 2 Reckless Attacks. Yes. So, alles klar. Erster ist eine 19. Das trifft. Zweiter ist eine 20, nicht natural. Trifft auch. Super. Nee, trifft nicht. Wird nicht sein. So, erster, na also, das sind 12. Und der zweite sind 3 weniger, 9. Das und sind... damit auch, ist auch Magdalena den Schlägen von euch ausgeliefert, weil sie einfach nicht trifft. Und gepeinigt, zerschnitten, verbrannt und unsittlich angefasst, zerschmilzt sie vor euch in ihrem Licht. Und Grüße an die Todesfee! Wenigstens haben sie Kekse da unten. Und sie schmilzt und ist tot. Luciella guckt sich nur noch um, wirft ihre Waffen auf den Boden und dasht einfach nur raus aus diesem Tunnel. Nein, niemals. Und ist schneller als ihr, weil sie fliegt und ihr habt nur 10 Fuß Speed. Und damit beenden wir diese Initiative. Und der Weg für euch ist frei. Melancholia liegt auf dem Boden und schnarcht. Wisst ihr, was wir machen sollten? Lasst uns den Stöpsel wieder hier reinmachen. Und lasst uns einfach gehen. Aber ich meine, es ist jetzt trocken, das heißt, sie können den Stöpsel einfach selber rausziehen. Ja, ah, nicht, wenn die sich wieder duschen in der Schleuse. Ah, das ist gemein, Alter. Das geht nicht, Mann. Wieso? Du bist doch hier die Fee der Liebe und der ganze Shit, oder? Oh ja, ja, tödlich. Ach ja, übrigens. Habt ihr auch die Idioten da drin gesehen? Der Kampf ist vorbei, ne? Ja. Yay! Beste Mechanik aller Zeiten. Das ist echt witzig. Ich gehe zu Melancholia und heile sie. Sehr nett von heile, heile Segen. Ruf die Stimme in deinem Kopf. 3 Tage Regen, 3 Tage Schnee, tut Melancholia nichts mehr weh. Um deine Frage zu beantworten, hast du die Idioten da drinnen gesehen? Glaubst du wirklich, ich möchte mich darum kümmern, dass die alle unter die Haube kommen? Wisst ihr? Schaut euch den an. Sie. Das. Whichever pronoun fits you. Ich bin ein Mädchen. Ich kümmere mich. Ab jetzt um dich. Ich werde jemanden finden. Lass mich einfach sterben. Der dich so sehr liebt, hallo, wie du dich selbst lieben solltest. Du bekommst... Wisst ihr, meine Freunde? Ich finde, der Franzmann hat recht. Seine weise Entscheidung. Übrigens ist jetzt Sparkly wieder ziemlich stark, sehr ungeschickt, sieht auf jeden Fall nicht mehr ganz so fit aus, ist dafür aber wahnsinnig weise und unfassbar gut aussehend. Sein Kinn wird noch größer und er kriegt eine kleine schwarze Locke, die ihm auf die Stirn fällt. Vielleicht hat sich gerade dein Leben zum Besseren gewendet. Hey Puppe. Du bekommst 13 AP mit einem Streifen über den Kopf. Du bist rein. Ihr hättet mich sterben lassen sollen. Mein Gott verbietet es. Ich wünschte, ich hätte noch Spacelots. Wisst ihr was? Ich hab dich lieb. Ich glaube, das hier... Du hättest die ganze Zeit dein Licht einsetzen können, ich sag's nur. ...ist ja der Beginn von etwas ganz Großem. Wir sind eine Gruppe von Freunden, die sich nun aufmacht in die Welt, um Abenteuer zu erleben, die wir hätten nie in dieser Fabrik erleben können. Wir sind frei. Wir haben übrigens was vergessen. Sie war die ganze Zeit an mir festgebunden. Ja, wir waren die ganze Zeit innerhalb von 10 Fuß voneinander eigentlich. Ja, okay. Also ich habe darauf geachtet. Okay, ich dachte, wir hätten 10 Fuß oder so. Ja, schon okay. Passt. Gut. Ihr habt euch nicht viel bewegt in dem Kampf. Ja, Kinder. Dann gehen wir mal, was? Dann machen wir es mal wieder Baum. Let's make like a tree, huh? Leaf. Toll. Ihr hättet ihn sterben lassen sollen. Geh ins Licht. Und ich folge dir. Und so begibt sich die Gruppe von 4 freundlichen und zu Freunden gewordenen Knicklichtfeen der B-Ware ins Licht. Und damit beenden wir die heutige Session. Und wir wissen nicht, was ist passiert mit Leuten, die sitzen in bewahre Community statt, weil niemand hat Bescheid gesagt, dass jetzt weg frei. Sie warten jetzt Ewigkeiten auf die nächsten Auserwählten. Also wenn sie wirklich nicht zu doof sind, um nachgucken zu gehen, dann haben sie es verdient. Auch nicht verdient, da rauszukommen. Dann ist der verfickte Garten einfach für uns alleine. Oh, yeah. Das war's mit dem Knicklichtfee-One-Shot. Vielen Dank, Momo. Ja. Danke, Momo. Sehr, sehr, sehr geil. Es war super, super geil und fantasievoll. Echt. Ganz schön elaborierte Sailor Moon-Gestiken. Das kann kein Zufall sein. Und die Zusatzmechaniken waren super. Auch unsere Fehler und so fand ich die Fehler. Spitze. So, Leute. Ja. Wir müssen tatsächlich. Wir müssen leider los. Ja. Ja. Deswegen. Wir räumen wohl auf. Wir sehen uns nächste Woche. Gibt es noch einen Finnenfacts? Nope, kein Finnenfacts. Feenfacts. Enttäuschend. Feenfacts. Wir sehen uns nächste Woche zum, zur Kampagne. Zur Kampagne. Wo alle eure Lieblingscharaktere wieder da sind. Ja. Die ihr lieben und hassen. Und die letzte Legion. Gibt es zu, ihr liebt alle Anti-Hugs. Verbreitet Recap, Richard, und wir sehen uns nächste Woche. Momo kriegt das letzte Wort. Willst du das Helle oder das Dunkle? Das Helle bitte für die Community. Ich hab dich lieb.